Yo. Ich wollte mal mit Yo anfangen. Hallihallo. Herzlich willkommen zur Staffel, was haben wir, 3, oder? Staffel 3. Ist das krass. Ich begrüße euch und meinen Kollege gegenüber sicherlich auch, oder? Sag doch mal was. Ach so, okay. Ich dachte, ich könnte heute mal so 2 bis 3 Stunden schweigen. Ja, hallo, auch von mir. Und wir haben heute ja ganz exklusiv wieder das erste Mal in Staffel 3, haha. Nein, auch das erste Mal seit Staffel 2. Einen Gast wieder. Seit Staffel 1. Ja, ja, nach Staffel 1, stimmt, ja, genau. Ja. Lass uns das mal ausdiskutieren. Eine der großen Neuerungen. Wir lassen ihn jetzt einfach nicht zu Wort kommen und dann gucken wir mal. Eine der großen alten Neuerungen. Ja, und zwar auch der, wir haben auch einen großen alten Gast. Halt. Naja, gut. Ja, groß ist übertrieben, ne? Ja, aber eine Ikone des Podcasts. Ja, ein Fan der ersten Stunde. Genau, ein Fan der ersten Stunde und eine Ikone der Podcast-Gäste. Der Mann mit den vielen Gesichtern. Der Mann mit den vielen Getränken. Ja. Der Pilsner. Der Pilsner ist wieder da. Freue mich sehr. Hallo. Guten Tag. Ja, apropos Pilsner. Ja, apropos Pilsner. Bevor wir noch ein bisschen rumreden, würden wir sagen, reden wir über das Podcast-Getränk des Tages, sonst schmilzt uns das hier weg. Oh ja, es ist sehr warm heute draußen und hier drin umso wärmer. Ja, und unser Podcast-Getränk heute enthält tatsächlich Pilz. Wie hieß es noch? Du hast die Speisekarte, die Getränkekarte. Unsere Cocktailkarte versteckt. Ja, wir haben also in der ersten Folge der Staffel 3 heute eine Cocktailfolge. Eine Biercocktail. Eine Biercocktail, das ist ja das Besondere. Genau. Wir wollten mal was Neues machen und da der Pilsner kam, dachte ich mal, Bier muss ja schon irgendwie sein und Cocktails, okay, dann machen wir Biercocktails und ich war überrascht, was es da auch an Literatur im Internet zu finden gibt. Es hat dann auch definitiv zum größten Einkauf der Podcast-Geschichte, zumindest der Podspot-Podcast-Geschichte geführt. Einen ganzen Kofferraum voller Ingredienzien, verschiedenster Liköre und Säfte und Zutaten und 9 verschiedene Sorten Bier. Ja, das heißt, wir haben 9 verschiedene Getränke heute vorbereitet. Und wir fangen an mit dem ersten Getränk. Und zwar hat der Pilsner sich das gewünscht als erstes Getränk. Und es hat den schönen Namen Spiced Pilz. Ja, dann sag mal kurz, was drin ist. Dann kommen wir ja danach. Wie der Name schon sagt, ist Pilz drin als Bier. Ja, und wie der Name noch sagt? Ist es Spiced. Spicy. Es ist nämlich auch Mangalore-Likör drin. Oder, ja, wenn man es so ausspricht. Wenn ja, nicht, dann. Wie dem jeder bekannt ist, ist das natürlich. Schreibt mir und verbessert mich. Likör. Genau, und dann ist noch Wodka drin und Cointreau ist drin und Orangensaft ist drin. Und Orangensaft in einer unglaublich großen Menge. 2 cl Orangensaft. Ja, das hat mich echt fasziniert. Ich habe 3-mal hingeschaut. Das wahrscheinlich nur für die Farbe. Und jede Menge Crushed Ice. Jetzt erklärt sich der Farbunterschied. Ich habe vielleicht doch 0,5 cl zu viel Orangensaft reingetan. Das Crushed Ice ist mittlerweile nicht mehr. Ja, fast nicht mehr. Erkennbar. Aber das Getränk ist schön kalt. Ja, dann stoßen wir doch mal an und gucken, wie sowas schmecken könnte. Prost. Ja, das riecht schon mal interessant. Schmeckt wie ein abgestorbener Cable Car. Ich kenne Cable Car jetzt nicht, aber ich finde es. Folge 3 oder 4. Stimmt. Ich habe noch nie getrunken, aber ich finde, es schmeckt ziemlich gut. Aber was daran schmeckt denn jetzt nach Cable Car? Ich meine, wir haben zwar Aprikos da, aber das ist hier noch nicht drin. Der Zimt, okay. Genau. Ja, das ist ja in diesem Mangalore-Likör. Der hat ja eine Zimtnote. Und wenn ich jetzt Sterne verteilen dürfte, würde ich sagen, schon 4 von 5. Ja, doch. Mit 4 von 5 sollten wir aufpassen. Also bei so einer Sternebeurteilung oder Punktebeurteilung, es gibt diesen normalen Wert, das ist eigentlich sehr schön, das muss ich eigentlich aus meinem Podcast, den ich nachher vorstelle, gerade übernehmen. Entschuldigt, ich darf das mal kurz von euch übernehmen. Und zwar, du musst diese normalen Note nehmen, Leitungswasser. Und alles, was besser als Leitungswasser schmeckt, bekommt dann positive Bewertung. Alles, was schlechter wie Leitungswasser schmeckt, bekommt eine negative. Und wenn wir jetzt mal Leitungswasser auf der Stufe 5 einordnen und wir sagen, nach oben dürfen wir eigentlich keine Grenze geben, weil es könnte ja sein, du gibst eine glatte 10 und danach kommt das Getränk, das schmeckt nochmal besser. Also, ja gut, ich habe gesagt 4 von 5. Wir pegeln jetzt einfach mal ein Leitungswasser auf 5. Okay. Lass uns aber offen, dass es auch in den negativen Bereich noch gehen kann und natürlich unendlich in den positiven Bereich. Also wo würdest du jetzt bezogen auf Leitungswasser dieses Getränk dann? Dann würde ich sagen eine 8. Eine 8, wenn Leitungswasser 5 ist. Gut. Ja. Ich muss mal bei euch vorbeikommen, euer Leitungswasser muss echt gut schmecken. Nein, ich bin auch sehr zufrieden. Ich bin ja so kein Biertrinker, aber mit dem Getränk bin ich durchaus zufrieden. Also das, was ich am wenigsten hier drin schmecke, ist tatsächlich das Bier, muss ich sagen, oder? Also es schmeckt nach allem, aber nicht nach Bier. Ist im Winterloch am wenigsten von drin. Nein, nein, also von der, bezogen auf die Menge ist tatsächlich am meisten Bier drin. Okay. Und ich schmecke es auch noch ein bisschen raus. Ja, ich auch. Das liegt daran, dass wir wahrscheinlich etwas empfindlicher auf Bier reagieren. Ja, das könnte sein. Empfindlicher. Ja, ich muss aber auch sagen, ich würde hier jetzt keine 8 vergeben. Mhm. Also, ich bin doch bereit, also es schmeckt mir durchaus besser wie Leitungswasser. Insofern schwanke ich so zwischen der 7 und der 8. Also, ich mag eigentlich sehr gerne Leitungswasser. Schreib mal da irgendwas zwischen 5 und 8 hin. Schön. Oder kannst du uns ja aufteilen. Wir müssen ja nachher, können wir dann gucken, welches. Irgendwas wäre zwischen 5 und 8. Ja, ich weiß nicht, du warst ja jetzt eher 5 oder wo warst du? Oder 6? So, ja, ich dachte, wir schreiben jetzt von jedem die. Ja, auf. Das kannst du gerne machen. Dann also du bei mir warst 7. bei 8? Ich nehme eine 8, ja. Dann kannst du bei mir eine 7 hinschicken. Ja, Moment, dann habe ich keine. Mach eine 8 bei mir auch. Doch. Mit der Gefahr, dass eventuell bei mir dann auch noch eine 12 bei rauskommt oder so, wenn das richtig gut schmeckt. Okay. Weil ich finde den schon richtig gut. Also, ja, schmeckt echt. Wenn die anderen jetzt noch gleich gut oder besser werden, wird dann das ein sehr guter Abend. Machen wir das öfters mal. Ja, ja, aufgrund der Menge, die ich jetzt im Kühlschrank gebunkert habe, können wir das auch noch ein paar Tage machen. Das Schlimme ist, wenn du im Großhandel einkaufst, kannst du das nicht so in den kleinen Portionen kaufen. Also ich würde ihm jetzt erstmal nur eine 6 geben. Mhm. Aber ich mag sehr, sehr gerne Leitungswasser. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wenn es jetzt noch schlechter wird. Dann geben wir an Anni nachher Leitungswasser zu. Eine Minus 4. Ich glaube nicht, dass das viel schlechter werden kann. Ja, wir haben es. Oh, Moment, unser Gast hat sich das erste Getränk ausgesucht. Wir haben auch sehr schöne Fotos dazu. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir das dürfen, aber ich hau das einfach mal so raus und sage, wir könnten ja die Cocktails zusammen mit den Fotos einfach mal die DIN A4-Seiten dann, wie nennt sich das, in den Shownotes mit verlinken oder. Wir müssten eigentlich eigene Fotos machen. Ja, ich, kein Thema, ich halte gerade eine Kamera drauf und gut ist. Auf den Ausdruck. Auf den Ausdruck, natürlich. Ja, der sieht schon besser aus. Wir haben an Deko haben wir gespart. Naja, also eine Schönheit ist es jetzt, eine Fotoschönheit ist es nicht. Also ich bin farblich auch sehr zufrieden mit uns. Jo. Da ich eh farbenblind bin insofern. Sieht eher alles grau-grün aus. Ja, wir haben auch wieder was zu knabbern. den Favorite vom Pilsner haben wir natürlich direkt geöffnet, weil er ganz überrascht war, dass ich diese Tacos von Chio gefunden habe. Das war auch mehr oder weniger Zufall. Die mit dem Cowboy. Ich habe immer gedacht, die würden nicht mehr produziert. Weil bei uns in der Umgebung gibt es die nicht. Aber anscheinend hier bei euch in der Großstadt gibt es die noch. Ja, und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und habe auch direkt erstmal tüchtig zugelangt. Und zeitgleich haben wir dann noch eine Packung Cornados aufgemacht, Paprika. Die ich wiederum Cornados, ja wieder Tornados, Cornados, etwas besser finde. Von Fanny Früchten. Also mir schmecken sie auch, da sie etwas gehaltvoller sind, auch etwas besser. Aber die knuspern auch mehr. Im weiteren Verlauf haben wir dann auch die Sortlets, Laugenkugel. Wir haben geriffelte Crunch Chips, Roasted Smoky Paprika Geschmack. Hier, das glänzt so. Ich kann das nicht lesen auf der Verpackung. Hier, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Setz doch deine neue Brille auf. Gourmet-Chips. Gourmet-Chips haben wir noch. Und dann ohne Luft. Mein Favorit, extra mit, für Honey. Mit Curry-Geschmack. Extra und für Honey. Die Vegetable Chips. Die Land Chips oder wie immer, made in Sweden. Diese Packung kostet ungefähr so viel wie die anderen 5 Packungen zusammen. Ah ja. Ich bin mal gespannt. Sieht aber auch deutlich schöner aus, sieht die Packung. Aus. Also ist die auch Packung. Bio-Zeichen drauf. Allein die Packung. Aber wirklich so eine kleine Packung. Also wir reden hier über eine etwas größer wie eine Postkarte. 75 Gramm. Und wir liegen da dann doch im Ende 4-Euro-Bereich. Puh. Ui. Ja. Aber schauen wir gleich. Ich habe für später noch eine ganz besondere Überraschung. Hui. Für alle Spinnenfans. Für was Fans? Spinnenfans. Na super. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ich bin da nicht so ein Fan von Spinnen, ja? Ja, ich weiß. Alles wird gut. Okay. Ja. Ja. Nein. Schön. Doch, passt. Jetzt müsstet ihr eigentlich beide einen kurzen... Wir haben die Strafgetränke in der Staffel wieder abgeschafft. Ach so. Ja, weil wir haben ja gewechselt zu den Strafgetränken. Oh Gott, das ist echt zu heiß schon fürs erste Getränk. Strafgetränken und Belohnungsgetränken hin und her geswitcht. Wir belohnen uns jetzt einfach, wenn wir möchten. Also von daher. Ja, ist auch am besten wahrscheinlich. Nein, also kann durchaus sein, dass wir sicherlich nochmal irgendwann so ein Party-Element oder ein Spielelement mit reinbringen, weil das war ja auch an den einem Abend oder Nachmittag sehr lustig. Der mit den Kobolden. Ne? Der mit den Kobolden, das war ein super, hervorragend schöner Tag. Eine Spitzenfolge. Der Pilsner hatte mir ja auch hört man einen richtigen Fan heraus. Der schwärmt richtig von der Spitzenfolge. Ja, die war gefällt auch spitze. Mir. Der Pilsner hatte auch war immer eine schöne Idee. War sowas von Rabenstramm. Der Pilsner hatte mir auch eine sehr schöne Idee. Verdammt nochmal, hier kann man mal ganz normal anfangen. Entschuldigung. Wir sind der Pilsner hatte mir auch eine sehr schöne Idee geschickt. Wir sind noch im ernsten Teil. Und zwar müssen wir das mal in einer der nächsten Folgen vielleicht mit aufnehmen, wenn er auch noch mal Zeit hat. Und zwar ein sehr schönes Trinkspiel, das wir dann auf einer Wii Mario Kart spielen. Und während einer Runde Mario Kart musst du dein Getränk leer trinken. Das darfst du aber nur, wenn du kurz rechts ranfährst. Also, weil es ja so schön ist. Don't drink and drive. Ja, ja. Gute Idee. Und dann, wer die beste Zeit halt fährt. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wer das Getränk nicht leer hat, der... Nee, du musst das Getränk trinken. Achso, du musst... Dann leer musst hast du es ja. Wenn du Pech hast, packst du halt noch die ganze Zeit, bis du es leer hast. Ja, ich meine, wenn ich jetzt über die Ziellinie fahre, bevor ich es leer habe, dann werde ich disqualifiziert. Ja, okay. Das ist ja dann... Ist ja, ja, ungefähr so, man muss ja... Ist ja ungefähr so, als hättest du jetzt nicht auf Aufnahme gedrückt. Moment. Oh, oh. Ist ja nicht so, dass das nicht auch schon gegeben hat. Apropos Sorry. Aufnahme, falls die Leute jetzt sagen und sich beschweren, jetzt seid ihr in der dritten Staffel, erste Folge, und die hört sich jetzt schon wieder schlechter an als die letzte Folge der letzten Staffel. Das liegt natürlich daran, dass wir heute... zu dritt sind oder jetzt wieder öfter unser sind. Equipment erweitern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht, also ich kann das jetzt noch nicht abschätzen, aber ich hoffe, ich glaube nicht, das funktioniert schon. Ich denke, das geht. Wir wollen ja wieder häufiger Gäste haben. Wir haben die Technik durch 7 Adapter, 5 Verlängerungskabel und 2 Switches völlig ausgereizt. Man darf es nicht anfassen, sonst kriegt man einen Stromschlag wahrscheinlich. Ja, und mit meiner rechten Zehe muss ich immer auf das Kabel drücken, damit der Wackelkontakt nicht rausgeht. Sieht auf jeden Fall sehr abenteuerlich aus. So, ist schon... Gewisser Kabelsalat. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie diese Steckdosenverbindung bei diesem Griswolds Weihnachtsfilm. Wie heißt der? Ja, genau. Oh, wenn man jetzt längere Zeit nichts getrunken hat, nimmt man zu, ist aber echt zimtig. Und das durch das bisschen von diesem Dings-Likör. Hat also man lange nicht, der Schlappkassenkör. Der Likör nur weil Mangalore. Mangalore. Mangalore. Das ist auf jeden Fall die pure Zimtpower. Der hat eine Note von Zimt und Kardamom. Nur ganz geringfügig. Zimt und Kardamom steht dabei. Leicht. Ja. Und spicy natürlich. Wie versprochen haben wir ja die dritte Staffel wieder, oder wir haben zur dritten Staffel wieder leichte Veränderungen eingebracht. Sowohl im informativen als auch im freien, lustigen Teil. Im Bespaßungsteil. Arni, möchtest du das nochmal kurz zusammenfassen, um unsere was wir Hörer auf den neuesten Stand zu bringen? Du musst ja selber drüber nachdenken, was es war. Ja, also im ersten Teil wird es natürlich wie immer unsere Podcast-Empfehlungen oder Vorstellungen geben. Ja, da haben wir jetzt nur noch einen Podcast und zu dem Podcast gesellen sich ab sofort auch die YouTube-Kanäle, wo auch in jeder Folge einer vorgestellt wird. Cool. Um mal ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Genau, und am Ende möchten wir ja noch über einen. Und am Ende reden wir noch über das Social-Media-Ereignis der Woche, des Monats, des Podcasts oder so sprechen. Wobei ich dachte, das wäre am einfachsten, hat sich aber für mich im Nachhinein als schwierigste herausgestellt. Ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten, sage ich nur. Aber egal. Ja, ja, und dann geht es in eine zweite Runde in den geselligen Teil des Podcasts. Das Social Media Ereignis. In den Stammtischteil, genau. Also das, was... Das Ereignis, ja. Ja, also beste Beispiel, früher wäre das so diese Ice Bucket Challenge gewesen oder sowas, wo das dann hip war, da hätte man darüber gesprochen. Und jetzt halt. Das Lied von Bibis Beauty Palace. Ja, oder die Geburtstagsparty bei Susi, wo alle hinkommen sollen, bei Facebook oder sowas halt. Okay. Ja, aber das verraten wir später. Ja. erstmal. Man munkelt, wir wissen es selber noch nicht so erst richtig. Erstmal. Ja, aber im zweiten Teil geht es ja dann etwas geselliger zu. Richtig. Das ist ja dann, wir sind uns über den Namen noch nicht ganz sicher. Ich bin ja immer noch für Honey und Nanny bekehrt. Mhm. Also zumindest, wenn wir einen Gast haben, können wir das nennen. Also, ach so, ja. Die Idee ist ja, dass der Gast mit ihm sinnigen, wichtigen oder wie auch immer Überzeugungen um die Ecke rumkommt, die wir dann einfach mal ganz gepflegt auseinandernehmen und ihn auf unsere Seite holen. Also wir nehmen natürlich automatisch die Gegenseite ein. Von daher lassen wir uns doch mal überraschen, was dabei rumkommt. Ja, das wird ja lustig. Schauen wir mal. Ja, ich sehe mich schon als und, Donald Trump-Protagonisten gleich hier sitzen. Und auf vielfachen Wunsch natürlich am Ende werden wir wieder gemeinsam singen. Oh nein. Es wurde sich gewünscht. Was? Wie viele Cocktails haben wir noch vor? Haben wir das auch in der Nullnummer gesagt? Ja, haben wir. Oh, da muss ich die Textvorlage gleich erstmal aus der Schublade holen. Wir werden wieder gemeinsam singen. Ja, das finde ich aber auch sehr schön. Ich auch, genau. Ja, womit beginnen wir denn? Ja, wir beginnen natürlich so wie geplant mit dem Podcast. Also mit dem Podcast haben wir schon begonnen, aber du meinst mit der Podcast-Vorstellung. Mit der Podcast-Vorstellung, genau. Also wir sind ja jetzt noch im seriösen Teil. Mhm. Obwohl sich das gerade vielleicht für viele gerade nicht so anhört. Ja, ich meine, nahezu 100% unseres Contents oder wie heißt das, unserer Kommentare, die wir ja bekommen, wünscht sich ja, dass wir noch freier und lockerer und besser drauf sind. Das stimmt. Und, sind ja, wir ja auch. Nahezu 100%. Ja. Und? Also wenn jemand was dagegen hat oder was wolltest du jetzt? Ach so, das sagen, okay. Nee, dass du das gerade so entschuldigend gesagt hast. Nein. Das sollte das dass es sich nicht sein. Seriös anhört. Wäre schlimm, wenn sich das Moment, seriös anhört. Entschuldigung, 100% eurer Kommentare wollen, dass ihr seriöser... Nein, nicht. Also, 100% ja. Ja, unserer Kommentare fordern eine ich wollte sagen, das ungezwungene, lockere und finden den zweiten Teil unseres Podcasts immer besser. Ja, genau. So sehe ich das als Fan der ersten Stunde nämlich auch. Ich meine, ich habe 4 bis 5 Stunden gebraucht, die Kommentare alle zu sortieren. Ja. Das heißt, du als Fan der ersten Stunde möchtest eigentlich, dass wir den ersten Teil ganz streichen für die nächste Staffel. Ja, nicht unbedingt ganz streichen, aber vielleicht auf ein Minimum reduzieren und danach... Oh, nein, da hätte ich aber was gegen. Wir haben ihn ja schon erweitert jetzt. Nee. Ja, gut, wir haben ja vorher 3 Podcasts gehabt. Wir haben ihn modernisiert. Also, mir macht am meisten Spaß eigentlich immer so die letzte halbe Stunde. So. Wollen wir mal anfangen? Mir kommt das gerade so ein bisschen wie eine zweite Nullnummer vor. Ja, nein, stimmt, hast deswegen recht. Deswegen würde ich... Wir sind ja schon bei... etwas 17 Minuten. Hanni hat recht. Auf. Achso, nee, ich bin dran. Podcast ist ja mein Ressort. Podcast macht Nanni. Und zwar haben wir auch da gesagt, wir nehmen jetzt nicht mehr irgendwelche Podcasts. Wir können natürlich auch sagen, da wir ja jetzt verschiedene Programmpunkte haben und wir haben so viele Getränke, wir müssten eigentlich jetzt erst noch ein neues Getränk machen. Ich sehe, ihr seid leer. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, wir drücken die für die Zuhörer nicht wahrnehmbare Pause-Taste. Zum Getränk machen, sonst führt das hier zum Chaos, weil allein der Kühlschrank ist so voll, wenn du an der falschen Flasche ziehst, löst du ein Erdbeben aus. Nein, das ist okay, aber... Sollen wir das dann jetzt kurz tun? Wir könnten das so machen, also bei jedem neuen Programmpunkt ein neues Getränk. Ja, wir hatten eben ja im Vorgespräch, was es nicht gibt, ja kurz drüber nachgedacht, dass das Rhythmus jetzt wieder richtig wäre, aber das lassen wir jetzt mal in der Tüte liegen. Okay. Ja, dann bis gleich. Zack, da sind wir wieder. Das ging aber schnell. Zack, die Bohne. Kennt ihr das noch? Ja. Jetzt will ich mal kurz erklären, was wir Gina trinken, Lisa. Oder? Entschuldigung, war meine Frau wahrscheinlich. Nein. Achso, okay. Immer diese Anrufe hier. So, wir trinken jetzt als zweiten Gang den Bockshot. Das klingt weniger nach einem Cocktail, als mehr nach einem... Nach einem Shot. Nach einem Shot, genau, nach viel Stoff. Dazu aber unsere Laugenaugen. Dazu gibt es jetzt, genau, wir haben eine weitere Tüte, Laugenkugeln. Oh, Salt, Let's... Pikante Paprika and Cream Geschmack. Oh. Schmeckt ein bisschen nach Wiese, habe ich gesagt. Nach frisch gemähter Wiese. Habe ich gerade nur das Gefühl, oder ist das die Kombination, dass irgendwie so ein Wasabi-Geschmack da drin ist? Ja, schmeckt schon irgendwie im ersten fies. Moment. Man muss sich gewiss dran gewöhnen erstmal. Ja, ich befürchte, wir müssen mehr davon essen. Ja, genau, das ist das Problem. So, ja, also der Bockshot ist ein Whisky-Cocktail, ein Whisky-Bier-Cocktail. Wird auch in einem Whisky-Glas getrunken. Wir haben 4 Cl Scotch, 2CL Drambuie-Likör. Das ist ein Whisky-Likör. Wir haben alternativ Southern Comfort jetzt genommen und ja, dann haben wir einfach mit Bockbier aufgefüllt. Also es ist quasi Schnaps mit hier steht Schnaps. Hier steht ein Schuss Bockbier, aber jetzt war noch so viel Platz im Glas, deswegen. Nein, ist ja richtig. Wir müssen mit den Eiswürfeln bei über 30 Grad jetzt sparsam umgehen. So, der Pilsner, der hat eben noch kurz eine Anmerkung gehabt oder darauf bestanden, noch kurz zu erklären, wer die Reste trinken muss. Ja, und zwar derjenige, der das Getränk am besten bewertet, muss dann auch die Reste wegtrinken. Ja, also wir schmeißen ja nichts weg. Ab jetzt hat jedes Getränk nur noch minus 5. Ab jetzt wird strenger bewertet, auf jeden Fall. Leitungswasser. Ich hebe die Hand. Leitungswasser. Ja, dann lass uns mal anstoßen. Okay. Ich meine, wir hätten heute eine verdammt lange Einleitung. Gehört das offiziell zu Staffel 3? Oh. Ja. Hm. Das ist ein bisschen rauchig, ja? Wo immer das herkommt. Rauchig? Interessant. Oh. Ich muss noch einen Schluck nehmen. Puh. Bis wie viel Minus geht denn die Skala? Hör auf, ich mache gleich alles über den Tisch. Also ich muss sagen, ich finde es besser als das erste. Ich würde dem jetzt auch auf die Gefahr hin. Sind wir schon bei den Punkten? Auf die Gefahr hin, dass ich nachher die Reste trinken muss. Gibt es Reste? Nein, hier gibt es keine Gefahr, dass du die Reste trinken musst. Ja, gut. Nein, zweierlei. Es gibt keine 100. Gefahr, dass du die Werte trinken musst, weil du müsstest sie trinken, definitiv. Ja, egal, also was du da jetzt hinschreibst. Ich bin auch vollkommen raus. So schlimm? Boah. Ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das an dem Bockbier liegt oder. Boah. Das ist schon eine Grenze an Körperverletzung, finde ich. Findest du? Ja. Ja, ganz so schlimm nicht, aber. Ich finde das eigentlich, also angenehmer als eben den. Was hatte ich denn jetzt für eine Note beim ersten? Boah. 8. 8, dann ist das eine 4. Also weniger gut etwas als Wasser. Etwas schlechter wie Leitungswasser, ja. Ich würde nochmal fragen, bis minus wie viel egal. Skala? Ja, ich würde. Es gibt ja kein Minus, weil es kann ja immer etwas Schlechteres geben. Das kannst du ja nicht so lange ein gefestigtes Urteil geben. Okay, ohne, also ich gebe dann eine 1. Ja, man müsste das mit dem für einen persönlich am schlechtesten, das schlechteste persönliche Getränk als unterste Stufe nehmen. Also ich finde ja, aber wie willst du das denn wissen, wenn du es noch nicht getrunken hast? So, ja. Ach so. Ja. Klick. Es geht gerade eine Lampe über Hanni auf. Ich bin gespannt auf deinen Podcast. Was sagst du? Minus? Nee, eine 1. Ich gebe eine 1. Eine 1, ja. Also, immerhin schon mal. Ja, also, ich habe eben eine 6 gegeben und ich würde jetzt würde ich eine 8 geben. Boah. Das ist interessant, ne? Ja. Ich will das. Wolltest du meins haben? Nein. Ich habe Reste. Noch nicht. So. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt. Beim Podcast. Ich würde jetzt hier auch den Trackmarker setzen. Ja, dann setz mal. Ach, wir können unsere schöne Marker-Funktionstaste gar nicht benutzen. Das klappt nicht. Ach, wie schade. Ich dachte immer nur. Dann habe ich die ganzen letzten Jahre umsonst gedrückt. Ja, ich habe dich die nur drücken lassen, weil du so viel Spaß am Drücken dabei sein wolltest. Ja, und zwar. Deswegen lasse ich dich auch immer die Taste Podcast an der Ampel drücken, den Knopf. Eingangs hatten wir es ja schon gesagt: der Podcast darf oder sollte ein etwas neuerer, oder ich wollte es kurz erzählen vor unserer Pause, dass wir jetzt Podcasts vorstellen wollen, die halt auch neuer sind. Also, sie sollten nicht älter wie 3 Monate sein. Weil ich doch in der Vergangenheit sehr häufig renommierte Podcasts halt hatte von irgendwelchen Funkhäusern. Genau, ich habe mich gerade noch gerettet. Funk. Und das soll eigentlich nicht das Ziel sein, sondern wir wollen eher auf die kleinen Schätzelchen hinweisen, die ja der Hanni auch sehr häufig ja dann dabei hatte. Ich habe jetzt einen gefunden und zwar nennt der Podcast sich Kasse 4. Kenne ich. Sie ist das Mädchen von Kasse 4. Nein, kenne ich nicht. Überrascht. Ich habe nur was gesehen jetzt neulich im Internet. Singles verlieben sich bei Kasse 4. Ist es das? Nö, die sind beide in festen Händen und haben Kinder jeweils. Also nee, dann war es das. Ist, ich glaube, nein, das ist jetzt kein... Das ist wohl was komplett anderes. Okay. Entschuldigung. Das war Kasse 14. Wahrscheinlich. Nein, also hier erst informieren, dann dazwischen reden. Ja, ja. Hier handelt es sich um einen Podcast von der Anja und dem Arne. Arne Friedrich Spillner. Und die Stimme, die fand ich schon ziemlich markant und deswegen habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Beziehungsweise er weist ja auch in der Nullnummer darauf hin. Er ist auch bei dem Podcast Bretterwisser zugegen. Das ist der Podcast für Brettspiele. Da ist er wohl sehr erfolgreich und ja, vielleicht werde ich ihn dann auch mal irgendwann anhören. Da es aber um neue Podcasts geht, habe ich mich jetzt für den Podcast Kasse 4 entschieden. Die Anja Hartmann, Frau Hartmann bitte an Kasse 4, arbeitet bei Edeka seit einigen Jahren. Und ja, die kennen sich wohl irgendwie verwandtschaftlich, treffen sich häufiger, der Arne und die Anja, und haben immer wieder über Podcasts geredet. Wahrscheinlich hat der Arne auch über seinen Podcast erzählt und dann hat die Anja daran Lust gefunden. Dann haben sie überlegt, was können sie machen, und dann fanden sie eine ganz gute Idee, doch einfach mal über ja, Neuerungen, die es so im Portfolio des Edekas beziehungsweise generell bei Verbrauchermärkten gibt, zu berichten. Darf ich kurz einwerfen? Ich mag ja Edeka. Ich finde Edeka toll. Also ja, aber die Anja ist schon vergeben, hatte ich ja gesagt. Also du brauchst dich da jetzt nicht einschlagen. Hat nichts mit der Anja zu tun. Ich mag einfach Edeka. Edeka finde ich, die geben sich noch ein bisschen Mühe. Mit der Werbung auch, ne? Ja, wahrscheinlich mit der Werbung, aber auch so. Also im Edeka fühle ich mich immer sehr wohl. Das kann ich jetzt, ich darf jetzt keine anderen Namen nennen wahrscheinlich, sonst kann ich das nicht so behaupten. Hier. Aber Edeka finde ich toll. Bitte weiter, Entschuldigung. Ding, der Werbeblock ist zu Ende. Nein, jedenfalls haben die beiden sich zusammengefunden und reden jeweils so in einer knappen Stunde über Neuerungen, die so in unseren Discountern zu finden sind. Manchmal auch sicherlich ältere Highlights oder sowas, aber im Wesentlichen geht es dann schon um neuere Dinge, wobei ich mir da manchmal nicht ganz so sicher bin, aber alles kenne ich da auch nicht, was die so vorstellen. Aber das ist ja gerade der Sinn des Podcasts. Und man hört diesen beiden dann halt auch zu, wie sie dann über diese Produkte sprechen und sie auch dann live essen, so wie wir unser Knapperzeug und unsere Getränke. Machen die das aber zum Thema des Podcasts? Ich meine, ist schon ziemlich clever. Also, shit, warum ist uns nicht der Gedanke gekommen? Aber nein, sie machen es schon etwas ernsthafter oder professioneller. Suchen sich halt immer ein paar Produkte aus. Ich kann das vielleicht mal aus der Folge 1 zusammenfassen ein bisschen. Da ging es um die Pepsi Max Ginger zum Beispiel. Dann gab es von Katjes Wunderland-Tüte die Einhornschokolade, Einhornjoghurt, Einhornschnaps. Die Einhornschokolade. Schokolade. Ach, Schokolade. Habe ich das nicht Schokolade gesagt? Verstanden. Doch, sehr schön fand ich auch die Folge 2. Vielleicht kennt das noch jemand, das Schöller Bum Bum Eis für 2. Ja, klar, voll geil. Ja? Für 2? Hab ich noch nie was gesagt. Für 2 nicht, aber Bum Bum. Bum Bum kenne ich auch, aber für 2? Ja, für 2 heißt das auch nicht. Ach Gott, ich muss meine Brille aufsetzen, Sekunde. Ja, halt Bum Bum. Was heißt denn hier for 2? So heißt es, genau. Für 2. Ja, FOT heißt auch für 2. Nicht vor, FOT. FOT. Ist ein Schreibfehler vielleicht auch hier auf Ihrer Hinterseite. FOT 2? Ja, ich schieb dir das gleich mal rüber, den Link. Ist ja vielleicht so die. Egal. Hartz-IV-Version davon, also FOT 2. Ja, und dann. Bum, bum, FOT 2. Legendär auch in der zweiten Folge war dann die Dr. Oetker Restaurante Schokopizza. Boah. Nein, sie hat eigentlich. Nee, in Folge 2? Die ist doch noch gar nicht so alt. Wie, es gibt insgesamt 3 Folgen plus die Nummer zur Zeit. Die ist ja am 1. April erschienen, ne? Haben ja erst alle gedacht, wäre ein April-Scherz. Ja, ja, aber die Schokopizza gibt es wirklich. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich hätte sie sonst direkt gekauft. Es gibt sie. Im Kühlregal? Warum haben wir die noch nicht für unsere Knabberei hier zum Podcast? Weil es ekelhaft ist. Ja. Und entweder du willst Pizza essen oder du willst Schokolade essen. Aber du willst doch nicht Pizza mit Schokolade essen. Das Schöne ist halt, die beiden sind an diesem Podcast relativ enthusiastisch dran. So ganz am Anfang so merkte man so diese Nüchternheit von dem Arne und sagte, ja, mal schauen, so 4 Wochen und so weiter. Dann fingen sie an und so. In der zweiten Folge, komm, wir machen das 2 wöchentlich. Sie so, ah, komm, wöchentlich. Nee, das schaffe ich nicht wegen Arbeit. Und man merkt schon, sie sind da richtig mit Spaß dran. Posten auch eine Menge auf ihrer Facebook-Seite. Informieren kann man sich komplett über alles auf der Internetseite kasse4 mit der als Zahl geschrieben.com. Und ja, es kommt auch immer ganz gut rüber. Also sie ist sehr leidenschaftlich. So, wenn die dann was isst, was so richtig schmeckt, dann hört sich das auch ganz gut an. Dann wird auch nicht hinterm Berg geblieben. Ich sehe gerade den Pilzen nochmal einen Schluck von unserem tollen zweiten Biercocktail trinken. Das ist genau das Gegenteil. Zum Beispiel, was ich sagen muss, Lindor Mango. Das war auch so ein Punkt. Ja, Nougat gibt es ja schon länger, aber Mango scheint was Neues zu sein. Und das hat dann auch wirklich zur Geschmacksextase geführt und war auch schön mit anzuhören. Und die beiden... Das läuft alles hier gut ab. Alles ist gut. Alles ja, ist gut. Klar. Ja, und die beiden geben sich da richtig Mühe. Ich denke, die werden jetzt so ungefähr 14-tägig immer rüberkommen. Die neue Folge konnte ich mir noch nicht anhören. Da geht es um Leibniz Pickup Mutprobe. Weiß nicht, Mutprobe? Was sie damit vorhaben. Scharf dann, oder was? Soll von Ferrero, das Giotto Caramello. 7-Up Lemon Sparking Limonade, Corny Ahornsirup und Pancake, Corny Strawberry and Cheesecake, 7-Up Lemon Sparking Lemonade Original, Merci Weiße Kokos, Merci Weiße Himbeere. Ja. Ja, und was machen die dann da? Essenslife. Trinken ja, und Essenslife. Aber das ist doch jetzt nichts mit Mutprobe. Also das schmeckt ja, nein, das mit Mutprobe kann ich ja nur mutmaßen, dass sie da keine Ahnung was machen. Ich habe die Folge ja noch nicht gehört. Ach so. Okay. Vielleicht essen sie 20 Stück auf einmal oder so. Man weiß es nicht. Und versuchen dann noch zu reden. Wie, so, ja, wie damals als Kind. Nimm mal eine Handvoll Mehl in den Mund und ja. Sprech mal. Das war ja auch so ein... Oh, die Zimt-Challenge. Wollen wir die gleich mal machen? Du lenkst ab. Ja, und... Sie kann halt von den Erfahrungen aus ihrer Edeka, das kommt nicht gut rüber, wenn du das hier so unterziehst. Nein, ich fühle das nicht gut. Nicht so schön wie damals beim Dings-Podcast. Welcher Dings-Podcast? Naja, jedenfalls, sie arbeitet seit Jahren schon an der Kasse und hat halt die Möglichkeit, immer die neuen Produkte, die sie teilweise erst selber dann auch zum ersten Mal sieht, dann halt mit in den Podcast einfließen zu lassen. Und das ist... schon cool. Und das bringen die ganz lustig und nett rüber. Ja, hört sich gut an auf jeden Fall, ne? Ja, lecker vor allen Dingen. Gut und lecker. Gut und lecker ist alles, was wir wollen. Ja. Ja, sie machen halt das zum Podcast, was wir hier nebenbei tun. Ja. Wobei die Getränke bis jetzt nicht alkoholisch waren. Da ging es halt dann doch um Fassbrause. Ja. Und das wäre in Bezug aufs letzte Getränk auf jeden Fall die bessere Wahl, ne? Fanta, Erdbeer, Kiwi... Ja. Oh, du hast echt so einen fiesen Geschmack, ne? Ich bin zufrieden. Aber du hast ja noch gar nichts getrunken eigentlich von deinem Getränk dafür, dass du das so toll und lecker findest. Ich genieße das. Ach so. So. Ist das heute. So viel zum Podcast. Kommen wir doch mal zu dem YouTube-Kanal von Nanni. Der Nanni ist ein bisschen unzufrieden mit dem Ablauf hier. Entschuldigung. Nein. Weil unser Gast so häufig Zwischenkommentare gibt. Nein, gar nicht. Zweimal. Mindestens. Jetzt aber höchstens. Guck mal, jetzt versuchst du, Hanni, abzuschieben. Extra. Weil der hier sich irgendwelche Zimt-Challenges anguckt, ja? Ja. Aha, das also. Ich kann es ja von hinten leider nicht sehen. Du hast dein Laptop ja verkehrt herum. Und bitte. Zu mir. So, weiter. Jedenfalls der Podcast ganz in Ordnung. Oh Gott. Entschuldigung. Nein, der Podcast ist... Doch, ich finde ihn wirklich toll. Ganz in Ordnung. Ich habe mir meinen Podcast Ich habe mir die dritte Staffel anders vorgestellt irgendwie. Ach nee. Und von daher sollten wir jetzt mal zu deinem YouTube-Kanal kommen. Ja, bitte. Hanni. Okay. Ja, gut. Ich glaube, Hanni hat ein bisschen was zu schneiden. Aber. So, Prost. Ja, genau. Erstmal Prost. Genau, Prost. Erstmal Prost. Retten wir dir mal die Situation mit einem Prost. Nein, klingt wirklich hochinteressant. Und... ich finde es schön, dass du endlich auch bei den besonderen, interessanten Podcasts angekommen bist, wo ich schon vor einem Jahr versucht habe, dir immer wieder was Neues zu ja, präsentieren. Ja, ich hatte ja mal einen Vorstoß gestartet, das hat sich ja dann doch ein bisschen in die Enge getrieben. Es war damals, mit meinem genau. Sexvergnügen. Ja, ich, genau. Da hatte ich ja dann doch ein bisschen Angst gekriegt. Wobei ich schon überrascht war, dass dieser Podcast ja schon bei Spotify sogar war. Mhm. Exklusiv wahrscheinlich. Deswegen, ja, ich finde das gut. Und ich freue mich auf mehr davon. So, mit Folgen. Genau. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt zum nächsten neuen Punkt der dritten Staffel kommen, gibt es natürlich jetzt wieder ein neues Getränk, würde ich sagen. Und zu dem neuen Getränk, was hast du schon dich entschieden? Nee, wir würden es nach der Pause vorstellen. Ja. Ich muss mal hier kurz blättern. Genau, wir würden kurz blättern und es dann zusammen mixen. Und dann gibt es den YouTube-Kanal. Ist aber heute hohe Schlagzahl auf jeden Fall, oder? Genau. Genau. Bis später. Ja, die Pause ist vorbei und wir sind wieder da und wir haben ein neues Getränk mit dem Titel Kölsch Colada. Klingt komisch. Sieht auch so aus. Sieht auch so aus. Es flockt ein wenig. Ach, jetzt hör auf, ey. Och, jetzt, Alter, hättest mir das nicht sagen müssen. Nein, es flockt also. Nicht. Es flockt überhaupt gar nicht. Schnell runter damit. Einfach mal groß, ja. Während Hanni vorliest, was alles drin ist. Es ist cremig-fruchtig. Es ist drin Eis natürlich, Kokoscream, Ananassaft, weißer Rum und Kölsch. Na Gott sei Dank schmeckt es schon mal etwas besser, wie es aussieht. Schmeckt ein bisschen wie Füße, alte Socken, so Richtung. Ach, du hast jetzt gerade von der neuen Regelung gehört und willst jetzt alles schlecht reden. Welche neue Regelung? Ja, die neue Regelung, dass der die Reste trinkt. Ach so, nein, die ist ja nicht mehr neu. Also ehrlich gesagt hat man mit dem ersten Getränk schon ein kleines Highlight gehabt. Ja, und mit dem zweiten vor allen Dingen. Für dich, ja. Aber das sind ja auch Menschen, die das zweite Getränk schmeckt, die sterben auch an Erdbeerlungenkrebs. Ja, boah, nee, ich weiß nicht. Mir gefällt es nicht. Leute. Es sieht einfach nur abstoßend aus. Wessen Idee war das mit den Cocktails? Mit diesem Schmier und Schmodder und den Kokosbröckchen. Da würde ich dir recht geben. Es sieht wirklich nicht so aus. Das sieht wie ein Getränk aus, was man schnellstmöglichst... Das erinnert mich irgendwie daran, dass ich vorgestern Abend Feuchtgebiet im Fernsehen gesehen habe. Hast du? Ja. Und da ist auch so ein Schmodder drin. Naja, zumindest auf der Pizza. Was war als Bier da drin? Kölsch, ne? Kölsch, oder? Ja. Ja, zu Recht. Frauengetränk, oder wie? Ja, aber es ist interessant. Nee, auf dem Bild sieht das wesentlich homogener aus, diese Masse, diese Flüssigkeit. Ja, es wird gewinnen oder scheitern mit der Kokoscreme. Wir waren ja schon froh, dass wir Kokoscreme gekriegt haben, aber unsere Kokoscreme ist, glaube ich, noch sehr bröckchenhaft. Also ja, du hattest ja schon ein bisschen Probleme mit der Abmessung. Ja, die Menge, die angegeben war, hat nicht, wie angesagt, vorher in meinen normalen Shaker reingepasst, weswegen ich ein bisschen zaghaft schütteln musste. Was ist da noch drin? Kölsch und? Ananassaft, Rum und Kokoscreme. Die Kokoscreme bekommt durch die Kohlensäure im Bier eine erfrischende Note, steht da. Also. Und jetzt, wo du das sagst? Seid erfrischt. Okay, fühlt euch erfrischt. Versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt schmeckt es viel besser. Es steigert auch unheimlich die Aufmerksamkeit. Also, okay, so mir, deswegen werde ich jetzt den Ausführungen von Hanni besser folgen können. Mir schmeckt dieses Getränk noch besser als das erste, aber schlechter als das zweite. Der hat echt einen geben wir gerade mal die Punkte. Ja. Was hatte ich beim zweiten gesagt? Entschuldigung, du musst jetzt hin und her blättern. Vier? Krass, sechs. Wie krass? Und dann ja, noch eins. Zu viel. Also hier, das ist eine sechs. Was? Ja, etwas, wenn ich die Augen zumache, etwas besser wie Leitungswasser. Boah, das ist doch schon mal was. Ja, klar, aber man muss auch die Augen zumachen. Weil das was habe ich? Ich habe eine 1 gegeben beim letzten, glaube ich. Ja, ich gebe wieder eine 1. Das ist genauso schlecht. Genauso ekelhaft. Aber es schmeckt definitiv ganz anders. Ja, aber es ist genauso ekelhaft. Ich habe also wenn du mir jetzt nicht zeigen würdest, wie das aussieht, und würdest mir das in einem geschlossenen Behälter mit Strohhalm servieren, Moment, könnte ich mich daran festhalten. Ich mach die Augen zu. Nee, jetzt weißt du ja schon. Ich finde die Ananas. Nee, es ist eine Eins. Ich finde die ganz Ananas, klar. Die Ananas könnte ein bisschen stärker durchkommen. Ja gut, das werden wir dann in der zweiten Runde feststellen, wenn wir uns die ganzen Notizen gemacht haben und die ganzen Getränke nochmal. Ich finde, das Kölsch könnte wesentlich stärker rüberkommen und der Rest überhaupt nicht. Das wäre gut. Es schmeckt halt mehr nach Kölsch mit Kokosaroma. Das schmeckt ekelhaft. Ich habe beim letzten Getränk eine 8 gegeben und ich würde jetzt sagen, beim ersten eine 6, jetzt bin ich irgendwo dazwischen. Also würde ich jetzt tatsächlich die 7 geben. Ja, dann. Was bringt das? Wir haben auch eine zweite Tüte aufgemacht oder eine weitere Tüte. Eine vierte. Also, eine vierte selbstverständlich, aber wir essen immer zwei gleichzeitig. Einen neuen Snack. Und zwar sind es jetzt die Gourmet-Chips. Den Inhalt von der Tüte. Thai-Curry-Geschmack. Oh ja, wir probieren mal. Kartoffelchips in Schale geröstet. Schmeckt auf jeden Fall besser als das Getränk. Oder? Hier werden nicht die Chips bewertet, ja. Ich finde die gut. Warum nicht? Naja, muss ich ja an irgendwas hoch. Du kriegst hochziehen. Die restlichen Chips nicht. Oh, die schmecken wie die Würzmischung in diesem Maggi Curry Nudel. Ja, wie in so einem Yum-Yum. Maggi Nudel schmeckt oder so heißen die. Yum-Yum. Das schmeckt so wie die letzte Portion Pommes auf dem Festival. Kalt. Ist auf jeden Fall sehr scharf. Sehr viel Salz und... Puh, ist sehr scharf. Oder? Also China lässt grüßen auf jeden Fall. Oh, scharf oder Thailand nicht. Oder wie auch immer, irgendwas Asiatisches. Indien. Also scharf, das ist ja auch asiatisch. Hanni, scharf finde ich jetzt nicht, aber unser Gast, der Pilsner, ist ja auch etwas von der weicheren Sorte. Aber da kommen wir ja später zu. Jetzt werde ich schon gedisst, bevor ich überhaupt... Dafür, dass euch die Getränke immer nicht schmecken, seid ihr aber ganz schön schnell hier. Was heißt hier immer nicht? Ja, wir wollen das so schnell wie möglich wegtrinken, damit es ein neues gibt. Hallo, meine Darmspiegelung ziehe ich auch nicht ewig hinaus. Sag ich auch nicht, ach komm, Pool nochmal rechts. Langsamer. Ja, so ist schön. Okay. Ich glaube, hinten links hat sich noch eine Polype versteckt. Könntest du nochmal Boah, nee, aber jetzt mal ehrlich, was gibt's denn als nächstes? Nein, so weit sind wir noch. Ich würde sagen, ein Weißbier-Mojito. Wir sind jetzt erstmal beim nächsten Programm. Das ist deine Entscheidung, okay. Du bist ja auch gleich wieder dran. Aber, Gott sei Dank. Upsala, wir sind jetzt natürlich erstmal bei unserem neuen Programmpunkt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Was ist denn jetzt kaputt hier? Moment. Bei unserem neuen Programmpunkt, dem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich hier irgendeinen. Wie kriege ich denn das wieder weg? Bibis Beauty Palace. Ich habe hier ein Amazon-Fenster. Komm, sei ehrlich. Es ist Bibis Beauty Palace. Ich bin mir sicher. Du bist dir sicher? Nein, das ist in unserer dritten. Also, es kommt noch. Ja, das ist in unserer dritten Kategorie. Vorstellung, so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt ist er wieder weg. Krass. Schmecken die? Ehrlich? Sind nicht so lasch. Nicht so lasch. Die sind extrem. Das sind so die Yum-Yum-Snacks der Chips. Fabrikation. Obwohl, ich glaube, so im Schärfebereich gibt es auch Unterschiede, weil normalerweise kann ich scharf jetzt nicht so gut essen, aber ab und zu überrascht es mich. Ja, die sind auch nicht scharf, die sind halt einfach überladen mit Glutamat. Oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe die Zutatenliste nicht studiert. Dann guck doch mal. Mein Arm ist leider zu kurz. Ich wette, Glutamat steht an zweiter Stelle. Da werde ich gegen. Ja, okay, an dritter. Die teilen das nämlich auf in Glutamat und Glutamot. Erster Stelle ja, Kartoffeln, und zweite Stelle Pflanzenfett. Naja, gut. Wir haben keine Zeit. Hanni, dann fangen wir an. Bitte. Ja, der YouTube. Oder Videokanal. Ich darf nicht gucken, okay. Ja, es gibt auch nichts zu gucken. Ich habe ja auch lange... Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ist ja übrigens überhaupt ein Experiment, so einen YouTube-Kanal über einen Podcast zu verbreiten. Krass, oder? Ja, also ich bin jetzt gespannt und lausche dir. Wie wir das machen? Gab es sowas vorher schon mal? Weiß ich nicht. Ein Novum? Das ist ein Novum, ja, ich denke schon. Bing, Werbeblock. Was es allerdings noch nicht gab, war ein Unboxing-Battle auf dem wunderschönen YouTube-Kanal von VR-Podcast. Stimmt, das können wir kurz erwähnen eigentlich, bevor ich den fremden YouTube-Kanal vorstelle. Wir haben ja einen eigenen auch zu unserem anderen Podcast, den VR-Podcast. Da gibt es ja einen schönen YouTube-Kanal, neuerdings. Ja, ganz ohne Getränke geht. Seit ein paar Wochen. Langweilig. Ey. Entschuldigung. Ja, ganz ohne Getränke, langweilig. Ja, da kann man eigentlich mal drauf gehen, oder? Ja, was du bis jetzt da geschaffen hast, ist schon nicht schlecht. Geschaffen, das hört sich an. Mit welchem Engagement? Ja. Also würde mich freuen, wenn das noch ein paar mehr Leute sich anschauen würden, die sich dafür natürlich interessieren, weil das ist ja dann schon was sehr Spezielles. Das stimmt, ja. So, ich hatte dich unterbrochen. Genau. Wir hatten ja gesagt, und du hast dich ja auch dran gehalten, wir wollen einen Podcast und einen YouTube-Kanal, der möglichst nicht so bekannt ist, vorstellen und möglichst neu noch. Aber das ist echt durch die Suchfunktion von YouTube tatsächlich ziemlich schwierig. YouTube macht es einem da nicht leicht. Und es gibt tatsächlich scheinbar, oder ich habe es noch nicht gefunden, nur das Suchfeld, wo man was eingeben kann. Und dort kann man im besten Fall noch einen Filter setzen und das war's. Das ist sehr, sehr schade. Deswegen ich bin dran, kann ich es durchaus auch verstehen, dass besonders neue YouTube-Kanäle, so wie unserer ja auch, schlecht gefunden werden. Durchs Raster fallen. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum YouTube das macht. Aber definitiv haben diese Kanäle bei YouTube die schlechteren Chancen. Leider. Gut, jetzt habe ich mich für einen Kanal entschieden, der schon ungefähr anderthalb Jahre alt ist. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wir hatten ja die Kriterien auf Funky und Lifestyle erweitert. Funky und Lifestyle, ja, Funky passt. Er hat auch nicht so die Millionen an Abonnenten. Wir sind da erst bei 7. Bitte? 7, nein. Er hat erst 260.000 Abonnenten. Das ist aber doch schon. Das geht. Abonnenten. Ja, aber das ist doch. Ja, das ist aber im Vergleich zur Bibi's Beauty Palace, der hier immer wieder angesprochen wird, extrem wenig. Ja, aber finde ich, also, Entschuldigung, 200.000 Abonnenten finde ich jetzt schon schön. Da kommen wir auch gleich wieder zum Thema, was ich kenne in meiner. Nein, ja, da kommen wir gleich. Reformieren oder wie hieß es? So, und zwar möchte ich heute den YouTube-Kanal, vielleicht hat der ein oder andere es schon mal gehört, Senioren zocken vorstellen. Senioren zocken? Wie geil. Echt, Senioren zocken? Senioren zocken, ja. Und zwar... Was zocken die? Ja, Computerspiele zocken die. Und ich bin begeistert. Da handelt es sich um... Ja, seit Beginn um 4 ältere Damen. Ältere Damen. Und die irgendwo mittendrin kamen dann auch mal 2 ältere Herren noch dazu. Also, ja. Jetzt nach, zocken sie nicht nur. Nach meiner Recherche sind es, glaube ich, im Moment 6. Die Namen konnte ich jetzt nicht alle herausfinden. Also, die beliebteste Zockerin ist die Uschi. die Klischees werden jetzt immer. Wir haben nichts anderes erwartet. Und dann gibt es noch die Evelyn. Ja, auf jeden Fall zocken die tatsächlich dann Computerspiele und sogar Virtual Reality Spiele. Mich würde jetzt eins interessieren, im im Bereich des digitalen Zeitalters oder der Nerds oder wie auch immer, wann fängt denn der Begriff Senioren an? Nicht, dass sie 45 sind und ich mich da gleich einreihen kann. Nein. Also, ein Alter konnte ich jetzt nicht, aber aufgrund der doch grauen Haare und fortgeschrittenen Faltenbildung im Gesicht würde ich jetzt schon eher so um die irgendwo zwischen 65 und... Sieht Nani noch etwas besser aus. Ab 65 plus sagen. Okay, ja, cool. Ja, und die haben tatsächlich viel Spaß und die spielen alles Mögliche, was die jungen Leute halt spielen. So GTA oder Counter-Strike. Und die werden beraten oder machen das alles selber? Nein, die werden beraten. Aha. Natürlich. Aha. Direkt durchgefallen. Direkt durchgefallen, ja. Nein, die müssen natürlich auch irgendwie ein bisschen an die Materie herangeführt werden und kriegen dann auch Tipps und Hinweise, wie die... Ja, du musst die Nutte auf der Straße platt schießen, damit du 500 Bonuspunkte kriegst. Genau, so ungefähr. Wie die Spiele funktionieren, das ist ja bei älteren Leuten teilweise dann schwierig. Die haben ja schon Probleme mit der Maus-Tastatur-Koordination richtig umzugehen. Ja. Und ich bin kein Senior. Aber erst nach ein paar Pills, ne? Nee, immer. Immer? Ich hasse PC. Ich will meinen Controller und gut ist. Ja. Und so ist es. Ja. Ja, und so haben sie, die laden immer noch regelmäßig tatsächlich Videos hoch und innerhalb der letzten anderthalb Jahre haben sich da so irgendwie so um die 50 Videos. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, hier eine Anzahl herauszufinden. Das ist viel eigentlich. 50 hochgeladen, Videos. Hochgeladen. Ja, ich denke schon. Das machen die Senioren auch mit Hilfe oder das macht jemand Drittes von außen? Ich denke, das macht jemand Drittes. So mit Verstecken. Ja. Und man hat dann natürlich, man hat dann immer die Facecam auf der einen Seite, also das Bild ist immer zweigeteilt. Auf der einen Seite die Facecam der entsprechenden Seniorin oder des Seniors, heißt das so? Ja. Und auf der anderen Seite natürlich dann das Bild. Und sie sagen halt, sie sind offen für alles und wollen immer Neues ausprobieren, neue Technik und so weiter und ja. Klappt auch. Es klappt wunderbar. Genau. Ja, cool. Und nach einer gewissen Einarbeitungsphase läuft dann auch irgendwann so ein Counter-Strike. Ne? Und dann, ja, aber sind das jetzt so Let's Plays oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, was heißt Let's Plays? Also sie spielen nicht die kompletten Spiele durch, im Video zumindest nicht. Keine Ahnung, was sie in ihrer Freizeit machen. Ja, aber das Video, was zeigt das, damit ich mir das vorstellen kann? Nein, das Video zeigt... Weil ich sitze ja jetzt auf der anderen Seite vom Laptop. Das Video zeigt einen jemanden, der ein Spiel spielt, ja. Und natürlich nur... Von außen gefilmt? Natürlich nur eine gewisse Zeit. Oder das Gesicht, so wie du ein Let's Play machen würdest? Habe ich dir doch eben gesagt, wenn du zugehört hättest, habe ich gesagt... Nein, ich wollte es nochmal genauer herausarbeiten lassen. Auf der einen Seite die Facecam und auf der anderen Seite das Bild des Spieles. Uiuiui. Also ein Let's Play. Also ein Let's Play, natürlich immer nur pro Spiel, immer nur ein Video, was dann irgendwie 10, 20 Minuten geht. Okay. Aber schön eigentlich so, ne? Super Idee. Ja. Und wir haben jetzt kein Problem bei Counter-Strike da so mit der Uzi durch die Gegend. Warum? Nein. Hatten sie doch damals auch kein Problem. Die Uschi hat... Leute. Ja. Entschuldigung. Tut mir leid an alle Überlebenden des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ihr übersteuert hier meine Aufnahme. Hoffentlich übersteuern wir. Entschuldigung. Aber die, im Endeffekt ist es ja so. Nein, die Uschi hat erzählt, tatsächlich, als sie Counter-Strike... Hallo? Entschuldigung. So, beruhigen. Okay. Die Uschi hat erzählt, dass sie Schießen nicht so gut findet eigentlich, weil sie hat natürlich als junges Mädchen oder damals den Einmarsch der Russen live miterlebt und natürlich erlebt, Das D. Ich hab den Kopf. Das ist überhaupt gar nicht lustig. Nein, ich bin ruhig. Ich sag gar nichts. Aber sie hat sich drauf eingelassen. Und hat dann trotzdem irgendwann nach einer gewissen Zeit das Counter-Strike-Spielen erlernt. Ja, zu Recht. Ja, natürlich, weil es vielleicht Spaß... Also mein Spiel ist Counter-Strike jetzt auch nicht, muss ich sagen. Sie konnte es wahrscheinlich auch besser als jeder andere, der damit angefangen hat. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber sie hat es ganz gut gemacht. Ja. Sie spielen natürlich auch seniorenfreundliche Titel, wie irgendwie... Mario oder so, Super Mario Kart oder sowas. Es gibt Super Mario bei Counter-Strike? Nein, nicht bei Counter-Strike. Oder mal den Microsoft Flugsimulator oder sowas. Ah, okay. Natürlich, das ist auch den habe ich übrigens auch sehr gerne gespielt. Ja. Ein tolles Spiel. Aber, um wieder auf unseren VR-Podcast hinzuweisen, Sie haben ja auch mal mit, ich weiß gar nicht, ob es Oculus oder schon mehrere Teile mit in VR gespielt. Ich weiß nicht, ob Oculus oder doch, Oculus steht dabei. Oculus und Oculus Touch Controllern gespielt. Und ja, das sind besonders schöne Folgen. Es waren dann auch irgendwie so Horrorspiele. Natürlich. Und man kann auch Vorschläge hinschicken, schreiben in die Kommentare, was sie als nächstes mal spielen sollen. Also sowas wird auch immer gerne angenommen. Ja, so ein Resident Evil kann ich mir da schon lustig vorstellen. Ja, und die Damen und Herren sind wirklich mit voller Begeisterung dabei. Also das macht Spaß, denen zuzuschauen. Und kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Wir haben auch noch einen zweiten YouTube-Kanal vor kurzem gestartet. Der, wie hieß er denn? Moment, ich... Ich meine, so ähnliche... Szenen oder so Berichte hört man ja schon mal, wenn so diese Wii U, als sie auf den Markt kam, ja dann auch hier und da in den ja, Altersresidenzen eingeführt wurde, dass die Senioren gekegelt oder gebowlt oder so haben. Genau. Das ist ja schon eine schöne Sache, aber das ist natürlich mal eine ganz andere Ausnahme. So eine Oma mit der Uzi. Ja, bei Counter-Strike durch die Gegend rennen sehen. Oma geht steil heißt der zweite Kanal. Ja, ja. Oma geht steil. Oma geht steil, da... ja, da posten sie alles, was nichts mit Gaming zu tun hat. Also alle coolen Sachen, die sie sonst noch so in ihrem Leben machen. Alles, was so mit zum Beispiel diese Fidget Spinner, wo wir ja auch letztens drüber geredet haben. Da gibt es jetzt auch Fidget Cubes, da haben sie ein Video drüber gemacht. Cool. Ja, das schaue ich mir aber auch mal an. Jo, auf der Erotikmesse waren sie. Und sowas kommt dann in den anderen Kanal. Nicht. Ja. Ja, ich. Wie gesagt. Hast du aber ein schönes Fundstück wieder hervorgetragen. Sind noch. Ja, noch nicht die großen Abo-Zahlen, aber sie sind natürlich jetzt seit anderthalb Jahren gut dabei. Sag hast mal. Ein paar Kommentare mal gelesen? Und auf jeden Fall eine schöne Idee. Von, ja? Ja, sie haben eine Fangemeinde, die auch fleißig kommentiert natürlich und dann immer Tipps gibt und natürlich auch Kritik äußert, wie zum Beispiel, ja, man solle ihnen doch erstmal die Grundsteuerung der Spiele beibringen oder die Grundfunktion von Maus und Tastatur, weil es teilweise wirklich tatsächlich so ein bisschen so aussieht, als wüssten sie gar nicht, was sie machen. Ja gut, die manchen... Ja, also wissen die auch nicht, mit denen Spiele anfangen. Gut, aber manche von denen haben ja auch rein von der Story, vom Hintergrund, mehr Feedback und haben mehr Probleme mit der Steuerung. Das ist ja bei uns genau umgekehrt. Ja, ja, wenn wir Wolfenstein 3D spielen, haben wir mehr Probleme mit der Steuerung, nicht mit dem Hintergrund. Ja. Ja. Naja. Okay. Ja, okay. Nun ja, gut. Ja, auf jeden Fall schön. Sehr schön. Ich wollte es nochmal gesagt haben, ne? Gefällt mir, auf jeden Fall. Also super Idee und hört man, sich jetzt blöd an, aber Rentner, man die auch, sich neue Technik reinziehen, ja, man weit sind ist davon immer ein Blick wert. Ja. Man sieht hier, wie sie Spaß haben, wenn ihr euch das mal gerade hier... Ah, und die Frau sieht super sympathisch aus. Ja. Und die auch. Das ist jetzt das Vorstellungsvideo für den anderen Kanal. Ach so, okay. Die sehen alle sehr sympathisch aus. Ja, so ein bisschen. Ich mag ja ältere Frauen, muss ich sagen. Also, jetzt wird es komisch. Nein, genau. Das wollte ich gerade sagen. Nein, auf rein freundschaftlicher Ebene. Auf freundschaftlicher Basis finde ich die super. Alle. Ja, natürlich. Sind sie ja auch. Und die sehen alle so lieb und nett aus. Und warum sollten sie nicht Counter-Strike spielen, ne? Nee, absolut. Also ich sehe mich auch. Hier also auch leicht im Tarnanzug, finde ich ganz auf jeden Fall. Bei der Schneemission ist sie voll dabei. Ich sehe mich auch in. So ein Sniper, würde ich sagen. In 60 Jahren sehe ich mich auch noch. Mehr schon so 60. In 60 Jahren siehst du dich so. Na, Hut ab, dann bin ich aber begeistert. 40. Die gute 30 Frau bis 40. Zieht aber auf jeden oh Fall nein, so alt bin ich schon. Ich werde bald sterben. Oh Gott. Werde bald sterben. Und die ist so ein Sanitäter. So weitermachst du, ja. Was soll das denn heißen? Ja. Immer diese zweideutigen Hinweise hier. Also Andeutung. Das ist keine Andeutung, das ist eine Feststellung. Was mache ich denn falsch? Ach, du fängst an zu rauchen hier, trinkst Getränke, die komisch sind. Nein, dampfen, Entschuldigung. So, Video ist vorbei. Wenn du mir hier so einen Käse... Käse, Kokoscreme. Der Kokoskäse anbietet. Hättest du das aber schneller getrunken, wäre es kein Käse. Ja, also, wie gesagt, mein Kanal für diesen Monat. Wirklich sehr schön. Und Nani sagt nichts. Jetzt kommen wir zum neuen Programmpunkt, zum zweiten neuen Programmpunkt, zum Social Media Ereignis des Monats. Aber zuvor natürlich ein neues Getränk. Ein neues Getränk. Deshalb kurz Pause. Bis später. Vielleicht auch länger. Da sind wir schon wieder mit einem neuen Getränk. Und dem vom Pilsner gewünschten Weißbier-Mojito. Weißbier-Mojito. Mojito. Was habe ich mir da vorzustellen? Er ist minzig, spritzig und super frisch. Das Raffinierte, die Hefenote des Weißbiers passt ideal zu Rum und Rohrzucker und gibt dem Weißbier Mojito einen kräftigen Touch. Gott sei Dank passt die Hefe sehr gut zum Rum und zum Rohrzucker. Nicht unbedingt zur Minze, weil da haben wir nicht. Zum Glück. Ja, die Minze. Ja, gut, du warst ja gegen frische Zutaten. Du musst das alte Getränk leer machen dann wahrscheinlich, oder? Ja. Das werden wir gleich passiert. Machen. Passiert. Ach so, okay. Es wird jetzt erstmal probiert. Gut. Wir probieren das einfach mal. Der Rohrzucker ist unten, also von daher, wenn ihr noch ein bisschen süßer haben wollt, immer rühren mit dem Strohhalm. Ja, Prost. Oh. Ja, genau. Naja, gut. Ja, nicht schlecht. Muss man noch ein bisschen umrühren. Ja, aber zumindest erfrischend, wie du gesagt hast. Voll erfrischend, super. Ja, auch ohne Minze, aber trotzdem gut. Ja, die Minze, die fehlt schon ein bisschen, oder? Mir nicht jetzt so. Aber, ja, lecker. Ich könnte dir einen Schuss Zahnpasta reintun. Ich habe hier ein Knabbergebäck auf dem Boden gefunden. Ja, so ein Pilsner. Kommen noch mehrere. Gut, super. Dann weiß ich ja Bescheid. Dann schicke ich gleich mal unseren Hund hier durch. Lecker, lecker. Also mir gefällt es sehr gut. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Getränk wieder. Würde ich wieder eine 8 geben. Eine 8? Eine 8, ja. Vom Pilzer eine 8. Ich bin überrascht, dass dir nochmal ein Getränk schmeckt. Super lecker. Refreshing. Ich bin sogar bei einer 9. Oh, eine 9. Das ist das Beste 9? Bis jetzt, definitiv. Ja. Also mir schmeckt es auch sehr, sehr gut. Oh. Was heißt hier oh? Wir haben bisher... Nein, dass wir... Ja, wir waren nicht sehr gleich bis jetzt. Ja, ich würde ihm sogar eine... Ja, auch eine 9 geben. Eine Trilliarden, 264. Nein, keine kleine Trilliarden, so weit sind wir noch nicht. Eine unglaublich. Super Geschichte. Lecker. Also, wie heißt das? Weißbier-Mojito. Weißbier-Mojito. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir die Minze vergessen haben. Das ja, Weißbier-Mojito ohne Minze, absoluter Geheimtipp. Ja. Das Getränk der vergessenen Zutat. Ja, genau. Okay. Wir sind zurück. Mit wir waren gerade gar nicht weg. Doch, wir sind zurück. Nein, wir mit einem Getränk. Ja, das haben wir schon vorgestellt vor 2 Sekunden. Stimmt. Du hast eine Zwischenpause gemacht. Achso, wir haben eine Zwischenpause gemacht. Wir sind trotzdem nochmal zurück. Ja, umso besser. Mit einem guten Getränk. Weil dann sind wir ganz sicher, dass wir auch da sind. Ja, wir sind zurück mit unserem neuen Programmpunkt. Und zwar habe ich meinen Kopfhörer gar nicht auf. Seid ihr alle noch da? Ja, ja, alles, ja, alle, wunderbar. Ich bin da. Das Social Media Ereignis des Monats. Du bist ja völlig an mir vorbeigezogen, muss ich gerade feststellen. Das ist an dir vorbeigezogen. Ja. Das ist verrückt, oder? Sowohl als Ereignis als auch als Social Media. Und das ist jetzt das erste Thema, wo wir unseren Gast auch mit einbeziehen können, weil unser Gast ist auch sehr gut informiert darüber, habe ich gerade festgestellt. Ja, das war alles nur Fake. Ach so, Fake News, ne? Fake News. Ja, man weiß es nicht. Donald Trump hat Schuld. Ja, worum handelt es sich? Also, ich würde sagen, das Social Media Ereignis des Monats war. Ja, 2 Millionen Klicks. Tatsächlich, ja. Der über 2 Millionen. Dieser wunderschöne Song, Wop Up. Wop Up. Wop Up. Von Wop Babies. Der heißt wirklich Wop Up, ne? Babies. In Klammern How It Goes oder andersrum. Oder heißt der How It Goes und Wop Up? Keine Ahnung. Ich glaube, es war halt ziemlich dumm. Lied, über das sich alle aufgeregt haben. Ja. Ja. Weil diese Beauty. Bibi. YouTuberin. Halt, erfolgreiche YouTuberin. Ja, sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Hat sich gedacht, ich mache einfach mal ein Lied. Und das Lied war. Ja, sie hat sich aber nur gedacht, sie macht ein Lied. Sie hat sich gedacht, ich mache ein Lied. Und. Der Rest der Moment, Welt. Stopp, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Sie hat gedacht, jemand macht für sie ein Lied. Ja. Aber hat das Lied halt nicht für sie gemacht. Es war halt schon ein Lied, ja. Es war schon ein Lied, ja, ganz genau. Nee, es heißt How It Is. Ich habe How It Is. How It Is. Und von in Klammern Wap. Bibi's Beauty, Bibi H. Bibi H, genau. Bibi H. Aber Bibi H ist Bibi's Beauty Palace, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Bibi H ist natürlich die. Ich denke direkt an Bibi Blocksberg. Halt, das Gesicht, oder? Hinter Bibis Beauty Palace, natürlich. Bibis Blocksberg. Bibis Beauty Palace ist ein YouTube-Kanal, der seit vielen Jahren erfolgreich läuft. Hat 4,4 Millionen Abonnenten. Das ist viel. Das ist viel. Also unser Kanal hat nicht so viel. Nein. Kann ich leider. Ja. Viel. Komma, muss ich, viel. Muss ich. Aber wir singen ja auch nicht. Ne? 4,4, genau. Ohne die Millionen. Ja, der geht immer hin und weg und hin und weg. Ja, stimmt. Das können wir gerade mal sagen. Irgendjemand hat uns deabonniert, oder? Entabonniert. Oder wie heißt das? Das finden wir nicht gut. Und, nein, glaube ich was. Das verurteilen wir scharf. Ja. Ich wollte mal gucken, wie das geht. Wir sind maximal unbegeistert. Gut, also unseren Kanal abonnieren. vrpodcast.de. Zurück zu Bibi. Zurück zu Bibi. ja. Was hältst du von dem Lied, Nani? Ja. Hani? Hani oder Nani? Ja, genau. Hani, Nani? Hani. Hani. Das Lied, ja gut, ist halt ein Popsong. Kann man mögen, kann man aber auch nicht mögen. Mein Fall ist es nicht. Ich würde es mir jetzt nicht zu Hause anhören. Aber gut, das ist Geschmackssache. Es hat definitiv von, nennen wir mal, C-Promis schon Schlimmeres gegeben. Was wiederum überraschend ist, warum solch eine Reaktion entstanden ist. So viel Hate. Ja, so viel Hate, genau. Wie ihr mir gerade erklärt habt, Dislinks. Dislikes. Woran mag das liegen? Das ist tatsächlich Dislinks. So viele... Ich verlinke dich woanders hin. Ah, das hast du jetzt davon. Entschuldigung. Dislikes. Entschuldigung. Woran mag das liegen, dass dieses Video so viele Dislikes hat? Also, klar, die Bibi ist natürlich jetzt mit ihrem... ist natürlich jetzt nicht die große Sängerin und es ist ihr erster Song, den sie gemacht hat. Aber wie ihr schon sagt, es gibt natürlich deutlich Schlimmeres. Beschisseneres. Also ich bin ja der festen Überzeugung, der erste hat sich verklickt und danach wurde es ein Running Gag. Ich denke auch, es ist... Na. Es ist ja, also das Lied ist wirklich sehr schlecht. Das muss, ja. Das muss man ja sagen. Also ich habe nichts gegen Bibi und ihren Beauty Palace. Aber das Lied ist schon echt beschissen. Ja. Und ich glaube auch, dass ihre Stimme echt beschissen ist. Meinst du, da wurde nachträglich irgendwie dran manipuliert? Es gibt ja angeblich sogar so ein Footage von ihrer Stimme unbehandelt, ja, wo sie da gesungen hat, auf YouTube. Man kann ja jeder mal suchen. Da war es halt nochmal zehnmal so beschissen wie das Original. Und das Original ist schon beschissen. So, also ich glaube, wenn ich für meinen Sohn Ole, wir fahren einen Puff nach Barcelona vorsinge. Ja, stimmt. Du bist ja auch jetzt unter die Sänger gegangen. Ich dachte, unter die Väter. Unter die Väter auch, ja. Vordergründig unter die Sänger. Aber da halte ich, glaube ich, besser die Töne als Bibi. Ja? Ja. Möchtest du gerade mal das Lied für uns singen? Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona. Soll ich nochmal den Text rausholen? Nee, der ist nicht so schwer. Ole, ole, ole, wir fahren den Puff nach Barcelona. Ich bin ja froh, dass mein ole, Sohn... Ole, ole. Wer hat dir jetzt das Lied ole, geschrieben? Ole, ole. Micky Krause. Ah, hat dir das Lied geschrieben? Ja, ein Kumpel von ähnlich mir. Ähnlich wie bei Bibi halt. Ja. Ich habe schon die eine oder andere Partynacht erlebt. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte zeitlich mal die Crunchips aufgemacht. Ja. Die Roasted Smoky Paprika von Lorenz. Auch sehr nett. Ist mal eine mittlere Variante. Du, Nanni, hattest bisher ja noch gar nichts davon mitbekommen. Nein. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht. Sowas kriege ich überhaupt nicht mehr. Das war ja wirklich noch Musik. Zu Recht. Das war ja in allen Social-Media-Netzwerken und ich bin ja nicht der Social-Media-Beauftragte. Bei Böhmermann und alle haben darüber berichtet, war das ja das Thema des Monats eigentlich. Deswegen wundert mich das etwas, aber... Wie findest, ich mein, wie findest du das Song? Verstehst du? Ja, weißt du, Alter. Ist ein bisschen ich krass. Bin dein Vater. Entschuldigung. Luke, das ich bin dein Boden, Vater. Ja. Nein, also, sagte ich ja eingangs schon, ich habe, glaube ich, von einer Menge C-Sternchen schlimmere Musik gehört. Insofern sind natürlich 2,2 oder was sagst du, 2,2 Millionen Dislikes schon eine Hausnummer. Aber ich glaube, da ist dann auch so eine Art Running Gag. Genauso wie sie gehypt wird mit dem YouTube-Kanal, ist es da dann halt mal andersrum gegangen. Aber wie sagt man so schön? Jede Werbung ist Werbung, auch eine schlechte. Das stimmt. Dagegen, gegen diese 2,2 Millionen Dislikes stehen übrigens 340.000 Likes nur. Bei ja gut, wie oft kann man am Tag sich mit einem anderen Account anmelden? Beziehungsweise bei 38 Millionen Aufrufen. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man sich das mal überlegt, was sie alleine, egal ob Likes oder Dislikes, was sie alleine mit diesen 38 Millionen Aufrufen verdient. Nein, Moment, da kommen wir später nochmal zu. Das ist nämlich eins von meinen Themen. Ja. Ach so, Verdienste der YouTuber? Nee, okay. Nicht unbedingt der YouTuber, aber es gespannt. Geht um Verdienste. Ja. Komm, also, der Hinweis für gleich. Bei YouTube ist es übrigens fast genauso Scheiße. Beschissen wie bei anderen Streaming- oder sonst was Plattformen. Mhm. Ja, aber ich denke... ich denke, mit 38 Millionen Aufrufen kann man schon... halbwegs ja, zufrieden sein. Kannst du beim guten Anbieter schon locker 3.800 Euro verdienen. Ein Cent. Wir reden später drüber. Es wird immer interessanter hier. Ja. Ich bin voller Überraschung. Ja, aber wird sie denn zukünftig neue, inspirierende, nie dagewesene Songs darbieten oder ist die Musikkarriere beendet? Wir hoffen, sie ist beendet. Also ich persönlich hoffe, sie ist beendet. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle für sie auch. Ja. Und sie hofft es selber hoffentlich auch. Ja. Sie sollte lieber in die Pornoindustrie gehen. Ja, aber da wäre die Abonnenten ihres eigenen Einmal High Five auf die Pornoindustrie für Bibi und ihren Beauty Palace. Aber die Abonnenten ihres eigentlichen YouTube-Kanals sind seitdem wahrscheinlich nochmal um 10% gestiegen. Ja, das mag sein. Das war mit Sicherheit eine gute Werbung. Ja, das sind ja eh nur Frauen. So, die haben mit der Pornoindustrie ähnlich viel zu tun. Jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt, dass natürlich für die paar Zuhörer, die den Song auch noch nicht kennen, dass der Song offensichtlich geklaut ist. Was sagst du dazu? Der Song ist geklaut. Findest du den Originalsong besser? Ich habe häufig das Empfinden, dass ich Musik höre, die ich schon mal irgendwo gehört habe. Das ist ja manchmal so ein so ein intuitives oder subjektives Empfinden. Und hier haben sie es ja sehr schön auch, sagen wir, objektiv dargelegt, indem sie einfach die Frequenzkurven übereinander gelegt haben. Und das aber war schon sehr schrecklich. Wollen wir mal ehrlich sein, ja? Also es gibt ja, Musik seit 1800 Jahren, seit 2800 Jahren, seit 3800 Jahren, keine Ahnung. Es gibt Musik schon immer. Ja. Ja? Und es gibt Melodien, es gibt Tonfolgen, die sich gut anhören. Ja. Naja. Und es gibt, kann, ja, es gibt ja eigentlich nur 8 Töne, ne? Ja. Es in gibt verschiedenen. Töne und es gibt vielleicht Höhen. Noch so ein paar Zwischentöne und so, ja. Aber es gibt doch nichts, was noch nie da gewesen ist. Das gibt es nicht. Es gibt. Da könntest du jetzt natürlich wahrscheinlich auch mit anderen Leuten richtig diskutieren. Nein, aber jetzt mal ehrlich. So, ja, das natürlich. Das ist doch ganz normal. Was willst Klar. du denn noch Neues erfinden? Jeder Roman für sich ist doch auch einzigartig, obwohl die Wörter alle gleich sind. Ja. Das stimmt. Das ist ja nur weil anderes. Du den Inhalt besser Nein, verstehst, wie eine Musik. Das sind Wörter, das sind keine Töne. Ja, jetzt tust du dir ja den Tönen einen gewissen. Es gibt zwar nur 8 verschiedene Töne. Und wie viele Wörter gibt es? Moment. Aber es gibt zwar nur 8 Töne, da kannst du aber viele von gleichzeitig spielen, das Ganze beim Reden nicht. Nein, ja, nein. Ja. Ich bin ja auch auf deiner Seite. Ja, pro, hä? Pro, Kontra. Ihr Vögel, echt. Jetzt mal ohne Scheiße. Gehen hier nahtlos über in Teil 3. Ohne Spaß jetzt mal, ja, also da tut ihr aber vielen Musikern heutzutage Unrecht, finde ich. So, nee, du tust denen Unrecht. Du behauptest nämlich gerade, alle Musiker... Bleibt nichts anderes übrig, wie zu kopieren. Genau. Oder nein, sie kopieren zufällig. So gut wie möglich weiterzuentwickeln. Aber es gab alle Melodien schon mal. Oder fast alle Melodien gab es schon mal. Das, glaube ich, liegt aber daran, dass wir drei, du als unser Gast sicherlich sogar noch, ich stehe hier vor, dem darf musikalisch am interessiertesten, zumindest in einer gewissen Musikrichtung. Aber ich schließe mich davon aus, dass ich, denke ich, gegenüber anderen Menschen die vielen Nuancen, die in Musik stecken, die ich einem gelesenen Wort abnehmen kann oder heraushören kann, der Musik nicht herausnehme. Ich glaube, ich höre 10 Lieder, die sich gleich anhören, wo jemand, der Ahnung von Musik hätte, sagt, um Gottes Willen, das sind total verschiedene Dinge. Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Also ungefähr, als wenn du Harry Potter und Jedi-Ritter liest. Ja. So, und das glaube ich, das würde mir bei Musik passieren. Und insofern halte ich mich vorsichtig. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt überleg mal, wie viele verschiedene Kombinationen von Tonabfolgen du aus 8 verschiedenen Tönen machen kannst. Das hat ja dann... Doch, natürlich. Es hören sich ja nicht alle gut an. Ja, also man muss ja noch die rausfinden, die sich ja, toll anhören. Das ist ja immer noch Geschmackssache. Ja, und das... Und häufig, glaube ich, und da ist der Geschmack bei... Da gibt es ja auch verschiedene Musikrichtungen. Ja, gut, klar. Bei den Tonfolgen. Da, also das heißt aber nicht, dass die unbedingt einen guten Geschmack haben. Nein, nein. Wie die jetzt interpretiert werden, das ist ganz anders. Gebe ich dir recht, aber das ist ja bei der Sprache auch nichts anderes. Wenn ich sage, verstehst du auch nichts. Und das waren jetzt das auch Buchstaben. Das vielleicht irgendein Afrikaner toll, aber. Klingonisch. Nee, aber du hast nicht verstanden. Genau verstanden. Genau, habe ich bei der Musik auch. Genau. Dennoch ist jeder Roman ganz anders. Ich habe es verstanden. Das ist richtig. Und wenn man den gleichen Roman nochmal macht, hat man ihn kopiert. Aber das hat nichts damit zu tun. Aber wenn auch nur ein Wort anders ist. Wir als europäische. Mit 30er bis mit 40er gerne hören wollen. Nein, aber es geht ja darum, dass du durch Zufall Melodien kopierst. Du sagst ja, die sind ja gar nicht so böse. Nein. Du machst doch keine Musik, indem du durch Zufall Melodien kopierst. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Sondern du machst einen Song, bist intern subjektiv inspiriert von Dingen, die du magst. Ja. Und dadurch kommt dann ein Endergebnis raus, was ein Stückwerk von Inspiration, andere Musik ist, die du gehört hast. Und genau diese und das kann bei einem Dritten, vor 8 Jahren und das kann bei einem Dritten dazu fühlen, dass was Gleiches rausgekommen ist. Genau. Da gebe ich insofern recht, wenn du wahrscheinlich alle, keine Ahnung, 2 Millionen Groschenromane von irgendwelchen Kriminalfällen lesen würdest, hättest du auch häufig das Gefühl, dass irgendwie der Täter immer der Gärtner ist. Genau. Dennoch, oder der Psychologe. Der Vergleich ist gar nicht so schlecht. dennoch würdest du niemals sagen, das ist der gleiche Roman oder der gleiche Krimi. Nein, ich sage ja auch nicht, es ist das gleiche Lied, aber es ich ist die gleiche Melodie. Ich sage nur, die Nuancen bin ich nicht imstande zu unterscheiden. Wie bei BBC Beauty Palace, ja, es ist ein anderes Lied, aber es ja, ist da habe ich aber die Melodie. Grafische Übereinstimmung gesehen, dass man nur den Takt etwas ändert und es noch nicht mal mehr... Ah, das passiert so oft bei so vielen Liedern. In Passagen, glaube ich schon, in Melodieabschnitten, in Rhythmen. Nein, du hast recht, das passiert, aber... Man, es aber dann kann, es kann cool passieren und es kann scheiße passieren. Nein, ein und cool, das war halt extrem nein, cool, cool passiert das nicht. Doch, weil, doch, nein, nein, nein. Doch, du schaffst so. Es nicht, definitiv nicht. Bei der Möglichkeit. Es passiert ja dann nicht, nein, es passiert dann schon absichtlich. Ja, das meine ich ja. Das zufällig passiert das nicht. Nein, aber nicht mit dieser nur Übereinstimmung. Sobald jemand darauf hinweist, sonst hält man auch die Fresse. Das ist so. Nein, das Lied ist definitiv übernommen worden. Ein Dritter hat es vom Vierten übernommen, der Fünfte vom Ersten. Oder sogar der Erste hat sich gedacht, oh Gott, da war es mal, jetzt mache ich es woanders. Keine Ahnung. Diese Übereinstimmung kriegst du nicht zufällig hin. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Nein, da ist eine Vielzahl von, es muss doch nur mal, du hast die ganze Frequenzband, hast ja, du einfach gut, nur in der Zeit verschoben. Hört zu wenig Hip-Hop. Oh, ja, gut, bumm, bumm, bumm, bumm, bumm, ist eine andere Sache. Da ist klar. Übergänge fließen, das ist was ganz anderes. Nein, aber wir reden ja jetzt über Zehntel Sekunden. Zum Beispiel auch Hip-Hop-Songs, wo der ursprüngliche Künstler, erst richtig bekannt geworden ist durch diesen Remix, durch das Hip-Hop-Lied. Ja. Nein, wir wollen das ja auch nicht schlecht reden. Also, zum Beispiel Dido. Das ist ja durchaus in Ordnung. Kennst du Dido? Ja, ja, natürlich. Die ist eigentlich Das ist der Bruder. Das ist die Schwester von Rollo, von Faithless. Das mag sein. Ich glaube. Und die ist eigentlich erst bekannt geworden durch Eminem. Ja, weil Eminem dieses Lied Stan gemacht hat. Genau. Die waren natürlich vorher schon. Sing weiter, nein, sing weiter. Auf keinen Fall. Komm, das war schön. War aber sehr schön, ja. Das war wirklich schön. Und wenn du den Rap-Part übernimmst, okay. Ja, okay, kann ich, ja. Kannst du? Ja. Aber der Rap-Part fängt an. Nee, das stimmt doch nicht. Nee, ja, stimmt. Das, geht los mit dem Chorus. My teeth gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Ich muss immer lauter drehen. Ja, kann ich den Rap auch so machen? Scheiße, jetzt komme ich gerade nicht. Wie rappt man denn? Oh, das kann ich. Musst du nur schneller machen. Ne. Das klang jetzt gerade wie ein Fehlstart. Naja, komm, ist egal. Stan, ich bin raus. Ja, egal. Auf jeden Fall super Lied. Ja, und Eminem hat das rausgebracht. Und Dido kannte vorher keine Sau. Aber mit, ich schon. Mit dem, ja, du, ja, okay, keine Sau. Ein paar ausgewählte, spitzenmäßige Leute kannten dieses Lied. Oh, gar keine Brille und auf. Kannten auch Dido. aber die Mehrheit der Menschheit kannte dieses Lied oder Dido an sich nicht. Und Eminem hat dieses Lied rausgebracht und es war ein Welterfolg. Und Dido war sofort in den Charts und hat danach auch 3, 4, 5 Lieder rausgebracht, die auch alle in den Charts. Fakt ist, er hat es offiziell gemacht. Er hat es offiziell gemacht. Er hat angeklopft und hat gesagt, hier, mit dir. Obwohl er ganz dreist geklaut hat. Ja? Es war einfach nur die erste Strophe von Didos Lied. Ja, die erste Strophe von dem Lied Refrain. Von Dido. Aber anders. Nee, es war nicht der Refrain. Es war einfach nur der Anfang der Strophe. Von Thank der, You. Ja, genau. Thank you. Ja. Ja. Und der Refrain stimmt, von das Thank war gar nicht you ist anders. Ja. Es ist einfach nur der Anfang von der Strophe. Und der war halt einfach schon so melodisch und gut genug für ein Hip-Hop-Lied. Ja. Für ein sehr erfolgreiches Hip-Hop-Lied. Es ist dann trotzdem offiziell gelaufen. Und die haben das ja zusammen klar, die haben sogar ein Video zusammen gedreht und so. Ja, ja, klar, natürlich. Aber im Endeffekt, ja, sag ich mal, den Hauptteil seines Liedes hat er geklaut. Aber Bibi hat Lenka nicht gefragt. Nee, nee. Geklaut heißt ja nicht, wenn du es offiziell machst. Nein, nein. Ich meine, er hat die Melodie genommen. Was Gutes genommen, aufzunehmen und in dein Werk einzubringen, ist ja nicht schlimm. Das, ja, gut. Das ist die Grundfrage. Ja, bei Hip-Hop vor allem. Weil Hip-Hop in Anführungsstrichen klaut immer. Überall. Hip-Hop klaut. Die nehmen sich Melodien, so weit gehen, sagen, die nehmen sich klauen. Refrains, die nehmen sich Strophen, ja, die nehmen alles. Aber im Endeffekt machen sie bessere Musik draus. So, und jetzt bin ich auch wieder ruhig. Nein, du kannst ruhig weiterreden, ist kein Problem. Aber wir sind uns einig, wenn die Lieder doch theoretisch, also oder auch praktisch frequenzbandtechnisch übereinander legen kann, nur vielleicht den Takt etwas änderst ja. und jede Spitze und jede Dings dann nahtlos übereinstimmt, dann geklaut. Ist das kein Zufall mehr, nur weil man die Musik Nein. ähnlich, den Rhythmus oder die Melodie ähnlich ja. gut findet. Richtig, ja. Ja, also in dem Zuge weiter ja. so. weiter so, genau. Nein, ich habe ja auch gar nichts gegen den Song an sich. Ich habe auch eh mehr auf das Video geachtet, wie auf die Musik. Ja, okay. Klar. Nein, soll sie machen, was sie will. Das war auch schön. Und das war nicht so geklaut. Nee, das war einzigartig. Ziemlich authentisch. Ja. Soll jeder machen, was er will. Und solange es Spaß macht. Ne? Ich meine, das ist ja immer noch, YouTube ist ja immer noch auch eine Plattform, auf der ich Dinge zeige, an denen ich Spaß habe. Und vielleicht hat sie ja wirklich Spaß daran, zu singen. Warum nicht? Das auch wenn jemand nicht singen abschreiben. Kann, wenn jemand nicht singen kann, dann ich hoffe, ist nur das nicht, halt ich so. Wirklich, dass ich das für sie. Ich singe auch unter der Dusche und echt? Ja. Was singst du so? Och, alles, was so diverse dab, Dinge halt. Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab. Nein, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Okay. Nein, aber ich habe dann auch immer das Fenster auf. Das Badezimmerfenster, damit auch die Nachbarn was davon haben. Ja, zu Recht. Bisher hat sich aber noch keiner irgendwie geäußert dazu, ob ich eine Platte aufnehmen soll oder irgendwie sowas. Jetzt sollte man dazu erwähnen, dass Hanni natürlich im Keller wohnt. Naja, Parterre, ne? Also sein Fenster Parterre. Ist nicht klar. Parterre. Parterre. Das ist Französisch, verstehen Sie? Oui, monsieur. Gut. Ist der Begriff für ein Erdgeschoss, das hinten zugeschüttet wurde. Ja, gibt es da was gegen zu sagen? Nein, sehr kühl und schön, angenehm. So, hier, besser als hier in deiner ja, definitiv, Sauna. Definitiv. Entschuldigung. Wir hören ja, dann alle, haben wir ja den Part auch erfolgreich beendet. Wir hören alle, das Getränk ist leer. Ja, meins schon. Deins nicht. Wer hatte die beste Bewertung? Ich, oder? Nein, du hattest die schlechteste tatsächlich. Ach Quatsch, wie das? Ja, mit acht Punkten hattest du die schlechteste. Wir hatten beide jeweils neun. Acht ist für mich schon ziemlich gut. Das heißt, wir müssen uns die Reste teilen. Ja. Aber es gibt jetzt... Es gibt ja überhaupt keinen Rest. Oh. Aber es gibt ein neues Getränk jetzt. Du eingangs gesagt, dass es hervorragend gepasst hat. Ein neues Getränk. Es gibt jetzt ein neues Getränk zum... Hier, nimmt mal die Schrift. Ihr habt jetzt fast ganz allein gegessen. Zum letzten Teil. Wir sind jetzt angekommen am... interessanten letzten Teil. Ja, jetzt beginnt nämlich, betrunken sind. Anders als man vielleicht glauben mag, beginnt jetzt der unseriöse Teil. Anders als man vielleicht glauben mag. Ja, es war bis jetzt sehr seriös. Ja, wir sind zurück. Nicht wahr? Ja, und zwar mit einem wunderschönen... Oh, ich war gar nicht an, Entschuldigung. Wir sind zurück. Und Hanni ist jetzt zweimal zurück. Wir sind zurück mit einem Export-Punch, richtig? Hallo, das hallo, ist korrekt. Bin ich auch. Und zwar ist er exotisch, zurück? Kräftig, süffig. Der Pilsner ist auch zurück, definitiv. Bin ich auch zurück? Ja. Okay. Exotisch, kräftig, süffig. Ein Punsch mit besonderer süffig. Biernote. Das ist ja die perfekte Überleitung und zu unserem nächsten... eine Offenbarung für jeden Liebhaber von Cocktails mit Rum... Mit Rum. Also es ist Rum drin. Und exotischer Likör. Ja, und das war der aufwendigste bis jetzt. Kannst du mal genau absagen, was ich hier gemacht habe? Absagen. Aufzählen. Also 3 Zl goldener Rum und 2 Zl Safari-Likör und 1 Zl Mandelsirup und 1 Zl Limettensaft und 4 Zl Maracuja-Nektar. Mhm. Und aufgefüllt mit? Exportbier. Mit Exportbier. Okay. Und das war gar nicht so einfach, das Exportbier zu finden. Garniert mit einer Cocktailkirsche und einer Viertel Ananasscheibe. Dank unserem Gast haben wir aber das perfekte Exportbier gefunden. Oettinger Export. Prost. Ja. Das ist gar nicht das Oettinger Exportbier. Uiuiuiuiuiui. Oettinger macht Moment, alles. Moment. Boah. Jetzt sag nicht, der schmeckt dir nicht. Schmeckt exotisch. Hä? Schmeckt exotisch. Sag nicht, das schmeckt mir nicht. Du wirkst ja einen exotisch raus und ich wollte sagen, okay, wie Leitungswasser. Ernsthaft jetzt, ja? Ja, beide, das ist nicht schlecht, aber das ist beide. Das ist sehr nah an Leitungswasser. Ich hab gesagt, es schmeckt exotisch, das ist ja noch keine Wertung. Ja, aber ich habe das ja an deinem Gesichtsausdruck gesehen. Die Wertung habe ich ja an deinem, also eine minus 3 gesehen. Äußerst erfrischend, finde ich, schön. Es schmeckt ziemlich neutral, muss man sagen. Wie Leitungswasser. Neutral mit einem Hauch exotischer Note. Leute, echt, da habt ihr einmal ein leckeres Getränk vor. Ja, dann können wir ja die Wertungen vergeben. Ja. Ich bin bei einer 6. Also ein Weil Punkt. Ich gebe einen Punkt mehr wie Leitungswasser, weil macht voll. Ja. Verrückt, verrückt. Ich hatte sonst immer eine 8, ne? Ich gebe jetzt mal eine 9. Du hattest aber beim letzten Getränk auch eine, wie war das? Auch eine 8? 8. Das beste Getränk bis jetzt. Ich finde es echt extrem lecker. Erfrischend, kalt, super. Ein Spitzengetränk. Wie heißt das Ding? Export Punch. Ich bin ein Fan vom Export Punch. Ich habe jetzt ein Problem, weil ich würde sagen... Gib mir eine 7. Eine 7 hatte ich auch noch nicht, aber also 7 ist super lecker. Ich hoffe, diese Kirchenglocken im Hintergrund sind nicht zu deutlich zu hören. Wieso? Sehr laut, wir leben oder? In einem gläubigen Land. Ja. Aber da gehöre ich nicht dazu. Du bist kein deutscher Staatsbürger. Doch, aber nicht gläubig. die dürfen doch ruhig mal ein bisschen Alarm machen. Was soll's? Ich würde mir jetzt eine 7,5 geben eigentlich. Geht Schön. Das? Gefällt mir. Ja, klar. Warum nicht? Ich war irgendwie zu dicht mit meinen Wertungen. Ja, aber ist in Ordnung, wenn du 7,5 gibst. Schon laut, oder? Wer hat denn eine 7 gegeben? Soll ich das etwas abmildern, vorübergehend? Du hast eine 7 gegeben? Ja. Was hat's denn vorher? Bei den letzten? Eine 8 beim Spice Pilz. Mhm. Eine 9 beim Mojito. Oh ja. Echt, den fandst du besser? Ja, aber auf alle Fälle. Krass. Und eine 1? Nee. Eine 6 beim Kölsch Colada. Ja, der war auch echt scheiße. Okay. Oder? Nein. Du hast ja eine 7 gegeben. Genau. Okay. Ja, das klingt schon besser. Die Kirche ist ausgesperrt. Wie geht's weiter? Ja, hier ist kein Raum für Freigeister. Religion. No place for religion. Da haben wir Wabumbum. Was hat er gesagt? Starte mal durch. Wir hören das gerade. Nanni hat eine neue Tüte Chips geöffnet. Nee, das waren noch die von vorhin. Und das waren die Crunch Chips von Lorenz, die roasted. Wir kommen aber gleich, bevor es nachher untergeht, zu dem Highlight von heute. Den Vegetable Chips von Svenska Land Chips. Und zwar Made in Sweden. Hm. Den Rest kann ich nicht lesen, der steht. Die sind ganz gut. Rote Beete. Deine Brille liegt da vorne auf dem Laptop. Nee, das hat mehr mit der Kombination der Buchstaben zu tun, die hier steht. Naja. Rot Frucks Chips. Was? Unten das große, was da unten steht. Beetroot. Nein, ganz unten. Parsley, Potato, Carrot. Gemüsechips, Vendur, Frité. Wenn du das fritas, schieb dir Legume. Das ist alles dasselbe in verschiedenen Sprachen. Ja. Gemüseschips. Ich hab's gehofft. Gut, weiter geht's. Nicht kaputt machen. Entschuldigung. Wir kommen nun zum freien Teil. Zum freien Teil. Zum unseriösen Bekehre den Pilz nach. Welcome to the unseriöse Teil. So, der Pilsner ist ja, wie wir heute schon ein paar Mal festgestellt haben, besoffen. Besoffen zum einen, zum anderen. Gott sei Dank. Hat er natürlich auch zu gewissen Dingen eine Meinung. Ziemlich festgefahrene Meinung. Okay, eingefahren. Da würde ich schon gerne übernehmen. Und ja? Meine Meinung. Meine Oma hätte gesagt, ja. Um das gerade nochmal. Ja, bitte. Meine Oma hat immer gesagt, Turade? Was hat sie denn gesagt? Jetzt habe ich was gesagt, obwohl ich... Ach, jetzt bin ich aber gerade... Kommt es noch wieder? Sonst würde ich kurz sagen, dass wir ja den Pilsner gebeten hatten, mit der einen oder anderen Meinung, insgesamt drei eigentlich, vorbeizukommen. Über genau. Gegebenheiten, Einstellungen und sagen wir auch von mir aus aktuellen. Also der Nanni Dingen. Hat zu mir gesagt. Und wir nehmen ihn einfach mal auseinander, weil seine genau. Meinung natürlich ich soll mir niemals drei, die richtige drei ist. Themen überlegen, seien die Thesen auch noch so steil. Ja? Ich soll mir drei Sachen überlegen, von denen ich überzeugt bin. Jetzt weiß ich wieder. Verbohrt, hat sie immer gesagt. Verbohrt. Okay, also drei Sachen, von denen ich oder in denen ich verbohrt bin. Ich bin auch wirklich verbohrt in diesen drei Sachen. Man sieht auch ja schon in die Kampfhaltung gegangen. Hat genau, Kappe nach oben gezogen. Ich bin in der Kampfhaltung. Die Kappe ist die Kopf. Kannst du dich bitte ein bisschen weiter wegsetzen? Ich habe Nein, das geht jetzt nicht. Das mit der Kappe nach oben ziehen, wenn der Schild nach oben zeigt, ist wie bei den Vögeln, die ihren Busch größer machen. So. Erste These. Sachen wie Snap. Nee, Quatsch. Pass auf. Erste These B. Ja. Diese Streaming-Geschichten wie Napster? Oder. Ja, Napster oder wie heißt die andere große Streaming-Sache? Napster ist aber Prime. Nein. Ja, von mir Netflix. Aus auch. Netflix. Nein. Wir reden von Musik. Napster. Andere Musik, okay. Ja. Spotify, genau. Und wie heißt die dritte? Deezer. Nein, Deezer. Doch. Nein, Amazon nein. Music, doch. Nein, es gibt noch was anderes. Auf jeden Fall, okay. Ist ja egal. Audible, aber das ist mehr okay. Hörbücher. Diese Music-Streaming-Geschichten sollten entweder verboten werden oder um 10-mal verteuert werden. Ich sage auch gleich warum. Ja, das wäre hilfreich. Nein, ich sag mal nein. Ja, genau. Die sollten umsonst sagst, sein, Freigeister. Sagst nein und du sagst auch nein. Wahrscheinlich. Natürlich sagt Hanni auch nein. Ich muss jetzt nein sagen. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Das ist meine warum Aufgabe. Sagt ihr das? Ja, Moment, ich muss ja erstmal reagieren. Also Napster, Spotify, alles. Also für mich persönlich bezogen, wenn ich es kurz antworten Tidal, sollte. Tidal, ja. Was Napster, Spotify und Tidal sollten verboten ich werden. Ich gehöre ja zum Tidal Gegensatz. Tidal sagt mir gar nichts. Tidal ist auch so eine Streaming-Firma. Aber da ist dieser noch hervorgerufen von Jay-Z. Es geht Rapper aber jetzt nicht um den Wettbewerb der einzelnen Plattformen, sondern also scheißegal. Das da ich hier das Prinzip dieser. Ja, haben wir verstanden. Das, okay, sollte verboten werden. Da ich hier werden, ja der Älteste verboten. In der Runde bin, kann ich da, glaube ich, auch den objektivsten Eindruck zu hinterlassen oder einbringen. Wenn ich sehe, bevor es sowas gegeben hat, und die Zeit habe ich erlebt, ich weiß nicht, ja. Ob ihr es mitgekriegt habt, dass es was anderes gab wie Musik, Streaming. Das klingt jetzt so, als wäre ich nicht auf deiner Seite. Nein, ich erzähle es nur aus einer anderen Sicht. Du kommst gleich mit den neuen Funky. Ihr beide sollt mich ja überzeugen. Tue ich ja gerade. Also. Falls du mich Chance lässt. Ruhig, sagt er. Ja, ruhig. Sie sind so, nicht dran. Fakt ist, jedenfalls kenne ich die Zeit, wo es sowas gar nicht gab. Und dann habe ich schätzungsweise, würde ich sagen, mal jede zweiten Monat mir eine CD gekauft. Du hast eine CD habe gekauft. Von anderen mir eine CD geliehen, habe ja. Musik im Radio angehört, wie auch immer, keine Ahnung was. Ja. Habe also ungefähr, das war ja noch vor Eurozeit, damals haben tatsächlich noch teilweise richtig gute CD-Alben oder wie sich das schimpfte, ja. 30 Mark, 32 Mark gekostet. Ja. Da zahle ich dann doch zurzeit regelmäßig gesehen mehr Geld in die Musikindustrie ein, was ich hoffe, was gut und gleichmäßig verteilt wird, wo eventuell gleich dann natürlich der Pilsner was anderes zu sagen könnte. Insofern tue ich persönlich als Person Nanni mehr Geld der Musikindustrie zubringen als früher. Und das wäre jetzt erstmal mein erstes Argument, warum ich sage, nein, das ist in Ordnung. Ich will gar nicht streiten, ob es 1 oder 2 Euro teurer oder billiger sein sollte, aber Nanni an sich tut pro Monat mehr Geld der Musikindustrie zuführen, wie als ich CDs gekauft habe, wo irgendwelche radikalen und subversiven CD-Presswerke Geld dran verdient haben. Und ich als Pilsner habe gesagt, du müsstest eigentlich, nichtsdestotrotz, ich nutze auch so Streaming-Plattformen, ja. Ich sage als Pilsner, du musst eigentlich 10-mal so viel bezahlen oder die müssen ihren Dienst komplett einstellen und du musst wieder normal Musik kaufen. Warum? Kann ich dir genau sagen. Du bist großer Fan von, sag ich jetzt mal, Philipp Bohr. Mhm. Den sieht man hier auf Postern in deiner Wohnung oder auf wunderschön gemachten Bildern. Ja. Philipp Bohr bekommt, wenn du dir ein Lied anhörst von ihm auf Spotify, ja, bekommt er 0,06 Cent. Ja. Das klingt jetzt extrem wenig und das wenig ist auch extrem pro einmal anhören. Wenn du das anhörst, wenn du das downloadest, bekommt er ungefähr das Doppelte. Okay. Ja. Oder ein bisschen mehr als das Doppelte. Jetzt brauche ich mal den Stift nach vorne. Ich will das jetzt nicht auf einen Cent oder auf die 0,0 Cent ausrechnen. Er bekommt ein bisschen mehr, wenn du das downloadest. Aber wenn du dir ein Lied von Philipp Bohr anhörst, bekommt er 0,6 Cent. Ja, jetzt würde ich kurz überlegen, wenn ich mir jetzt eine CD kaufe für 15 €, 15 genau. Lieder drauf, sind das 1 €. Ja. Die verleihe ich, sage ich, an zwei Freunde, dann sind es noch 0,33 Cent. Kannst ich höre mal. Dieses Lied 100 Mal, dann sind das tatsächlich aber nur so, 0,03 Cent. Aber so kannst du das ist aber viel weniger so, wie einmal. So kannst du das hier schon wieder nicht rechnen, nein. Weil es liegt ja nicht daran, wie oft du das Lied hörst, weil du hast das Lied ja gekauft. Du hast die CD gekauft für einen bestimmten Preis. Ich habe den Download gekauft. Ja, oder von mir aus den Download gekauft. Ja, habe ich ja dann. Du hast den Download gekauft für den Preis. Sagst du. Ist ja scheißegal, wie oft du dann diesen Download hörst. Du hast ihn gekauft. Ja. Also du würdest sagen, bei der CD sind die so doof, dass sie es so günstig verkaufen. Nee, ich sage... Also weil sie bei Napster so wenig verdienen. Verkaufen sie die CD so günstig. Wollen wir diese Diskussion jetzt echt auf ja, natürlich, dafür sind wir billigen Niveau... Oh, Scheiße. Ja, das Niveau ist gerade gefallen. Zu Recht fällt hier alles runter. Ja? Nein, aber Aufnahmen, dir geht es ja. um Geld gerade, oder nicht? Mir geht es um Geld, ganz genau. Ja, aber das habe ich dir doch gerade aufgezeigt. Ich rede davon, dass jemand, der normalerweise eine CD oder sagen wir eine Single verkauft, ja, pro verkaufter Single zumindest 50 Cent verdient. Bis hin ja, aber einmal, egal wie oft die gehört wird, diese genau. CD, egal an wie viele Freunde die ganz verschickt genau, wird. Ganz genau. Und dann geht es um die Hörerzahl bei Spotify oder bei Tidal oder bei Napster. Ja? Mhm. Aber es sind doch viel, viel mehr Hörer bei Spotify, die dieses Lied das hören, ist als die also, dieses also Lied kaufen. Also ich sage jetzt mal so, ja, es also, gibt... Das sehe ich ja an mir selber. Ja, pass auf. Ich höre ganz andere ich kann dir mit Zahlen viel häufiger dienen. Songs bei Spotify, ich habe mich als ich gekauft habe. Genau, richtig. Ich habe mich mit Zahlen und vorbereitet. Und ich kaufe dennoch. Dann lassen wir jetzt auch den Bildner mal gerade. Also es gibt sogenannte Weltstars, ja, die von Spotify auch nicht mit Namen genannt werden. Von denen mit breit geschwellter Brust und Fiedling ganz viel Stolz gesagt wird, sie haben im letzten Jahr über Spotify $400,000 verdient. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, welcher Weltstar es war. Sagen wir mal, es war Taylor Swift oder sagen wir mal, es war Adele. Kenn ich nicht. Oder, aber ist egal. Okay, er kennt Adele nicht. Ich habe im letzten Jahr keine $400,000 verdient. Genau, ist ja mal egal. Also, egal, ob über Spotify oder Adele sind 400.000 wenig. Wir das bitte... Ja, genau. Können wir das bitte... Ja, ja. Das ist ein Thema, was mich interessiert und ich wollte das gerne mit euch besprechen. Ja, macht das. Also, es geht um krasse Musikstars, die vielleicht mit Spotify und Tidal und Napster eine Menge Geld verdienen. Ja. Eine Menge Geld ist aber bei denen winzig. Ja? Die verdienen mit CDs, mit Radio, Kohle und mit allem anderen wesentlich mehr Geld. Ja? Und der Tod ist es für die Leute, die weniger Streams generieren. Ja? Ich sag mal zum Beispiel für Philipp Bohr, ja? Der vielleicht nur 10.000 Streams generiert in einem Jahr oder von mir aus auch 50.000 Streams. Der bekommt dann, sagen wir mal, grob überschlagen, 4.000 € im Jahr. Mhm. Ja, für alles das, was bei Spotify oder Tidal oder Napster online ist von ihm. Ja, wenn 40.000 Leute seine CD kaufen würden oder nur seine Single kaufen würden, würde er das Hundertfache verdienen. Das verstehe ich. Ja. Aber wenn ich jetzt überlege... Deswegen sage ich, ich möchte das nur kurz zu Ende bringen, deswegen sage ich, Spotify, Tidal, Napster, alles schön und gut, ist eine tolle Erfindung, gefällt uns allen. Ja, wir mögen es, wir sagen hier, ich will jetzt Musik von dem oder dem oder dem hören. Wir hören das Album von dem oder dem und im Endeffekt bezahlen wir einen Scheiß dafür. Ja. Ja. Für die Künstler ist das der Tod. Es ist nicht nicht der Tod für die Künstler wie Drake. Ja, gut, das hast du ja gesagt. Sonst was für die Jungs, die Millionen von Alben verkaufen. Lass mal die A++-Menschen da raus. Genau, es ist der Tod. Dann ist aber jetzt meine Frage, haben die gerade die A+, lassen wir auch mal raus, lassen wir mal die A- und die B-Plus-Menschen, ziehen wir jetzt mal ran, eine Möglichkeit der Bekanntmachung auch und des Vertreibens, weil zum Beispiel, ich habe mir sicherlich im letzten Jahr 3-4 CDs gekauft, von denen ich nie vorher, wenn ich sie nicht bei Spotify durch Zufall, durch irgendeine Entschuldigung, bekloppte Playlist, mir angehört hätte, hätte ich mir niemals das Album gekauft. Also die Menschen hätten nie 1 Euro gekriegt, weder die 3, 0,6, 0,6 Cent. Du hast dir dann die CD gekauft. Die CD gekauft, ja. Und du hast dir die CD gekauft. Ja. Dann bist du aber auch eine glänzende Ausnahme, weil 95% der Leute, da gibt es auch Studien drüber, sich nicht die CD kaufen, sondern einfach nur das weiter über... Aber immer wieder anhören für 0,06 Cent. Genau. Und dann aber gerade gefragt. Ich bin auch jemand, wenn ich Sachen bei Spotify höre, die mir gefallen. Ja, aber ich will da dem Pilsner schon recht geben, dass das viele nicht auch noch auf. Wir gehören aber auch zu der älteren Generation. Auf die, genau. Insofern, aber mit der Qualität vom Spotify richtig, oder vom Streaming nicht zufrieden. Die neue Generation zerstört, also es ist nicht die Generation schuld, es ist einfach nur das Angebot schuld. Ja? Die Leute, die sowas anbieten und sagen, hier, ich gebe dir die neuesten Hits von sonst wem für 0,06 Cent, ja, oder das Schlimme bei Spotify ist ja sogar, man kann ja sogar umsonst hören, ja, man muss ja noch nicht mal Mitglied sein. Nee, ja? Umsonst ist das nicht. Ja gut, dann wird Werbung eingespielt alle 30 Minuten, ja, gut, wodurch das dann getragen wird. Im Endeffekt ist es ja trotzdem umsonst. Nee, für dich umsonst, nicht für den Künstler, der Künstler wird aus den Werbeeinnahmen bezahlt. Die Künstler verdienen nicht mehr dadurch. Nee, nicht mehr, aber nicht weniger. Die kriegen die gleichen Konditionen wie vorher. Also das ist... Aber ich sag mal, 0,6 Cent pro Lied. Ich sag mal, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Band hättest und du hättest ein tolles Lied gemacht, das liegt dir am Herzen, ja. Und irgendjemand streamt das für, also du bist schon halbwegs erfolgreich. Du blickst auf eine tolle Zukunft, und so, ja. Dann finde ich dieses Medium Spotify genial, dass ich deutschlandweit verbreitet werde. Dann würde ich mich freuen, dass die Leute meine Musik überhaupt hören. Ja, und weil anders bleibe ich in meinem kleinen Kaff hängen. Weil die CD in einem Saturn in München wird mir nie einer anpacken. Nein. Moment. Wie sollen die denn sonst an mein Lied kommen? Pass auf. Du verkaufst leider nur 300 CDs. Genau, in meinem unmittelbaren Umfeld. Aber hast 4 Millionen Spotify-Downloads oder Spotify-Streams. Ja, dann würde ich zumindest, würden mich zumindest schon mal 4 Millionen Leute Euro kennen. Nee, bei 4 Millionen mal 0,06 sind wir bei mehr wie bei 300 CDs. Okay, aber, ja, aber nein, das war ich. Aber 4 Millionen steht nicht im Verhältnis zu 300 CDs. Da sind wir völlig ein. Ehrlich. Das ist der Aufhänger. Eine Band aus, sage ich mal, Neufürth wird niemals die Möglichkeit haben, in Hamburg eine CD zu verkaufen, wenn man sie da nicht kennt, es sei denn, es würde sich durch Spotify oder andere Dienste verbreiten. Das hat man ja früher gesehen. Aber so funktioniert es nicht. Du hast ja sogar in den normalen Music Stores, hast du ja lokal, du bist nach Köln im Music Store gegangen und hast andere Musik gesehen, als wenn du in Frankfurt im Music Store warst. Ja, das war damals, als es noch physische Datenträger gab. Genau, richtig. Das ist aber vorbei. So ja, funktioniert Gott sei das Dank. Nicht. Das Einzige, was sich auszahlt, sind die Künstler, die millionenfach gestreamt werden. Dann frage ich dich. Das heißt zum Beispiel jemand wie Drake oder wie Rihanna oder wie, was weiß ich, halt Adele, Leute, die tausend. Ja, natürlich verdienen die da mehr Geld. Die verdienen da Geld und noch nicht mal viel Geld, ja. Aber Leute wie, was weiß ich, Bands, die ihr toll findet, Philipp Boa oder Sachen, die du gut findest, ja, so die eher unbekannt sind, die machen. Ja, ich bin mit Minus ganz dabei und gehen unter bei diesen. Ja, aber die verdienen auch Geld dabei. Das glaube ich nicht. Ja, die verdienen und der Nebennutzeffekt ist viel, viel größer. Die Leute, es wird keiner gezwungen, damit zu machen. Die Leute, die das streamen können, kaufen sich diese Platte nicht. Die können das streamen, die haben ihren Napster oder Spotify-Account für 10 Euro. Aber 90% von den Leuten, die bei Spotify Philipp Boa streamen, würden sich nie im Leben eine CD kaufen. Auch wenn es Spotify nicht gäbe. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, würden sich nie eine CD kaufen. Aber auch nicht, wenn Spotify nicht gäbe. Es und die 10% kaufen sich eh. Nein. Sagen wir, es ist 5% von den 10, die sich sonst, wenn es kein Spotify gibt. Da hat er schon 5% verloren. Ja, ja, richtig, aber 90% zahlen für 20 Mal Boa hören, jedenfalls 0,06 Cent. Und das ist viel zu wenig. Weiß ich nicht. Rechne mal aus. Wie viel Geld willst du denn im Monat ausgeben? Ich habe dir ja gerade erklärt, ich habe früher als Musikinteressierter... Ich gebe 100 Euro aus für Musik. Ja, das tue ich nicht. Ich als interessierter Musikmensch habe halt gesagt, ich kaufe mir im Durchschnitt eine CD pro Monat. Und das deckt ungefähr die Kosten von einem Premium Spotify oder Dings. Das ist ja auch dein gutes Recht. Ich habe nur gesagt, das, was du da machst, tötet die Musik. Das glaube ich eben nicht, weil immer mehr Künstler. Was sagst du denn dazu? Nee, Leute, die unbekannt sind. Ich möchte jetzt ein Argument von dir haben. Die gerne Chance hätten. Ja. Dann sag mir, dann beantworte mir eine Frage. Da habe ich so gerne auf deiner Seite, aber ich dachte, ich habe kein Background dazu, aber mich würde jetzt interessieren, warum sind immer mehr Künstler dabei, die es noch vor 3-4 Jahren, die das genauso abgetan haben, und alles scheiße. Warum sind die auf einmal dabei? Warum haben die erfahren, dass man doch über Drittkanäle dann doch dadurch Geld macht? Weil Spotify jetzt die Tantiemen für die Künstler erhöhen möchte. Nee, ich rede davon von vor 1,5-2 Jahren. Philipp Bohr hat immer auf seinen Konzerten gesagt, so einen Scheiß macht er nicht. Seit 1,5 Jahren ist er auf Spotify. Warum? Ja, wahrscheinlich. Oh, weil er ihm vorgerechnet hat, dass es funktioniert. Also sehr gutes Beispiel, die Toten Hosen. Ich weiß nicht bei Philipp Bohr genau, aber ich denke mal wegen seiner Plattenfirma. Seine Plattenfirma wird ihm gesagt, und die will kein Geld machen. Die macht das aus karitativen Zwecken. Nee, die Plattenfirma verdient ja am meisten dabei, aber Philipp Bohr persönlich kriegt da am wenigsten für. Die Plattenfirma kriegt da richtig Geld für. Philipp Bohr kriegt aber seine 0,6 Cent. Selbstverständlich. Und wenn du, wir sagen jetzt mal, wir sind jetzt nicht bei einer Band, die am Lebensende ihrer Karriere ist, sondern irgendwo am Anfang. Das ist scheißegal. Nein, am Anfang ist, wenn diese Band Klicks oder Downloads oder Streams bei Spotify generiert, hat die ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten bei dem nächsten Plattenvertrag, den sie mit einer Vertriebsfirma macht, wie anders. Weil die Plattenfirma damit so viel Geld macht. Spotify ist tatsächlich im Moment ein Unternehmen, was Verlust generiert. Das kann ich mir vorstellen. Die haben im letzten Jahr, glaube ich, 80 Millionen Euro Verlust gemacht, haben allerdings im Moment einen Wert von 4 Milliarden Euro. Ja. Nichtsdestotrotz. Wäre ich auch Vorsicht, gibt ja Unternehmen, die extra Verlust machen. Ist das der Tod für die Independent-Musikindustrie? Das sehe ich genau anders. Doch, es ist der Tod für. Und in diesem Fall noch nicht mal, weil ich Kontra sein muss, sondern weil ich Kontra bin. Darf ich das einfach mal so sagen? Es wird einfach nur bezahlt, was erfolgreich ist. Und da sind wir bei Helene Fischer, bei, was weiß ich, was halt gerade Platz 1 ist. Robin Schulz und. So, als so Independent-Band wäre es mir viel Musik, wichtiger, dass ich einem Spektrum an Menschen... ist, erreicht gar nicht so viele Leute. Ja? Und mag es sein, okay, jemand hat einen One-Hit-Wonder und erreicht ganz viele Leute, danach ist er aber auch nicht mehr Independent. Du redest aber über Menschen, die niemals mit ihrer Musik so viel Geld verdienen könnten, dass sie sagen könnten, ich werde damit reich. Doch. Und diesen, das denn? Und diesen Menschen wird eine Plattform geboten. Natürlich, die könnten mit CD-Verkauf und mit Konzerten... Wie denn? Hallo, wenn ein Konzert vor 300 Leuten, damit kannst du nicht dein Leben finanzieren. Da hast du Spaß dran, das ist deine Philosophie. Mit 1 Million Downloads bei Spotify oder kannst du auch kein Leben verdienen. Aber du darfst doch das eine jetzt, wir reden von Bands, die machen Konzerte mit 300 Leuten, machen 50 Auftritte im Jahr, da bleibt gerade so viel Geld hängen, dass sie ihren zusammengeschusterten Tourbus reparieren können. So, und jetzt haben sie aber eine YouTube-Plattform, wo sie zumindest ihre Musik verbreiten können. Sie werden dadurch nicht reicher, da gebe ich dir recht. Benni, sag mal bitte was. Sie werden ja nicht reich, aber sie haben doch, sind doch Idealisten. Und sie haben ein Medium, wo sie ihre Musik über Millionen von Menschen verbreiten können. Gut? Ja, natürlich, weil vorher werden sie immer noch mit ihrem... Ja, okay, dann kannst du auch Donald Trump. Nee, ganz im Gegenteil. Der würde das alles verbieten. Der würde das alles verbieten. Definitiv. Ja. Der würde den freien Daten- oder Vertrieb verbieten. Definitiv. Du redest ja von... Benni, bitte, komm, du hast jetzt schon 5-mal Luft geholt. Jetzt genau, Benni. Sag mal was. Hanni, jetzt bist du dran. Hanni, bitte sag mal was. Nimm noch einen Schluck und dann bitte sag mal was. Ist interessant, euch zuzuhören. Ja, aber ich reg mich gerade auf. Ich meine, ich weiß, er meint es nicht ernst. Doch, ich mein's, in dem Fall meine ich es genau ernst. Doch, ich denke schon, dass er es ernst meint. In dem Fall willst einfach nur deinen Spotify-Account behalten und möglichst billig Musik hören. Aber so läuft das nicht, mein Freund. Nein. So läuft das nicht. Ja? Du musst für qualitativ gut hochwertige Musik musst du Geld bezahlen. Und so war es seit Tag ein, Tag aus und so bleibt es auch. Hoffentlich. Richtig. Und jetzt du. Und früher ist die Post mit der Postkutsche befördert worden. Ja. Ja, das war auch gut. Für qualitativ, qualitativ hochwertige, gute Musik musst du Geld bezahlen, das stimmt. So aber die gibt es bei Spotify ja nicht. Leider. Die gibt es schon, leider. Die gibt es leider. Das ist ja das Problem. Weil die Plattenfirmen sie geißen. Wenn es nur diese Kacke gäbe bei Spotify. Ich glaube nicht, dass das an den Plattenfirmen liegt. Aber nö, das hatte ich ja gerade noch. Ja. Die Plattenfirmen verdienen am meisten Geld an der Sache. Ich habe mir heute noch eine Statistik darüber angeguckt. Die Plattenfirmen verdienen 64% davon. Ja, aber das war schon immer so. Das war auch vorher so. Das war auch vor Spotify ja, so. Ja, das ist richtig. An der CD aber, verdient der Künstler aber auch am wenigsten. Ein Song auf Spotify ist halt ein Zehntel wert von dem, was der Song auf physischer CD, LP oder Radio. Ja, du kannst aber nur einmal hören, musst dann nochmal neu hören und neu zahlen. Auf der CD zahlst du einen Eimer und kannst ihn so oft einlegen. Du zahlst gar nichts. Du zahlst 10 Euro im Monat. Was zahlst du denn? 10 Euro? Nein, Spotify im Monat. Gibt das Geld weiter. Wenn sie damit Minus machen, ist das ihr Problem in dem Moment. Dann müssen sie selbstverständlich darüber nachdenken, die Gebühren zu erhöhen. Ja, aber wem das geben ist eine andere Sache. Ja, Moment. Wem geben die denn das Geld? Wem? Deine 0,06 Cent doch dem Musiker. Genau. Ja, 0,06 Cent. Euro war ich. Wir wollen, 0,6 Cent. Wir wollen ehrlich sein. Ja, aber es ist trotzdem viel zu wenig. Das sehe ich nicht so. Das siehst du nicht so. Ja, weil hörst du so am besten, ich hatte früher 50 CDs, die ich gehört habe, jetzt höre ich 5000 Lieder. Dann hörst du am besten sofort auf, Musik zu hören, dann bist du es nicht wert, Musik zu hören. Ja, wenn du 0,6 Cent pro Lied bezahlen möchtest, dann hast du es nicht verdient, Musik zu hören. Das heißt also, wenn du ein Lied gut findest, was du tausendmal im Jahr... Du bezahlst es ja nicht pro Lied, du bezahlst es ja pro Hören. Einmal anhören. Und ich höre jedes Lied. Pro Anhören und Unterbrechen. Ich bin telefoniert, unterbrochen werden, muss nochmal neu hören. Zahlst nochmal 0,06 Cent. Nee, du drückst auf Pause und spielst dann weiter. Nein, aber dann bist du es nicht wert, das Lied zu hören. Ja, dann bin ich aber mal gespannt, wenn du Lieder hörst. Also ich bin mir sicher, ich habe Lieder schon tausendmal gehört. Wenn ich ein Lied hören will, bezahle ich Geld dafür. So, 6 Cent. Und ich bezahle auch mehr als 0,6 Cent dafür. 6 Euro. Würdest du jedes Mal, das heißt also, du würdest für dein bestes Lied, würdest du die besten Lieder, die du kennst, würdest du 600 Euro pro Lied zahlen? Ich habe mit Sicherheit Lieder tausendmal in meinem Leben gehört. Und du würdest für jedes Lied 600 Euro zahlen, dann wärst du jetzt pleite, wenn du hier sitzt. Nein, so darfst du das nicht. Ach nee, so darfst du auf einmal nicht rechnen. Nein, pass auf, du kannst dir einfach eine CD kaufen von dem Lied oder du kannst dir eine Schallplatte kaufen von dem Lied. Ja, und dann bezahlst du einmal von mir aus Höchstpreis 35 Euro für die Platte oder 20 Euro für die CD. Genau. Ja, du hast die CD. Du darfst sie so oft hören, wie du willst. Ist überhaupt kein Problem. Du hast für die Platte bezahlt. Du hast für die CD bezahlt. Du hast das Recht dazu. Aber für 0,6 Cent irgend so ein Lied zu hören, ja? Und ein Lied von dieser Riesenplatte, was ich tausendmal höre und also 600 Euro zahle. Eine Platte hat mittlerweile 12 Lieder. Ja, 12 halt. Umso schlimmer, die höre ich dann alle. Ist ja mal scheißegal, ja? Für 0,6 Cent. Ja, einmal. Ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen. Wie einmal? Der du hörst es 10-mal, sind 60 Cent. Nein. Du hörst es 100-mal, sind 6 Euro. Der Künstler hat sein Herzblut reingesteckt. Das ist doch nicht sowas, was der mal kurz aus der Botze scheißt und sagt, oh ja, ich mach mal gerade ein Lied. Ja, aber ist doch so. Ich hab ein neues Lied. Du hörst doch jedes Lied. Du hörst doch 15 Lieder mehr als einmal. Ich höre das Lied. 0,6 Cent. Und ich sehe, ob mir das gefällt. Ja, und wenn es dir gefällt, dann hörst du es auch nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Dann bezahlt ihr jetzt mal 0,6 Cent dafür oder was? Wollt ihr mich verarschen? Entschuldigung, wenn ich jedes Lied 10-mal gehört habe von den 15 Liedern, dann bin ich ja bald bei der Platte schon und habe noch nicht mal aufgehört. Dann dürft ihr euch nicht wundern, dass Deutschland zugrunde geht mit seinen Moment, der Spotify-Nutzer zahlt doch mehr jetzt an den Künstler, wie wenn du einmal die CD nutzt und die bis zum Ende abtrackst. Das meiste an die Plattenfirma und an Spotify. Ja, tust du bei der CD auch. Einen Scheiß an das tust du bei der CD auch. Nein, das stimmt nicht. Doch, wie natürlich bei der CD. Nein. Bei der CD, die 30 Euro kostet. Da kriegt er 20 Euro. Da kriegt der Künstler. Da kriegt der Künstler 60 Cent pro Lied. Nein, das stimmt auch nicht. Noch nicht mal. Nein. Ja, mit dem Komponisten zusammen. Kriegt der Künstler 4 Euro. Du musst zwischen dem Komponisten, dem Liedtexter und dem Instrumentalen unterscheiden. Ich habe mich ja zum Glück informiert. Ihr könnt das gerne nachgucken. Ja, aber 4 Euro für einen CD-Verkauf ist jetzt auch nicht die Masse, oder? Hallo, ich habe pro Lied gesagt. Das ist auf jeden Fall mehr. Das passt genau. 60 Cent passt genau. Wenn du sagst 4 Euro pro CD, das passt mit 60 Cent pro Lied. So, wir reden über 60 Cent. 0,6 Cent. Nein, wir reden jetzt von der CD. 60 Cent pro Lied. Ja. So, das ist das Hundertfache. Heißt, jedes Lied, was mindestens 100 Mal gehört wird, ist schon im positiven Bereich. Von einem Nutzer. Von einem Nutzer. Und ich habe so viele Lieder, die ich mehr als 100 Mal in meinem Leben gehört habe. Ja, du hast aber auch 1000 mehr Lieder, die du nicht mehr als 100 Mal gehört hast. Ja, du kaufe ich mir aber doch nicht als CD. Genau. Doch, du kaufst die CD. Nein, kaufe ich mir nicht. Guck dir meinen CD-Schrank an, die kaufe ich mir nicht. Du kaufst die CD im Gesamten. Da sind 15 Lieder drauf, davon findest du 2 Lieder gut und den Rest kaufst du einfach so. Dann hörst du schlechte Musik. Entschuldigung, die CDs, ich mir kaufe, da höre ich vielleicht von 15 Liedern 13 Lieder. Gerade werde ich aggressiv. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, so soll es sein. Okay, aber ich bleibe bei meinem Standpunkt. Ich muss leider sagen, stimmt. Ich wollte nochmal sagen, von Anfang an, Apps wie Spotify, Napster oder Tidal sollten verboten werden oder im Preis um das 10-fache erhöht werden. Gut. Ich sage dazu, ich benutze natürlich selber. Du würdest 100 Euro im Monat zahlen für einen Streamingdienst? Nein, ich würde es nicht bezahlen, weil ich kaufe mir ja genug Schallplatten. Und die Musik, die mich interessiert, da bin ich auch bereit, Geld für auszugeben. Ja, es ist natürlich schön, dass ich diese Napster-Geschichte habe, um mich auf Sachen aufmerksam zu machen. Allerdings habe ich genauso YouTube oder sonst was, um mich auf Sachen aufmerksam zu machen. YouTube, das ist viel größere Problem. Weil YouTube zahlt nämlich nicht. Nein, YouTube ist eine freiwillige Sache von den Künstlern. Die Künstler können sagen, ich lade ein Video hoch auf YouTube. Die Künstler laden das ja nicht selbst bei YouTube hoch. Doch, natürlich. Irgendwelche Möchtegern-Fans laden alles Mögliche hoch, was am Rande der Legalität ist. Das können die sofort sperren lassen. Das, was, was ein Bekannter von uns hier rund um die Uhr hört, ist alles nicht legal. Ja, wenn die daran interessiert sind, dauert das... Und das gibt es bei Spotify nicht. Hallo, darf ich ausreden? Ja, gerne. Wenn die Künstler daran interessiert sind, das zu sperren, dauert das 1 Minute und 30 Sekunden, ist das Video gesperrt. Warum sind sie auch daran nicht interessiert? Interessant. Wundert mich jetzt. Wo sie gar kein Geld kriegen. Die meisten sind daran interessiert. Also warum passiert es da nicht? Dann sind sie doch überfordert mit der Anzahl. Nein, es passiert genug. Du kannst dir von Philipp Uhr so viele Konzerte angucken bei YouTube. Ja. Das ist, dann frage ich mich, warum werden sie nicht gesperrt? Es geht nicht um Konzerte, es geht um Alben. Da sind Lieder hoch mit 4K aufgenommen mittlerweile. Nein. Es geht um Alben, die er neu rausbringt, die er verkaufen möchte. Es geht nicht um den Auftritt in der Kesselfabrik in Dresden. Die mit 4K aufgenommen. Ja, da gibt es auch Sound mittlerweile. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Alle es geht aktuellen um Alben findest du genauso in hervorragender Qualität und die werden nicht gesperrt. Die sind seit Jahren online. Das mag ja alles so sein, aber es gut, ist nicht in Ordnung. Gut, wir driften jetzt ab. Nein, eins ist Punkt. Wir driften jetzt ab, dass YouTube nicht in Ordnung ist, sind wir uns ja einig. So, das sind wir uns, glaube ich, einig. Nur was ihr jetzt gerade abgedriffen hast, gesagt bei YouTube. Und das hat aber jetzt mit unserer Diskussion nichts zu tun. Ich wollte das nur damit sagen. Bei YouTube kann ja jeder machen, was er will. Ja? Wenn die Künstler persönlich das nicht sperren, dann ist das legal. Aber bei Spotify, kann Napster jeder Künstler sagen, und will ich Tidal nicht. Kann jeder Künstler sagen, ich möchte das nicht. Ich bin bei eurem Verein nicht dabei. Natürlich. Aber die werden mittlerweile gezwungen, mit Knebelverträgen, dass die, wenn die einen Plattenvertrag kriegen, ich habe mich informiert. Das kann ich mir vorstellen. Nein, das kann ich mir vorstellen. Auf den heutigen Abend informiert. Ja? Das kann ich mir vorstellen. Die werden mittlerweile gezwungen, dass, wenn die einen Plattenvertrag kriegen. Das zwingt dich aber keiner, auf Knebelverträge einzugehen. Doch. Nein. Ja, okay. Und Philipp Burg tut das in seinem fortgeschrittenen Alter niemals. Der bisst dem auf den Tisch, wenn er sagt, du kannst nicht mehr und geht. Es geht um Künstler, die gerne auch erfolgreich sein würden und neu sind. Aha. Und so. Ja. Und die sehen natürlich in Spotify eine Chance, bekannt zu werden. Wir wollen keine neuen Künstler. Wir wollen einfach nur noch die Leute von 1950. Nein, aber die neuen Künstler, die wollen eine Plattform, um bekannt zu werden. Was sie früher noch nicht mal hatten. Theoretisch. Aber nein, du hast ja gerade schön zusammengefasst. Ja, sie werden doch gezwungen dazu. Von wem? Sie werden, von der Das wurden sie früher von der Plattenindustrie genauso, wenn du siehst, was sie da pro Lied kriegen. Wenn du mal ehrlich bist, was da abgeht. Also Moment, sehr erschreckend. Wenn du als Künstler sagst, ist mir scheißegal, ich arbeite nicht mit denen zusammen. Spotify erwähnt so. 0,6 Cent und das ist schon der Höchstbetrag. Okay. Napster und Tidal gibt noch weniger. Okay. Ja. Und ich sage jetzt mal an Robbie Williams, das ist jetzt der Höchstbetrag. Ja. Der hat damals für seine Platte 2 Euro. Pro verkaufte Schallplatte oder CD. Jetzt sei aber fair und teil das durch 12, 15 Lieder. So fair muss es erstmal sein, weil du vergleichst Lieder mit LP oder CD. Ja, wie gesagt, man kann es ja, Moment, du musst ja erstmal auf den Lied runterbrechen. Ja, hast du schon recht. Heißt also erstmal ein Europolit. Aber die Situation hat sich schon. Ein Europolit. Und das kannst du dann 100 Mal hören. Nein, es wird ja nicht jedes Lied gleich hochgeladen. So, ne? Nein, ich rede jetzt bei der CD. Lied 3 wird nicht da, hochgeladen. Nein, definitiv. Da gebe ich dir recht. Von vielen CDs werden höchstens 2 Lieder richtig gehypt. Und da ist natürlich auch schon wieder der Abgrund ganz schön tief. Und das ist genau der Punkt. Manche Leute kaufen sich gar nicht die CD, weil nur 2 gute Lieder drauf sind. Entschuldigung, dass ich das jetzt da rumgedreht habe. Das ist es ja. Die meisten Leute kaufen sich die CD trotzdem, weil die Robbie Williams toll finden. Du würdest mich ja nicht als und Musik. Dann hören sie du würdest mich Robbie doch nicht Williams als Musik. CD auf Spotify und hören das und denken, ach ja, nee, so toll ist die CD doch nicht. Die neue Robbie Williams CD ist übrigens ziemlich ich scheiße. Ich finde die 3 Lieder toll, aber dafür kaufe ich mir die CD aber Pilsner, nicht. Und bam, hat er schon aber wieder ganz Geld verloren. Ehrlich musst du sagen, Pilsner, du würdest mich doch jetzt nicht als Musik begeistert bezeichnen, dass ich mir jede CD kaufe. Nee, das ein nicht. Bisschen, so, jetzt, das worauf nicht. Ich hinaus will. Du bist halt der typische Spotify-User. Ja, und trotzdem bin ich derjenige, jetzt, stopp, halt. Und trotzdem bin ich derjenige, der in meinem erweiterten Freundeskreis 9 von 10 Leuten immer noch die meisten CDs in meinem Schrank stehen habe. So, ich bin der typische Spotify-Mensch. Ich bin derjenige, der nicht der typische CD-Käufer ist. Und trotzdem, all die anderen Leute, die sich nie eine CD kaufen würden, zahlen jetzt bei Spotify, weil sie das Spotify-Abo haben. Das stimmt nicht, ja. Also deine CDs, die du im Schrank hast, die sind auch alle schon locker 6, 7, 8 Jahre alt. Ja, geh woanders hin. Die haben nicht eine CD im Schrank. Da steht Helene Fischer eine einzige. Genau, es geht ja um die Zukunft. Es geht nicht um die Vergangenheit, ja. So, ich sage jetzt mal hier zum Beispiel der Nanni. Du bist der Nanni. Nein, du das bist, bin ich immer. Ja, okay, dann bist du der Hanni. Der Hanni und ich, wir investieren in Musik. Wir zwei beide investieren in Musik. Ihr rettet sie aber nicht. Also hat man andere Wege gesucht. Wir haben gar keine Chance, sie zu retten. Unser Vorteil ist, aha, dass genau wir, das ist das Argument, weil ihr zu wenig seid. Unser Vorteil ist, dass wir in ein Medium setzen, was jetzt gerade wieder so einen Hype erlebt. Vinyl, Gott sei Dank. Genau, Gott sei Dank haben wir, auch wenn ich es nicht habe, finde ich, bin ich begeistert. Die letzten 15 Jahre in dieses Medium investiert. Ne? Gut, wie gesagt, meine These war. Aber wenn du siehst, wie viele Menschen überhaupt keine CD zu Hause haben, weil sie sich gar nicht interessieren, eine CD zu kaufen, weil sie ihr scheiß Radio hören. Das habe ich schon gut ist, so oft erlebt, dass ich bei irgendjemandem war und er hat gesagt, komm, ich mache mal Musik an. Und dann macht er sein Radio an, was gleichzeitig Internetverbindung hat und macht irgend so ein ich würde sagen, Spotify ist zumindest noch das kleine. Nein, nicht Spotify. Ja, Entschuldigung. Die Streaming-Dienste für Musik, die kostenpflichtig sind, sind zumindest aus meiner Sicht, auf das lasse ich mich ein, das kleinere Übel. Es ist eine Verarsche für die Künstler. Für die Plattenfirmen und für die Werbeträger mag es schön sein. Ich bleibe dabei, für die Künstler ist es der Ruin. Das war mein erstes Thema. Also, Künstler wehrt euch. Ja, aber ich fand, das war jetzt ein sehr aufreibendes Thema. Es hat genau das getan, was wir wollten. Das war viel zu lang eigentlich so, ne? Nein, nicht unbedingt. Aber es dürfen ja auch verschiedene Meinungen existieren. Ich würde dir jetzt auch nicht das größere Hintergrundwissen absprechen, definitiv. Du sagst ja, du hast dich vorbereitet. Ja, habe ich. Insofern, glaube ich, dürfen kannst wir du da auch... Kannst du nachkontrollieren. Also. Nein, das brauche ich nicht, das glaube ich dir. Insofern, glaube ich, dürfen wir da auch erhobenen Hauptes mit 2 verschiedenen Meinungen rausgehen. Definitiv. Hanni, jetzt habe ich fast auch selber den Namen vergessen. Hanni hat sich ja ein bisschen in den Hintergrund gesetzt. Ja, noch, ja, man kam ja hier gar nicht dazwischen. Ihr habt euch ja angefetzt hier. Bitte sag mal was. Alter. Dazu. Nein, das Thema, das lassen wir jetzt. Ja, das Problem ist, ein abschließendes Wort. Ja, das führt noch, wahrscheinlich aber jetzt zu weiteren... Nein. Okay, dann Hanni, dann sag mal das wie heißt das Solo, wie heißt das, dieses solodarische, das Begriff, dieses über alles stehende, gerechte Urteil. Streaming-Anbieter sind böse, aber wir brauchen sie. Weil ohne Streaming-Anbieter werden die Künstler früher oder später untergehen und weniger erfolgreich sein. Jetzt würde ich gerne nochmal was sagen. Ich wollte gerade sagen, das öffnet jetzt gerade so viele neue Diskussionsebenen. Aber damit lassen wir es bestehen und das machen wir nachher. Bitte. Nein. Es lebt auch ein bisschen. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das heißt es einfach. Nein, ich kann beißen nicht. Und runterschlucken. Moment, darf ich noch kurz, oder? Nein, vielleicht auch nicht. Das nein, gilt, beißen und runterschlucken. Das gilt für die professionellen, die erfolgreichen Künstler, stimmt das? Wieso gehen die unter ohne Streamingdienste? Das verstehe ich. Nee, die gehen eben nicht unter. Ja, das hat er aber doch gesagt. Nein. Die sind erfolgreich. Aber die Leute, die gerne hochkommen würden, die Leute, die noch keine große Fangemeinschaft haben. Ein Problem, was noch gar nicht angesprochen wurde, sind ja die Nutzer. Die User sind einfach auch zu verwöhnt. Und inkompetent. Es kommt auch ein Stück natürlich zu dem, ich will nicht mehr für ein einzelnes Lied oder für eine ganze Platte bezahlen, kommt auch noch dazu, ich will immer und überall zu jeder Zeit alles verfügbar haben und möglichst wenig Aufwand verbunden. Also eine Vinylplatte auflegen, ich meine, da muss man sich Zeit für nehmen. Natürlich. Das kommt aber auch noch dazu. Aber jetzt mal ehrlich, da stimmst du mir dazu. Aber der Künstler verdient ja nicht mehr Geld. Dass du sagst, ich bezahle. Aber deswegen brauchen wir prinzipiell die Streaming-Dienste, weil die Leute nicht mehr bereit sind dafür, eine CD zu kaufen. Und, Nein. Das ist ja alles eine Frage der Erziehung. Ja. Der Erziehung? Ja. Klar, wenn es keine Streaming-Dienste gibt, dann gibt es keine andere Möglichkeit, an Musik zu kommen, als die Platte zu kaufen. Dann wäre mein Musikrepertoire um 90% kleiner. Nein, aber da komme ich zu meinem Anfangssatz. Streaming-Dienste sollten verboten werden oder sie sollten das Zehnfache kosten. Ja, für 100 Euro nimmt es aber keiner im Monat. Ja, dann sollten sie verboten werden. Und was mache ich dann? Das hat den gleichen Effekt, dass es nicht gibt. Ja, dann kaufst du dir bitte wieder CDs. Nee, kaufe ich mir eben nicht von den Leuten, die ich zurzeit bei Streaming-Diensten anhöre. Ja, ja. Weil ich mir nicht eine CD kaufen werde, nur weil ich das Lied 2-3 Mal hören will. Du hast aber keine Möglichkeit, die das weil ich keine 500 Euro im Monat habe, um mir 10 CDs zu kaufen. Moment, halt. Dann warte ich so lange, wie man das früher gemacht hat, in den 70ern, 60er Jahren. Dass ich von irgendjemand gekriegt habe, Punkt, umsonst. Bis ich es gekriegt habe oder dass es irgendwo im Radio gespielt wird und habe ich Kassettenrekorder, Aufnahmen. Mit der GEMA hast du weniger Geld bezahlt. Wenn du es toll fandest, hast du dir einfach die Platte oder die CD gekauft. Was ist so schwer daran, eine Platte oder CD zu kaufen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das gab es schon immer. Ich glaube auch, das gab es früher schon. Aber es war nie so einfach wie heutzutage. Nein, so auch einfach nicht. Wenn ich überlege, meine Schwester hat stundenlang vom Radio gesessen, hat sie ihre LP-CDs und genau das Kassetten zusammen. Das kenne ich nämlich auch. Nein, natürlich nicht. Aber man hat es gemacht, weil man nicht bereit war, Geld dafür zu bezahlen. Okay. Weil es eben nur ein, und zwei Songs waren, die man gut fand. Und da haben die Künstler noch weniger Geld gekriegt. Wenn man in der Zeit irgendwo, was weiß ich, Unkraut gejätet hätte, hätte man wahrscheinlich mehr Geld verdient. Nein, aber du hast ja ein ganz interessantes Thema damit angesprochen. Das sollten wir ja auch nicht so... ist ja ein wichtiges Thema, wenn ich so sagen darf. Und da darf man seine verschiedenen Meinungen haben. Und ich sage nach wie vor, ihr habt mich nicht überzeugt. Du bist ja sowieso meiner Meinung. Naja, das scheint mir nicht so der Fall zu sein. Doch, nee, ist meine Meinung. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Im Grunde meines Herzens, aber unseres Herzens. Nur weil ihr den Vinyl habt, glaube ich, ist Hani nicht deiner Meinung. Ich bin ein großer Musikfan und ich kaufe gerne auch weiterhin Platten, auch Vinyl, auch CD. Und ich höre aber auch parallel gerne Spotify. Und wie viele CDs oder Platten hast du dir gekauft, weil du sie bei Spotify getroffen hast? Wenige. Oder bei irgendwelchen anderen? Weil er die vorher schon kam. Guck mal, ich lerne Spotify. Nee. Genau das ist nämlich das Problem. Oder genau das ist der Punkt, weil ich habe unheimlich viele neue Sachen über Spotify kennengelernt, auf die ich niemals aufmerksam geworden bin. Ja, da bist du aber die Ausnahme. Und jetzt bist du wieder die Ausnahme. Gerade war derjenige, der sich das alles umsonst anhört. Und für diese Sachen, wo ich dann genau weiß, gefällt mir das Album und das würde ich mir öfter anhören, ja, aber für die bin ich bereit, natürlich dann auch wenn er jetzt ein Mensch wäre, der nicht Spotify hätte und er wäre nicht die Ausnahme, hätte er sich die CD trotzdem nicht gekauft. Weil es entsteht kein zusätzlicher Schaden. Er ist gerade so richtig der Teufelsadvokat. Es entsteht kein zusätzlicher Schaden dadurch, sondern nur zusätzlicher Nutzen. Nein, es steht extrem Schaden dadurch. Nein. Nicht ein Lied, was ich bei Spotify höre, würde ich mir als CD kaufen, wenn ich es nicht bei Spotify hören könnte. Punkt. Das ist so. Der andere Mensch mir gegenüber, Hani, kauft sogar noch extra CDs und LPs, weil er sie bei Spotify gehört hat. Nicht zweimal null. Zwei null. Wenn du nicht die Möglichkeit hättest, dir das umsonst anzuhören, würde ich gar nicht aufmerksam drauf werden. Würdest du wahrscheinlich auch gar nicht hören und hättest es dir sowieso nicht gekauft. Ja, korrekt. Aber dann sind doch 0,6 Cent bin ich pro Song. Bei dir. Genau, das ist doch so. Richtig. 0,6 Cent pro Song sind doch dann besser als 0,0 Cent. Und jetzt bin ich auf dem... Die Prozentzahl von Leuten, die sich Sachen anhören, die unbekannt sind, ist verschwindend gering. Die Großverdiener, die verdienen Geld damit. Ich sage jetzt mal, eine Adele, eine Taylor Swift. Ja, jetzt sagst du aber gerade, die anderen werden eh nicht gehört. Also dann. Genau, die werden nicht gehört. Die werden dann nur haben gehört, sie auch keinen Schaden durch ihr schlechtes Hallo, Geld. Die werden nur gehört von Leuten, die bereit sind, diese CD oder LP zu kaufen. Die werden nicht gehört von Leuten, die das eh nicht interessiert. Okay. Und was für einen Schaden haben sie jetzt? Die haben den Schaden, dass all ihre Leute, die sie nicht hören würden, eh nicht ihre Platten hören würden und so nur 0,06 Cent zahlen, die sie aber sonst nicht hören würden. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Oder? Nein, ich argumentiere. Ich will damit sagen, dass diese Art der Musikvertreibung der Tod ist für kleine Künstler und Labels. Und natürlich der Heiland ist, aber auch nicht so richtig, für erfolgreiche Künstler. Erfolgreiche Künstler wie Taylor Swift. Seine Mauer bröckelt so langsam. Wir müssen noch ein bisschen. Nein, da bröckelt gar nichts. Alter, es gibt an diesen Argumentationen gar nichts zu rütteln. Das ist halt einfach so. Irgendwie die schon. Erfolgreichen werden immer erfolgreicher und die Underground-Künstler versinken immer mehr im Nichts. Gut, aber wo ist jetzt der Schaden bei den Underground-Künstlern? Die versinken immer mehr im Nichts. Nee, dann wo ist der Schaden? Monetär. Ja, es gibt Leute, die laden sich dann halt ein Lied oder streamen ein Lied, was sie von den Underground-Künstlern gut finden. Wo sie sonst die CD gekauft hätten. Genau. Also so bekannt dann doch, dass sie die CD gekauft hätten. Naja, ich sag mal so, Philipp Bohr ist jetzt auch nicht der Weltking. Nein, natürlich nicht. So, und du findest Philipp Bohr toll und siehst, Philipp Bohr hat ein neues Album raus. Mhm. Und dann hörst du dir das an auf Spotify. Genau, und bestellst mir danach. Ja, Moment, du bestellst es dir danach. Da bist du aber, da bist du auch schon wieder die Ausnahme. 80% würden wahrscheinlich sagen, ja, auch toll, ich habe das ja auf Spotify, brauche ich mir nicht bestellen. Von Philipp Bohr-Fans glaube ich kaum. Ja, das ist aber dein persönliches... Und die anderen schrappen über Philipp Bohr, die nie auf die Idee kommen würden, sich sonst... ausreden, ja, gerne, das ist natürlich. Dein persönliches Empfinden, ja, über Philipp Bohr, weil du eine besondere Beziehung... Nee, du hast Philipp Bohr angefangen. Ja, genau, ja. Weil hier Philipp Bohr-Poster hängen. In der, Entschuldigung, dann kann ich... Ja gut, wir können auch sagen, was weiß ich, Scooter. Ja, obwohl Scooter ist schon wieder viel zu erfolgreich. Ja. Scooter hört an, ist schon wieder viel zu erfolgreich. Dann sagen wir halt... Jetzt pass auf. Ja, pass auf. Sagen wir halt Frank Zappa. Die sind Frank sehr Zappa. Erfolgreich Zack. Jetzt wieder. Nee, Frank Zappa jetzt. Ja, pass auf. Jetzt mal genau beim Punkt. Wir sagen kenn einfach ich nicht. Frank Zappa. Habe ich nie kennengelernt. Frank Zappa nicht. Nein, ich kenne Frank Zappa nicht. Bitte ich würde nie eine CD kaufen. Treffe ihn bei Spotify, finde ich das Lied vielleicht gut. Ja. Ja gut, dann kann man dir eh nicht mehr helfen. Du hast gerade von einem unbekannten Menschen gesprochen. Nein, du redest jetzt von Frank Zappa? So? Nein. Ich hab einfach nur irgendeinen Künstler gewählt, der gut ist. Der aber niemals dafür honoriert werden würde. Ja? Die Diskussion, die wird jetzt noch 5 Stunden Moment, gehen, ja? Frank Zappa wurde ja schon mehrmals honoriert. Ja, das ist richtig. Aber anscheinend nicht monetär. Ja? Oder? Okay, nehmen wir einen anderen. Sagen wir einfach Paul Kalkbrenner. Ihr müsst... Kennst du Paul Kalkbrenner? Kenn ich nicht. So. Paul ist einfach nur irgendein Name. Ihr müsst Paul Kalkbrenner. Musikwissen auf das normale Spotify-User-Wissen wie mich zurück runterkommen. Ja, Moment. Sky and Sand. Weiß man ja nicht, ne? Philipp Bohr ist jetzt auch. Paul Kalkbrenner. Nein, Name, wir lassen Philipp Bohr außen vor. Den würde ich auch nicht kennen, wenn ich nicht kenne. Hör zu. Würde. Paul Kalkbrenner war mit einem Lied, wie hieß denn das? Sky and Sand, glaube ich, war Nummer 1 in Deutschland über mehrere Wochen. War so ein Techno-Lied, ja. Paul Kalkbrenner wird die nächsten 10 Jahre in seinem Leben nie wieder einen Nummer 1-Hit haben. Ja. Ja. Trotzdem gibt es Leute, die den gut finden. Könnte auch sein. Und wenn ich ihn 2-3 Mal durch Zufall bei Spotify gesehen habe oder gehört habe, hat er von mir 1,8 Cent gekriegt, was er aber niemals kriegen würde, weil ich nie eine CD von ihm gekauft hätte. Genau. Du würdest nie sein Album kaufen, was dann, 30 Euro kostet. Selbst dann, wenn du nach dem einen Mal entscheidest, dass er scheiße ist. Genau. Selbst dann kriegst du die 0,6 Cent. Ja, genau. Aber manche Leute sind ja Fan, die sagen, obwohl der scheiße ist, bezahle ich trotzdem jetzt die 20 Euro für das Album und ich bezahle auch noch die 20 Euro für das nächste Album und ich bezahle auch noch die 20 Euro für das übernächste Album. Ja, aber dieselben Leute... Also bitte hört doch auf, ihr wisst doch... Leute, worüber diskutieren wir hier? Ja, es geht darum, ob ein Stream von 0,6 Cent mehr wert ist als ein Album, was... im Handel. Jetzt wird schon wieder ein ganzes Album mit einem Lied verbunden. Nein, nein, genau, genau. Ja, dann musst aber, du auch so fair sein und ja, sagen okay, 90 okay. Cent. 90 okay. Cent. Naja, was heißt denn 90 15 Cent? 15 Mal. Willst du mich verarschen? 9 Cent. Welche Single kostet, denn 90 Cent? 9 Cent. Nein, welche Single kostet denn 9 Cent? Nein, 0,6 Cent. Bei welchen Preisen Liter? Sind wir denn mittlerweile? Nein. Hallo, 0, hallo, 0, hallo. 0,6 Cent mal 15 Liter macht 9 Cent. Ja, das ist doch lächerlich. Ja, pro Eimer hören 9 Cent. Ja, 9 Cent. Und dann hast, kaufst du ein Album. 100 Mal hören sind 9 Euro. Kaufst ein Album und das kostet 15 Euro. 100 Mal hören heißt 9 Euro. Ja, wenn du das so krass hochrechnen willst, dann brauchst du die CD auch gar nicht kaufen. Wieso kaufst du die CD dann, wenn du das hochrechnest in Cent? Weil sie entweder zusätzlich du, nein, CD haben. Nein, entweder manchmal. Du magst eine CD, ein Album, ein Lied, einen Künstler oder du magst ihn nicht. Entweder du kaufst das oder du lässt es sein. Nö. Doch. Nö. Ja, dann Moment, hör ich, weiter Spotify Moment. Und gut ist, Alter. Wenn ich eine CD kaufe und... Wenn du eine CD kaufst, dann bist du glücklich und du hast die CD zu Hause. Und da sind meinetwegen 15 Lieder drauf. Dann genau. könnte ich diese CD tausendmal hören und denn, käme ungefähr auf den Alter, wer Betrag rechnet denn eine CD hoch? Nee, 200 Mal reicht ja. Und käme auf 6, nee, auf 0,6 Cent. Wollt ihr mich verarschen? Wer rechnet denn eine CD hoch? Ich kaufe mir eine CD. Musst du doch dabei. Nein, musst du nicht. Ja, natürlich. Du kaufst Musik. Hallo? Du kaufst Musik von einem Künstler, den du magst. Ja, und einmal kaufe die Musik, sondern die einmalige Anhörung. Alter, und willst nicht du mich die ganze verarschen? Musik? Nee, du. Du kaufst eine CD von einem Künstler, den du magst, den du liebst. Du kaufst eine CD und du willst die Musik hören. Dann rechnest du jedes Lied in Cent um. Nein, das tust du uns ja an. Nein, du, du rechnest das um. Nein, eben nicht. Ich habe gesagt, diese Scheiße mit Spotify und tralala muss aufhören. Das ist doch allein die Grundlage, um irgendwas umzurechnen. Ja, es richtig. Wird nichts umgerechnet. Man Nur kauft, das hat schon gegeben, man, bevor du Spotify gefunden hast. Nein, man kauft... Das ist man schon seitdem es Platten und Vinyls gibt, schon seit, ja, seit 50 nee, Jahren. Wieso? Platten und Vinyls und CDs haben ja, immer dasselbe gekostet. Da werden die gekostet. Musiker genauso abgezockt immer, schon seit ja, 50 das, Jahren. Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Die haben immer dasselbe gekostet. Und da haben die Künstler immer mehr immer von weniger gehabt. Verdient. Immer mehr von gehabt als von diesen Downloads. Über alle immer, Jahre. Immer, immer mehr gehabt. Ja, von einer Platte, die man sich einmal kauft und 100 Mal hören kann, muss man auch mehr haben, als wenn man nur einmal ein Lied kurz sich anhört. Wieso? Ja, weil ein Stream ist zu Ende nach dem Stream. Und beim nächsten genau. Stream kostet er wieder. Und wenn du den Stream 100 Mal anhörst? Dann zahlst du 100 Mal dafür. Nee, du bezahlst gar nichts. Du bezahlst deine 10 Euro im Monat. Mehr bezahlst du gar nicht. Ja, aber nein, Spotify bezahlt, zahlt ja. das Geld aber auch an den Künstler. Das hat doch mit dir nichts zu tun. Nein. Was hast du denn damit zu tun? Du bezahlst Moment. Immer deine 10 Euro im Monat. Ja, stopp. Ja, Spotify, jetzt sagst du ja, Spotify jetzt bezahlt sagst, ja schon pro Anhör. Das hat doch nichts mit dir zu tun. Du bezahlst deine 10 Euro. Ja, natürlich. Und andere bezahlen auch mal 10 Euro im Monat. Jetzt darf ich ein Stück weitergehen. Jetzt würde ich einen Pilzner ein Stück weit verstehen. Er sagt generell dafür, jede Musik, die du gut findest und alles hörst, ist für 10 Euro im Monat zu wenig. Ja, viel zu wenig. Da bin ich ganz... So. Dabei. Das jetzt Moment. Jetzt das ist aber nicht unsere Aufgabe. Hier. Das war nicht ganz die Aufgabe. Was, aber jetzt Moment, ich will das Moment, mal, Moment. Was habe ich am Anfang an gesagt? Spotify sollte verboten werden oder 10-mal ja, so viel kosten. Aber auch weil die hast du im gleichen Atemzug der genannt die Künstler egal. Dabei breiter. Das soll 10-mal so viel kosten. Nein, ich möchte nicht, dass es 10-mal so viel kostet, weil du kaufst auch ja, die genau. Pampers, du kaufst auch die Pampers im billigsten Laden und nicht im teuersten, wenn sie gleichen sind. Ja, so, Punkt. Das ist nur mal Marktwirtschaft. Ist eine andere das Sache. Muss Spotify muss das hinkriegen, dass sie nicht rote Zahlen, sondern schwarze Zahlen und die Künstler mit den niedrigen Summen trotzdem fair bezahlen. Das müssen sie hinkriegen. Wenn sie das für 10 Euro nicht hinkriegen, müssen sie halt 15 Euro oder 20 Euro nehmen. Da bin ich ja sofort bei dir. Spotify schreibt rote Zahlen, hast obwohl ja sie hast den Leuten ja 10 Euro abnehmen. Ja, und dann scheint ja 10 Euro nicht genug zu sein. Aber sie tun es weiter, warum auch immer. Sei mal dahingestellt. Aber jetzt, wir sind in der Marktwirtschaft. Der Marktwert von Spotify ist im Moment 400 Millionen Euro. Aber wenn du im Lidl das Angebot von Pampers siehst, wo die Pampers für 1,90 verkauft werden. Das ist doch was ganz anderes. Das ist doch keine künstlerische Sache. Das ist ein festes Produkt. Moment, da sind wofür? Ingenieure dran. Ohne Scheiß, nein, die das entwickelt haben. Geist im Eigentum. Nein, die Ingenieure haben das Produkt entwickelt und es ist fertig. Ja. Im Moment. Okay, der Künstler hat das Musik ins, Musikstück geschrieben und die Plattenfirma vertreibt. Es ist fertig. Jetzt Alter, sind wir aber gefährlich. Jetzt sprichst gerade mit dem Ingenieur. Du sprichst gerade mit dem Ingenieur. Also jetzt wäre ich vorsichtig. Also ja, wenn ich was entwickelt habe, ist es nicht fertig, nur weil es vertrieben wird. Du bist aber ein schlechter Ingenieur, wenn du sowas Moment mal. Ich mache ein Stück Musik, ist meiner Plattenfirma, dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Ich mache ein Stück Musik? Ja, mach mal ein Stück Musik. Ja, du hast doch gerade gesagt, ich mache eine Pampers und dann bin ich fertig. Ja, ist doch was anderes als ein Stück Musik. Nein, das ist kein bisschen Unterschied. Und da merkt man jetzt die Ignoranz. Also eine Pampers würde ich dir zutrauen, aber ein Stück Musik glaube ich nicht. Ja, da hast du ja auch recht, weil ich ja Ingenieur bin und nicht so, der Musiker. So, alles klar. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja, wir müssen zum nächsten Thema kommen. Ich würde sagen, und Getränke. Wir werden das einfach mal jetzt so stehen lassen. Wir kommen hier nicht auf einen. Wir haben es nicht geschafft, den Pilsner zu überzeugen. Nee, und, habt ihr nicht geschafft, verloren. Auf keinen Fall. Wir sind schon seit 2,5 Stunden auf Sendung. Wir haben verloren. Wir würden jetzt gleich zum nächsten Thema gehen und vorher natürlich das nächste Getränk machen. Ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir machen eine kurze Pause. Und müssen die Niederlage einräumen von uns. Bis später. Tschüss. Jetzt verabschieden wir uns. Oh, das war aber hitzig. Das läuft ja besser, wie erwartet. Das war sehr hitzig. Alter. Akkuladung 7%. Ich muss mal gerade zu meinem Papa runter. Macht einer. Kann ich dir das nächste Getränk anvertrauen, ohne dass mein Kühlschrank ruinierst? Ja. Du musst dir nur entscheiden, welches. Weil da liegt einiges schief drin. Nur ich muss, glaube ich, mal runtergehen, weil mein Vater schon zweimal angerufen hat. Das war echt eine krasse. Du warst auf meiner Seite jetzt. Wieso hast du denn nichts gesagt, Mann? Nein, er ist nicht auf deiner Seite. Erstens. Wie darf ich nicht, Alter? Bist du auch so ein Schülerpolitiker? Erstens darf ich nicht auf deiner Seite sein. Zweitens. Bin ich auch nicht 100% auf deiner Seite. Klar, wieso müssen Künstler. Hättest du gerne mehr Taylor Swifts und sonst was? Die verdienen eine Menge Geld damit, Robin Williams. Stopp, wir finden da jetzt keine Lösung mehr heute. Doch, das finden wir. Nein, eine Lösung finden wir. Gib mir 2 Minuten, hab ich. Das kannst du gerne machen. Ja, während ich unten bin, kannst du gerne. Ja. Das Geile ist, eben musste ich irgendwann mal auf Toilette. Dann muss ich nicht mehr. Dann muss ich richtig dringend auf Toilette. Jetzt muss ich wieder nicht mehr. Tue ich das ausschwitzen oder was ist los? Das ist sehr warm hier, das stimmt. Die Glocken sind vorbei. Wir können nochmal. Guck mal, die Fenster wieder. Ich hätte gerne den Black Refresher. Weil der leichte prickelnde ohne wenig Alkohol. Ein Refresher wäre jetzt mal vonnöten. Aber Dennis ist super, geil. Ich verstehe dich, aber. Ja, ich habe mich so ein bisschen reingesteigert. Ja, nein, ist auch völlig in Ordnung, aber ich bin da tatsächlich auch anderer Meinung. Das habe ich nicht gut gespielt jetzt gerade, sondern ist. Ja, aber dann muss ich dir. Aber ist doch nicht schlimm. Ich kann dich ja gut leiden, aber dann hast du keine Ahnung. Alter. Das mag ja sein, oder ich sag für mich, nee, dreh andersrum, sonst klappt es gleich wieder zu, den Griff. Also runter, ganz links und dann ganz rechts, dann ist es besser. Also, zumachen, nein, so wie du es hattest, zumachen. Wenn du möchtest, dass Jungs wie Philipp Nein, Boa zuziehen, so wie du es aufgemacht hast, zuziehen. Dann nach links drehen. Jetzt möchtest, ganz nach rechts drehen. Wenn du möchtest, dass Jungs und jetzt wie aufmachen. Philipp Boa und so weiter ganz nach rechts weiter bestehen können in dieser heutigen Musiklandschaft, dann solltest du meiner Meinung sein. Weil alles andere ist der Tod für die Jungs. Philipp Boa verdient an seinem neuen Album per Download, habe ich sogar nachgeguckt, ich glaube 5.300 Euro. Das glaube ich dir. Per CD-Verkauf ungefähr. Aber die ganzen Nebeneffekte lässt du dabei außen vor, wie bekannt sie werden, die sich dann vielleicht doch eine CD kaufen, die du vorher nicht gekauft hättest. Das ist ja das Schlimme, die CD-Verkäufe ändern sich nicht dadurch, das habe ich auch nachgeguckt. Vielleicht werden sie zurückgegangen. Wie willst du das bitte schön sagen? Komm, geh runter. Ja, Entschuldigung, wenn du bei den Leuten, wenn ich sehe, wie viele CDs, wenn du siehst, wie viele Leute, wie viele CDs, LPs. Zurückgegangen, was ist das denn für eine Argumentation? Ja, das ist ganz einfach, wenn ich sehe, wie viele CDs und Schallplatten Jugendliche früher zu Hause hatten und wie viel es heute haben, weil sich null interessieren dafür. Das steigt schon wieder. Die 5 Leute, die ich super finde, die Vinyl super finden, die scheißen deine, wie heißt das, Statistik nicht raus. Du kannst dir das alles angucken. Google das einfach. Googeln kann jeder. Ja, es ist ja so. Ihr wolltet aufreibende Themen, ihr habt aufreibende Themen. Ein großes Glas. Google das. Ja, ehrlich, guck dir das an. Du kannst alles googeln. Heutzutage kann jeder alles googeln. Guck dir das an. Und in 2 Wochen entschuldigst du dich bei mir. Ja, ist so. Du musst ja die Kontraposition eingehen. Aber im Endeffekt weißt du, im Herzen bist du bei mir. It is so. Mein nächstes Thema wird auch krass. Ja, hallo. Du hast eben angerufen, da war noch mitten in der Aufnahme. Wollt ihr wirklich noch drei Themen, noch zwei Themen? Reicht eins? Das wird ein sehr langer Podcast. oder vielleicht gar keins mehr? Einfach nur Programm durchziehen reicht ja auch eigentlich, oder? Nee. Ist anstrengend, oder? Nee, alles gut. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Aprico Brandy. Bist mir doch jetzt nicht böse, oder? Na, hallo? Ich kann nur nicht sagen, dass ich extra gemacht habe. Warte. Ja, die Argumentation zu machen, weil das ist halt meine Meinung nur. Das war man schon muss nicht Arsch, weiter, man muss, wie für den Arsch. Ja, deine Argumentation. Nein, ich würde sogar sagen, ich habe gewonnen. In welcher Welt? In welcher Dimension? Ah, das ist doch gerade das Richtige. Das war doch hervorragend von dir. Würde ich eigentlich auch sagen. Das Thema an sich. Also, dass er gewonnen hat? Ja. Nein. Das würde ich jetzt beim besten Willen nicht sagen. Ich glaube, du findest... Ich würde sogar sagen... Wie oft sagt man jetzt, ich würde sagen? Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du jetzt Kommentare einholst, werden mehr Kommentare auf Pilsners Seite. Ich würde es dann nochmal neu aufnehmen wollen. Definitiv. Nein, weil der Dennis ja die Emotionen auf seiner Seite hat, die ich absolut nachvollziehen kann. Ich habe auch die Fakten auf meiner Seite. Ja, das willst, ist halt anders. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Nochmal ganz von vorne aufgespult. Das führt heute nichts. Doch. Bei uns ist willst ein Kalender schreiben. Nein, pass auf. Willst du, dass ein Philipp Bohr weiterhin Musik macht oder willst du das nicht? Du kannst doch nicht mit fiktiven Aussichten, die du jetzt als Ergebnis darstellst, mir Argumente liefern. Das ist ja Unsinn. Naja, das ist das, was die Musiklandschaft... Nein. Du tust das Argument Respektivum zurück als Argument einbringen. Das ist Unsinn. Das wäre ungefähr nee, so sagen, willst du, dass du morgen stirbst, wenn du Spotify sagst, nein, weil die dich morgen sonst umbringen? Nein, das ist ja Quatsch. Das ist ja eine ganz andere Verhältnismäßigkeit. Ja, das stimmt. Ja. Aber gleich das Prinzip. Das war jetzt maßlos. Aber das gleiche Prinzip. Ja, gut, das gleiche Prinzip kann ich auch bei tausend anderen Sachen anwenden. Die sind vollkommen unsinnig. Ja, natürlich. Siehst du, wie unsinnig das ist. Ja. Deswegen sage ich ja ein realistisches Prinzip. Nee, das ist aber kein realistisches. Doch, das ist realistisch. Du kannst doch nicht ein Ergebnis voraussetzen, was du nicht darstellen kannst. Hör mir doch zu. Ein Philipp Bohr verkauft CDs und Schallplatten. Sage es jetzt mal, der Philipp Bohr ist ja sehr intelligent. Sagen wir mal mit 5% Gewinn. Das ist schon krass für einen Künstler. Viel. Das ist sehr viel. Aber das traue ich dem Philipp Bohr zu. Okay. Definitiv. Mittlerweile. So. Weil er irgendwann auch mal gesagt hat, sonst könnte er mich. Wir können auch sagen 2,5%. Er hat ja ein paar Mal seine Plattenfirma gewechselt. So genau, ist nicht. Genau. Wir können auch sagen 2,5% gewinnen. Also ein Robbie Williams hat mit einem Major Deal, ja, also hier bei Universal war es, glaube ich, hat er 2 € pro verkaufte CD. Gut, aber die wollten wir ja außen vor lassen, diese Big Player. Genau, die wollen wir außen vor lassen. Das nur als Beispiel für einen Jungen, der es echt gut rausgehandelt hat. Ja. Durchaus gibt es ja Leute, die auch reich geworden sind. Dann sagen wir für einen Philipp Bohr halt 1 €. Mhm. Okay? 1 € pro verkaufte CD. So, der verkauft, sagen wir jetzt mal einfach, ja, viel wird er nicht verkaufen, sagen wir mal 100.000 CDs. Pro Jahr über seine Alben gesehen. Oder? Würde ich als viel empfinden, aber sagen wir mal ja. Oder sagen wir 50 Cent. Ja, nimm 100.000 €. Ist ja in Ordnung. Sagen wir 100.000 €. So, bei Spotify. Oder eine Einkommensteuer zahlen. Bei Spotify generiert der aber leider nicht mehr als seine übliche Fanbase. Ja, aber ich darf trotzdem sagen, ja, nee, eben nicht. Das würde ich nicht sagen. Würdest du nicht sagen. Weil du sagst... Moment, okay. Was generiert da mehr? Du blubberst gerade im Bauch. Ja, was generiert 100.000 Leute haben die CD gekauft und hören sich die CD an oder haben gerade halt keine Möglichkeit, einen CD-Spieler zur Hand zu nehmen und gucken jetzt bei Spotify. Okay, Punkt. Das wäre deine Fanbase. Ja. Dennoch sind aber bei den 100.000 Leuten welche dabei... Die gerade bei Philipp Boer ist das natürlich sehr unrealistisch, weil der ist ja auch älteres Semester. Und da hat wahrscheinlich jeder einen CD-Player. Genau. Nee, stopp. Dann gebe ich dir völlig recht. Dann sag mir jetzt, welcher Schaden, nur diese Frage beantworten, ist Philipp Boer dadurch entstanden? Philipp Boer ist der Schaden dadurch entstanden, dass Leute, wo zum Beispiel der Kumpel oder der Nachbar oder der beste Freund oder der, was weiß ich, Arbeitskollege gesagt hat, hier Philipp Boer, voll geil, hör dir das mal an. Ja, ich leih dir meine CD. Nee. Der geht nach Spotify. Nein, genau. Hör dir das mal an. Du hast auch Spotify, oder? Ja, aber der Nachbar sagt, gib mir mal die CD. Nein, der sagt, mach mal. Nein, ach der Quatsch, welcher Nachbar sagt denn, gib mir mal die CD? Ja, Entschuldigung, früher meine Nachbarn alle, die mit mir gesprochen haben. Wie viele Jahre ist das her? Ja, ich habe jetzt zurzeit keine Nachbarn mehr, mit denen ich darüber rede. Seit wann hast du Spotify? Bitte, jetzt sag doch mal reden. Natürlich gebe ich dir recht. Bitte. Aber früher habe ich die CD weitergegeben, oder kriegst du nichts von mir? Wir reden aber nicht von früher, wir reden von heute. Ja, aber wenn es heute kein Spotify gäbe, würde ich doch meine CD weitergeben. Genau. Da hat er doch 0 Euro von. Nein. Weil der Nachbar sich dann auch die CD kaufen muss. Der kauft doch nicht nur, weil er ein Lied Boah gut findet bei mir an meiner Party. Doch, das war damals so. Das wird er machen. Dann hat er die CD mitgenommen. Verdammte Scheiße. Und ich gebe jetzt ein... Alter, du kannst doch nicht dein Gefühl von heute, dein Wertgefühl von Musik mit damals vergleichen. Ich lebe doch in damals. Wir haben damals... Ich gebe dir ein... Nein! Doch. Wir haben damals 4 Stunden gewartet vom Radio, bis irgendein bestimmtes Lied kam, damit wir das aufnehmen konnten. Aha. Damit wir das hören konnten. Siehst du, und dann sind wir trotzdem... Noch weniger Dann Cent. Sind wir trotzdem 2 Wochen später nach Siegen in die Rille gegangen. Ja, das sind und haben uns diese Leute, Schallplatte die oder CD gekauft. Nein! Das sind nicht bestimmte Leute. Das ist die Hauptperson. Das sind die Haupt... Das sind die Leute, die Spotify hören und die sich jetzt auch die CD kaufen. Und nicht vom Radio sitzen. Und Spotify zerstört... Es gibt ja aber ein... Spotify zerstört die deutsche Musikindustrie. Punkt. So, aber eins muss ich recht sagen. Zusätzliche CD-Käufe... Jede Musikindustrie. Zusätzliche CD-Käufe wurden definitiv dadurch generiert, dass ich damals meine CDs Freunden gegeben habe, was stattgefunden hat, die ich nicht wiederbekommen habe. Und deswegen muss ich mir die nochmal kaufen. Ja, das war aber dann auch wieder dein persönliches Problem. Ja, aber komm, das waren zusätzliche CDs. Nein, ich habe alle meine CDs wiedergekriegt. Ich habe alle meine Kassetten wiedergekriegt. Allein diese alle drei Fragezeichen-CDs, die ich doppelt gekauft habe. Das ist keine Musik, okay. Aber auch Geld. Doch, das ist natürlich, das ist die verdienen auch geistiges Eigentum. Es geht nicht um Spotify, die verdienen durch ihre Schallplattenverkäufe so viel Geld. Ohne Scheiß. 3 Fragezeichen verdienen so viel Geld mit ihren Schallplattenverkäufen. Das ist der Hammer. Das finde ich. Weil alle Leute so sind wie wir. Weil die alle sagen, ah komm, ich will das auf Schallplatte haben. Ja, es sind nicht alle. Und ich bezahle 30 Euro dafür, das ist überhaupt kein Problem. Es werden Gott sei Dank immer mehr. Es sind bei weitem nicht alle, aber es sind genug, dass es so schön ist. Da sind wir uns ja auch einig. Okay, so. Ja, ich bin sehr hitzig bei diesem Thema. Ja, ich doch auch. Aber das Schlimme ist, ich benutze ja selber Napster. Ja? Aber alles, das hast du aber ja auch gesagt. Ja, alles, was ich gut finde, kaufe ich mir auch auf Platt. Das tue ich ja nur auch, nur weil dass ich viel weniger kaufe wie du. Ja, ich höre auch viel weniger Musik bei Spotify wie du bei Napster. Ich finde halt mehr Sachen gut als du wahrscheinlich. So, würdest du auch mehr bezahlen? Nee, ich würde mir halt dann einfach, ich würde Napster kündigen und mehr Platten kaufen. Ohne zu wissen, welche das sind? Nee, weiß ich, ist ja nicht ohne zu wissen. Also du guckst bei YouTube dann? Ich gucke bei YouTube, ich gucke bei Facebook. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich eine Platte kaufen will. Woher denn? Illegal, das schauen wir nicht an. Nein, ist auch nicht illegal. Es gibt so viele Videos auf YouTube, die von den Künstlern legal hochgeladen werden, die gesagt haben, hier gucken wir mein neues Lied. Okay, gib's dir. Die das haben immer mit 0,6 Cent von Spotify. Ja, auf jeden Fall, klar. Weil bei YouTube kriegen die mehr Geld. Also woher kriegen die Geld? Das war mir jetzt durch die Werbevorschaltungen bei YouTube. Ja, dann müssen sie sich ja selber als Kanal eingeschaltet haben. Ja, natürlich. Welcher Künstler macht denn das? Jeder. Also die Musik, der Mike mir hier abends zududelt, die 100 Lieder, die ich an einem normalen Samstagabend höre. Alter, Ja, das sind Rapper, das sind Künstler, die sind... Entschuldigung. Das sind Künstler, die sind 30 Jahre alt. Natürlich haben die keinen YouTube-Channel. Die sind tot. Ja, genau. Ja, das ist so. Gut, jeder Künstler heutzutage hat einen YouTube-Channel. Also Michael, und die laden nur das hoch, was die hochladen wollen. Und der Rest wird gnadenlos abgemahnt. Das ist so. Also ich habe jetzt nämlich ein Lied nicht bei YouTube gefunden. Ja. Das finde ich schlimm. Wenn ich irgendein Lied suche, finde ich das... Selbst von Helene Fischer. Finde ich das auf 1000... ja, schlimm. Auf 1000 HD. Ja, so, auf, ja genau. Schlimm, das YouTube. Das ist jetzt was? Als Spotify oder was? Das ist jetzt irgendein Rapper. Ja, dann, nein, nur für mich zum Verstehen. Was ist das jetzt für ein Kanal? Wo kriegt jetzt der Rapper Geld her? Ja, SpongeBob TV... Der kriegt Geld dafür, dass vorher Video Werbung läuft. Also das ist jetzt einer der, das ist jetzt eine Werbung, die jetzt sagt. Nee, das Video läuft schon. Ach, der hört schon zur Musik. Okay, finde ich schön. Die Werbung habe ich schon laufen lassen. Wie, die hast du denn? War doch gar nicht da, die Werbung. Ja, die habe ich eben schon laufen lassen. Ja, und das ist jetzt ein Portal oder der Rapper, der, das ist der, Rapper, der Werbung hat für sein... Der hat seinen eigenen Kanal und dann hat er okay. Ein Video... Ja gut, das ist natürlich... Dann ist er so... Findest du den bei Spotify? Ja, klar. Also der wird auch geknechtet, also zum Beispiel. Der wird auch... okay. Ich habe kein Spotify, aber ich habe einen weißt du, was ich meine. Ja, ja. Starte, die wollten wir doch schön mit Eleganz und... Naja, ist ja mal scheißegal. Ist ja mal mit Eleganz? Auf jeden Fall ist es eine hurensohnige Knechterei. Wirf da einfach so dahin, das Highlight. Wie das Highlight, du bist auch nicht mehr ganz wichtig. Oh, das nächste Highlight. Manche Leute sind einem Sachen wichtiger wie anderen Leuten. Wir machen jetzt erstmal den Podcast. Habe ich nicht lange genug angekündigt, dass ich die fünfte Chipspackung ganz toll fand. Und der Lektor so. Habe ich nicht mitbekommen. Ach, Leute. So. Habe ich jetzt echt mit meinem Thema alles entzweit. Das mit den Kabeln ist auch echt geil. So. Mein nächstes Thema ist übrigens genauso aufreibend. Ihr wolltet Themen, die euch aufregen. Wir sind, ne? Hochzufrieden. Ich bin auch mit dem Getränk hochzufrieden. Ich habe es noch gar nicht probiert. Nee, ich auch nicht. Dürfen wir ja auch nicht. Ach so. Gut, dann trinke ich mal noch ein Schluck Bier. Ich trinke auch gerade ein neues Zwischenbier. Muss aber erst pusten, oder? Erst pusten. Scheiße. Aber warum muss man erst pusten? Ist das bei den Coils oder bei den... Sonst schmeckt es voll beschissen. Okay. Aber ich muss eh gleich mal neu. Aber ist auch legal. Also, ist auch richtig, ist legal, ist auch, ja. Nein, richtig ist nicht, zu pusten. Ist nichts Schlimmes drin. Ist alles nein, gut. Es ist auch richtig zu pusten. Weil ja, ja. Im Prinzip. Ah, das schmeckt schon lecker, oder? Ich muss, glaube ich, die Lippe falsch anlegen. Ja, einfach voll in den Mund nehmen. Wie ein Schwanz. Entschuldigung, gar nicht so viel. Ach, Leute. Ich auch nicht. Aber so stelle ich es mir vor. Es so. Läuft immer besser von Zug zu Zug. So, läuft immer besser. Aber schon, ist immer noch lecker. Schmeckt gut, ne? Aber merkt, das rauche ich ein bisschen. Ich bin mal auf das Koffein gespannt, ich glaube, das werde ich mal machen. Ja. Ich habe auch noch nicht gelesen, ob es auch wach macht. Ja, ich glaube es ja nicht. Das ist, glaube ich, nur so ein Ersatz für das Kratzen vom Nikotin. So. Warum solltest du durch die Lunge, wirst du auch aufgenommen dann, oder nicht? Weiß ja, eigentlich schon. Eigentlich, ja, vielleicht macht es ein bisschen wach. Weil ob es durch den Magen aufgenommen wird oder durch die Lunge. Vielleicht muss ich runterschlucken. Ja, gut. Das passiert auch genug. Das ist runterschlucken. Ah, guck mal, wie der krass der dran ziehen kann. Ja? Hast du gesehen? Schön. Das ist mir scheißegal. Ihr geht mir alle auf den Sack. Ja. Echt? Und scheiße, so schlimm heute? Nein, das macht er immer so. Ja. Also. Auf jeden Fall. Schlimmer als sonst. Na, sagt er wieder. Ist mir egal. Egal. Nächstes Mal will ich wieder Lisa als Gast. Ja, okay. Ja, dann... Würdest du uns bitte die Themen stellen? Dann kann ich ja alles geben jetzt. So. Okay, mein nächstes Thema, ich weiß Bescheid. Ja, oder wollt ihr lieber erstmal das Getränk, ne? Thema ist perfekt. Erstmal das Getränk hier einläuten. Ich bin bereit. Also ich bin sehr zufrieden. Wir sind zurück mit einem Getränk namens Black Refresher. Und ich finde, das sieht jetzt optisch sehr schön aus. Toll, wirklich toll. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Bei Honey und beim Pilsner haben wir sogar ein Dreischichtgetränk, wenn wir genau gucken. Ja, das stimmt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Es besteht aus Aprikobrandy. Soll es auch so dreischichtig sein? Oh mein Gott. Wahrscheinlich nicht. Er ist verrutscht. Einmal umrühren. Ich habe den Martini vergessen, den wir so lange gesucht haben. Dann nochmal Pause, Pause. Ich habe echt den Martini. Du hast jetzt noch keine Pause gemacht, also von daher. Doch, ist Pause, nein, oder? Hier läuft das ja fleißig weiter. Jetzt läuft es also immer noch weiter. Also. Es ist kaputt. Hallo? Es gibt keine Pause mehr. Es ist kaputt. Ach, es ist kaputt. Ist tatsächlich kaputt. Dann müssen wir weitermachen. Trinken wir es halt ohne Martini. Ohne Martini. Sauer. Perfekt. Prost. Läuft. Prost. Irgendwas anderes ist, glaube ich, drin. Ah, nee. Prost. Irgendwas vergessen. Keine Ahnung. Prost. Das ist, was für ein Bier ist hier drin? Starkbier. Schwarzbier. Ja. Schwarzbier. Man schmeckt es ein bisschen. Also der Martini hätte es ein bisschen aufgelockert. Nein. Ja, das Schlimme ist, das Schwarzbier ist ja ganz oben. Boah, der, ich habe einen aufgemacht. Boah, ausatmen. Wow. Der Rest kommt gleich. Also, okay. Muss man wahrscheinlich schwunghaft drehen. Vielleicht sollte man noch einen Schuss Martini draufpacken, ne? Naja. Puh. Ich hole uns mal einen Schluck Martini. Trink mal noch einen. Ah, das Schwarzbier schmeckt an sich schon krass, oder? Schwarzbier ist super, ja. Was haben wir denn? Was war das denn für ein Schwarzbier? Störtebäcker. Störtebäcker, ja. Störtebäcker Schwarzbier. Wie viel CL Martini wäre es denn gewesen? Drei. Drei. Oh Gott. Man sollte vielleicht zur Fairness erwähnen, heute Abend spielt noch DFB-Pokalfinale Dortmund gegen Frankfurt. Was wir alle auch gerne noch erleben würden. Ja, natürlich. Und diese 3 CL sind auch sind auch mal einfach so großzügig bemessen. Nein, großzügig bemessen. Trink mal einen Schluck ab, sonst passt nicht rein. Trink mal einen Schluck ab, sonst passen die 3 CL nicht rein. Alter. Ja, soll ich mal gerade trinken, 3 CL holen? Nein. Das ist dazwischen 1,5. Es schmeckt jetzt tatsächlich viel besser. Ja? Ja, ja, siehst du, du hast weniger davon. Ah! Naja, also 3CL Aprico, 3CL Martini, Doro, den wir nicht bekommen haben. Ja, das ist schade. Deshalb haben wir normalen Martini genommen. Ist aber ein klein wenig Fauxpas. Also Martini Bianco und 3CL Ginger Ale, den ich überhaupt gar nicht rausschmecke. Doch, schon. Das Ganze mit Schwarzbier aufgefüllt und eine Achtel Orange drüber ausgedrückt. Ich habe einfach einen Ticken Orangensaft reingemacht. Ja. Was positiv zu bemerken ist, es sieht tatsächlich aus wie auf dem Bild. Wenn man ja, wirklich. Das ist das erste Getränk, wo das Bild so ähnlich aussieht wie das Originalgetränk. Hast du gut gemacht. Ja, sehr gut. Danke. Zusätzlich haben wir die letzte Packung Chips aufgemacht, beziehungsweise Knusperzeug. Ja, aus irgendeinem Grund wurde ich böse dafür angemacht. Geschandt. Verkloppt gerade. Das hat sich echt verändert. Echt, oder? Ja, aber also gerade war es noch eine 3. Jetzt bin ich schon bei 6. 4,5. Oder 5? Ich würde 6 geben. Also bei mir kann es schon mal 6 geben. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Ich habe keinen Stift. Im Gegensatz zu den Chips. Ich habe keinen Stift. Oh ja, die Chips. Die sind auch ganz schön verbrannt. Kann das sein? Die sehen ja aus. Was ist das denn hier? Also, rote Beete ist das. Das hole ich normalerweise vom Grill. Das sind rote Beete-Chips. Die sind rot. Deswegen. Die sind nicht verbrannt. Also eine 6. Und du? Ich muss noch ein bisschen warten. Eine 7? Nee, eine 4? Ich muss noch ein bisschen warten. Rote Beete gerade runterspülen. Obwohl, die rote Beete kommt noch. Und das Ganze für nur 4,99 Euro. 5 ist ein Wasser. Dann würde ich sagen, auch eine 6. Wir diskutieren wir über 9 Euro für Spotify. Und haben hier eine Tüte Chips, die scheiße ist für 5 Euro. Ja, da siehst du, wie viel die Musik wert ist. Kann das sein, dass dein Mikrofon aus ist? Oh ja, mein Mikrofon ist aus. Gut. Nochmal neu? Muss ich jetzt flüstern, damit ich ungefähr so mich anhöre wie vorher? Ja, noch leiser. Okay. Du hast gerade sowas gesagt von wegen... Ich hatte bis jetzt aber auch nichts Wichtiges gesagt. Ja, doch. Ich fand das schon sehr interessant. So. Ja, dass dir 9 Euro Spotify nicht wert sind, aber nein, du gerne 5 Euro für eine Schachtel. Aber das waren ja eine, schon deine Wertung abgegeben. Ja, ich habe eine 6, hat er gesagt. 6. Okay. Das war aber ja einer der wenigen Punkte, wo wir d'accord waren. Das hier sind wir uns eigentlich mehr sein müsste. Aber dann brauchen wir darüber alles Weitere nicht mehr zu diskutieren. So. Oder? Nur irgendwann wäre dann auch die Schmerzgrenze, weil wenn ich sehe, wie wenig ich es auch nutze. Naja, du könntest ja auch kündigen, ne? Ja, da kommt dann alles das immer halt in. Also kaufst halt einfach die Musik, die du gerne hast, auf CD oder Schallplatte. Oder ja, halt von mir halt, aus auch auf. Ich höre halt schon mal ab und zu gerne. Oder ich bilde mir ein, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Alles gut. Ich höre halt schon mal gerne die Playlist von Bekannten, die ich. Das sind so 5, 6 Bekannten, wo ich die Playlist drin habe. Bilde ich mir ein zu hören. Wenn ich aber überlege, wie oft ich mir die im Jahr anhöre, könnte ich mir für das Abo schon fast die Charts kaufen. Und wie viele von den CDs oder Schallplatten hast du dir dann im Endeffekt gekauft von den Leuten, deren Playlists du also von meiner hast? Eigenen Playlist habe ich, würde ich sagen, 80% im Schrank stehen, aber von den anderen nicht. Aber die hast du auch schon seit 10 Jahren im Schrank stehen? Nein, ich kaufe ja monatlich neue CDs, okay. Definitiv. Ein paar okay. Künstler, von denen ich höre, leben ja noch. Okay, dann bist du wahrscheinlich die, aber weit weniger wie andere Leute. Wollte ich gerade sagen, bist du wahrscheinlich die glänzende Ausnahme? Nein, das würde doch, ich glaube schon. Nein. Was sagst du dazu? Nur, eins ist klar, ich würde mir nie eine CD, weil das ist jetzt falsch formuliert, ich habe mir noch nie eine CD von einem Künstler gehört, den ich jetzt auf einer anderen Playlist entdeckt habe. So, dass ich gesagt habe, oh, das ist ein geiles Lied, das hole ich mir. Weil dafür war mir dann ein Lied dann doch meistens immer zu wenig. Und da unterscheiden wir uns. Ja, das gebe ich dir. Nein, du bist ja musiktechnisch auch affiner, definitiv, viel mehr. Ganz klar. Nee, das nicht unbedingt. Das haben wir ja festgestellt. Du bist so der Musikalische, ich so mehr der Ingenieurmäßige, weil du hast ja eben meine Pampers runtergeredet. Ja gut, das eine, also eine Pampers mit einer CD zu vergleichen, weißt war du, schon eine Entwicklung in der Pampers steckt. Sehr weit hergeholt. Allein die Indikator-Pampers sind geil. Ja, aber das ist doch trotzdem eine komplett andere. Das spielt noch nicht mal in derselben, ist noch nicht mal dieselbe Sportart. Ja, das hoffe ich doch. Geschweige denn, das eine ist ingenieurmäßiges, technisches, Liga, hochentwickeltes Denken, das andere ist ein bisschen rumgeklimper. Dass das was Unterschiedliches ist, ist doch klar. Und da unterscheiden wir uns nochmal extrem. So. Ein bisschen rumgeklimper. Ich hoffe, du hast gerade mitgehört, dass das jetzt definitiv eine etwas paraphierte, eine sarkastische. Bei jedem anderen wäre mir jetzt der Kamm sowas von geschwollen. So. Ja. Da wäre ich mit meinem Hals noch nicht mal mehr durch die Tür hier gepasst. Gut. So, okay. Nächstes Thema. Bam. Wo hast du noch Unrecht? Ach, ich bin dran. okay. Oh, das geht direkt genauso weiter. Ne? Ja, oh nein. Das tut mir jetzt leid. Oh. Okay. Also, sag's besser nicht. Ist ich bin ein Mensch, ich kiffe nicht. Warum nicht? Hallo? Ja, ich habe früher mal gekifft. Ja. Boah. Also ich bin jetzt, ich werde jetzt bald 38. Ich kiffe aber schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe aber mal lange Zeit lang gekifft. So, ja, ich war ein Kiffer früher in meiner Jugend. So, ja. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, Pam, neue Aussage, kiffen sollte in Deutschland für Leute ab 18 oder von mir aus auch ab 21 Jahren erlaubt werden, genauso wie Alkohol. Gegenargumente bitte jetzt. Boah, es wird schwer. Es wird schwieriger. Ihr kifft ja beide nicht, das weiß ich ja. Also ich kiffe ja auch nicht mehr. Woher zu weißt mein, du das? Das weiß ich, ich kenne euch. So zu meiner Verteidigung, ich kiffe auch nicht. Ich bin ein Nicht-Kiffer, ja. So. Ich trinke nur Alkohol, ich kiffe nicht. So, für mich? Trotzdem, für die Kiffer in dieser Welt, ich würde euch wünschen, dass es hier erlaubt ist, auch wenn ich nichts damit zu tun habe. Um da jetzt eine Strategie aufbauen zu wollen, können. Wird schwer. Müssen wir erstmal, darf ich weiter vorne anfangen? Ja, natürlich. Erstmal für mich, weil du sagst ja selber, ich bin da in dem Metier ja nicht unbedingt zu Hause. Ja. Ich schrabbe da ab und zu mal an der Oberfläche. Ja. Ach, ich hab dich doch schon mit diesen Schrapper an der Oberfläche. Tüten hier sitzen sehen. Hallo. Was bedeutet überhaupt kiffen? So, mach mal die Abgrenzung. Ich als Unwissen, Entschuldigung, das kann nur ein Weg. Ich als Unwissen, es gibt hier irgendwie Heroin, okay, Spritzen, okay, klar. Kurzen, ja, okay. Hasch, Kiffen, Gras, was ja, ist jetzt? Okay, also wenn ich Kiffen jetzt mal so prinzipiell beschreiben dürfte, ist genauso, Kiffen ist wie Saufen, nur halt, ja, wirklich. Nein, stopp, ich würde jetzt einen Schritt weitergehen. Kiffen ist wie Saufen, nur die andere Richtung. Materiell, was bedeutet das? Was, über was reden wir jetzt? Was heißt Kiffen? Das weiß ich noch nicht mal. Kiffen ist eigentlich sogar im Endeffekt genauso teuer oder billig wie Saufen. Inhaltsstoffe. Tetrahydrocannabinol. Oh Mann. THC ist in der Pflanze, in der Cannabispflanze. Da gibt es grob genommen zwei verschiedene Sorten. Vollkommene Aufklärung machen? Natürlich. Okay. Es gibt einmal die Sativa-Pflanze. Einmal die Sativa-Pflanze und einmal die, wie hieß denn die andere? Ich habe sie ja angebaut, aber ich bin auch gerade zu besoffen. Bitte, was ist hier los? Sativa und... Hast du gerade die Polizei auf den Hals gelegt? Ach Quatsch, die Polizei kann ruhig kommen, ist mir sowas zu scheiße. 20 Jahren verjährt sowas. Na, ist ja auf jeden Fall scheißegal. Ah, das ist schon 30 Jahre her. Hat er mit 18 gemacht. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal so, ja, es gibt eine Pflanze, die kann man wachsen lassen, die wächst... auf 75% der Welt sowieso natürlich, ja. Die wächst halt einfach so. Das ist genau sowas wie, was weiß ich, Mais oder Weizen oder Hafer. Ja. Die wächst halt einfach, ja. Gut. Es gibt in manchen Orten auf der Welt sogar Epidemien, dass die gar nicht wissen, wie die das Zeug wegkriegen. Es ist halt eine ganz normale Pflanze. Na gut, ja, auch Gegenden, da wird das ganz normal geraucht. Okay, das ist eine andere Sache. So, ja, wir reden jetzt aber von Cannabis, ist eine Pflanze mit Blättern, was du ähnlich wie Tabak zu einer Zigarette verarbeiten kannst. Ja, genau, die Blätter sind eigentlich eher uninteressant. Es geht mehr um die Blüte. Die Blüte, ja. Okay. Deswegen sind auch nur die weiblichen Pflanzen interessant. Aber das sieht dann trotzdem aus... Nee, das wird reingestreut in den normalen Tabak, richtig? Genau, richtig. Ja. So, wenn ich jetzt von normalem Hasch spreche, was ist das jetzt vom Prinzip? Hasch ist der Harz, ja, also dieses klebrige Harz, was von den Blüten und potenten Blättern. Gleiche Pflanze, ja, natürlich. Ist alles dieselbe Pflanze. Der Hasch ist das von den Blüten und von den Blättern abgeriebene. So. Quasi Blütenharz. Aber ja? Gleiche Liga vom Prinzip her? Ob Hasch oder Kiffen oder Gras? Es ist alles dasselbe. Auch gleiche Liga. Ja, ja. Hasch kannst du halt in Kekse dann auch reinmachen, weil es eine andere Konsistenz hat. Kannst Gras auch in Kekse reinmachen. Ja, gut, okay. Ja. Kein Problem. So, dann geht man einen Schritt weiter. Koks, da redet man dann schon über was Synthetisches, oder? Ja, das ist eine ganz andere Pflanze. Ist auch eine Pflanze. Ist auch noch eine Pflanze, okay. Ist auch eine Pflanze. Ich kann sagen, wo bist du ja? Jetzt? Koks ist doch was ganz anderes. Koks ist zum Beispiel, das wird in Südamerika gerne verwendet gegen die Höhenkrankheit, ja, dann werden die Leute... Nicht wogegen und wofür. Ja, pass auf, das ist halt für die Europäer, die das nicht gewohnt sind und die wollen gerne mal in Südamerika, in den Anden, auf den Gipfeln wandern, dann kriegen die dieses Coca-Blatt zum Kauen. Ein Coca-Blatt, okay. Genau, das Coca-Blatt zum Kauen. Ist auch gar nichts Schlimmes, da wird man auch nicht high von oder sonst was, es hilft einfach nur gegen die Höhenkrankheit. Das habe ich schon häufig gehört, dass Leute auf Coca-Blättern rumkauen, ja. Ja, das hilft halt einfach nur gegen die Höhenkrankheit. Du hast keine Sauerstoffbeschwerden, du hast keine Kopfschmerzen, dir geht's nicht scheiße. Du kannst halt einfach in, sag ich jetzt mal, 4500 Metern locker durch die Gegend laufen. Ja? Oder meinst du es zumindest? Nee, das ist so. Okay. Es ist nichts Schlimmes. Kokain hingegen... Was dann Koks ist? Genau, okay. Was Koks ist, wird... aus diesen Coca-Blättern extrahiert, ja, also es wird, wie soll ich das sagen, die Wirkung wird verhundert oder vertausendfacht. Ja, extrahiert halt, also genau, extrahiert, der Wirkstoff wird angereichert. Mit Mitteln wie Kerosin zum Beispiel, ja, wird der Wirkstoff aus den Blättern hinausgetrieben. Es ist richtig krasse Industrie, die dahinter steht. Da sind wir jetzt im Bereich, wo du sagst, das ist dann aber auch, sollte auch nicht mehr legal sein. Das hat auch nichts mit Kiffen zu tun. Heißt, im Koksbereich ist man auch in der Möglichkeit, sich eine Überdosis genauso zu verpassen. Genauso wie Saufen nichts mit Kaffee zu tun hat, hat Kiffen nichts mit Kokain zu tun. Ja gut, jetzt tust du aber Nein. Kiffen mit Kaffee. Nein, Saufen und Kaffee haben genauso wenig miteinander zu tun wie Kiffen und Kokain. Ja, aber Saufen und Kokain sagst du jetzt erstmal scheiße. Saufen und Kokain ist super toll. Soweit haben wir noch nicht. Aber okay. Bei Kokain, um das erstmal abzuschließen, da sind wir in der Region, da kann man sich dann auch die Überdosis mit verpassen und ist platt. Ja, natürlich, ja. Mit Kiffen geht es gar nicht. Abhandeln hier und also du müsstest, glaube ich, gleich zum es gibt offizielle, muss ja meine Strategie aufbauen, es gibt offizielle ja? Zahlen, die sagen, du müsstest ungefähr 20 Kilo reinen Wirkstoff vom Kiffen, reinen Wirkstoff, ja, 20 Kilo, aufnehmen, um daran zu sterben. Das hat noch nie ein Mensch in der ganzen Welt geschafft. Mit Alkohol geht es schneller. Punkt. Das mit Alkohol geht es ungefähr 100 Millionen Mal schneller. Ja. Ja. So, was dazu kommt, es hat noch nie jemanden gegeben, der auf Überdosis Kiffen aggressiv war und hat jemand anderen angegriffen oder verletzt oder getötet oder sonst irgendwas. Was dazu kommt, es gibt noch nie jemanden, der auf Überdosis von Kiffen im Verkehr zum Beispiel zu aggressiv unterwegs war und versucht hat. Aber Unfälle gebaut hat schon, aber wir wollen ja nicht legal Autofahren. Aber wir wollen ja Begriff nicht legal Autofahren. Das gibt es auch, aber tatsächlich verschwindend gering in Bezug zu Alkohol. Verschwindend gering. Weil auch also wir reden da im Verhältnis von 0,01. Aber wir sind uns einig, weder Kiffen noch Alkohol sollte am Steuer sein. Ja, klar. Ich meine so. Ja, wie gesagt, aber es gibt keinen, der daran gestorben ist. Es gibt wirklich keinen Menschen auf der Welt. Beim Kiffen vielleicht, aber nicht am Kiffen gestorben ist. Doch einen. Nein, es gibt keinen, der beim Kiffen. Der hat doch zu entspannt zurückgelegt. Ich habe den Namen nicht, aber es gibt einen. Das ist Quatsch. Nicht, aber es gibt einen. Ja, doch zu entspannt vom Geländer rückwärts gefallen. Das kann natürlich passieren, aber das ist ein anderes Problem. Dann ist er nicht am Kiffen gestorben, sondern ja einfach, weil er blöd war. Ich sag ja beim Kiffen, nicht am. Ja. Am Kiffen einer. Wer denn? Ich kann das gerade googeln, Moment. Ja, wir lassen dich mal googeln, währenddessen Google erzählt viel übrigens. Du hast eben auch gesagt, wir sollen googeln. Ist ja in Ordnung. Ja, also, wir haben hier zusammengefasst, wir haben das genau abgegrenzt, haben gesagt, Kiffen beruht auf Cannabis, was sicherlich was anderes ist wie die Coca-Pflanze, insbesondere wenn sie extrahiert wird. Das ist definitiv was anderes. Hat gar nichts miteinander zu tun. Ja, ist ja auch in Ordnung. Und genauso wie es ist weniger schädlich wie Alkohol. Das Problem ist, bis hierhin kann ich dir vollumfänglich zustimmen. Gut, jetzt bin ich natürlich, jetzt fällt es mir schwierig, insbesondere wenn ich meinen Tisch hier vor mir anschaue, zu sagen, mit dem Alkohol trinken, das ist ja auch nicht so eine tolle Sache. Insofern sollte man weder Alkohol trinken noch kiffen. Aber da sehe ich einen Haken in meiner Argumentation. Gut, man sollte weder das eine noch das andere, da gebe ich dir recht. Ja. Aber das war ja auch nicht deine Ansage. Also ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ja. Also ich bin ja jetzt auch schon 38 Jahre alt. Ich habe die Hälfte dieser Zeit in meinem Leben aktiv gekifft. Und auch die Hälfte der Zeit aktiv Alkohol getrunken. Ich habe eigentlich nur aufgehört zu kiffen, weil das gesellschaftlich hier in diesem Land nicht gewollt und erwünscht und akzeptabel ist. Darf ich da einhaken? Ich mag natürlich auch Alkohol und trinke auch sehr gerne sehr Alkohol. Akzeptiert, aber heißt leider, nein, wäre schlimm. Also ist sehr akzeptiert, ja klar, ja, es gibt überall Werbung dafür. Aber wenn ich da kurz reingrätschen darf. Wir haben uns über das Thema auch schon häufiger unterhalten. Du hast mir aber auch schon gesagt, aber jetzt wirst du wahrscheinlich kommen, dass es daran liegt, dass es in Verbindung mit Alkohol war, dass du gesagt hast, dass irgendwann mal, wenn das überhand nimmt, man nur noch kifft, dass das jetzt nicht unbedingt lebensmotivierend ist. Gut, Alkoholiker sind uns auch klar, dass sie ihr Leben ruinieren. Und da gibt es auch Hunderttausende von. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Da hast du recht. 100 pro hast du da recht. Das ist genauso wie beim Alkohol. Ja. Wenn es überhand nimmt, bist du, wenn ich das so sagen darf, bist halt einfach am Arsch. Ja. Du machst nichts mehr, du kannst nichts mehr. Du denkst einfach nur, ach ja, gut, ich hole mir heute mal noch ein bisschen was zu harzen. Und dann gut, das gilt natürlich für alle gilt für alle Dinge, Drogen. Das gilt auch genauso für Chipssucht oder Zucker, Das ist so. Ja, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo ich drauf hinaus will. Entwickelt sich aber dieses Verlangen nach mehr, ich will es jetzt noch nicht Sucht nennen, bei dem Kiffen anders oder schneller, wie du es jetzt, wenn also, wir jetzt die Alkoholiker außen vor lassen, wenn wir uns als Quartalsläufer, so würde ich uns damit nennen, also, oder ich als, würdest du sagen, man hat das genauso, oder ich hätte Kiffen genauso im Griff wie du den hättest, Alkoholkonsum, du hättest, den sicherlich viele als nicht in Ordnung empfinden. Ich sage jetzt mal so, ich habe ja beides ausprobiert und auch lange ausprobiert. So, wir sitzen jetzt hier, ich trinke Alkohol. Ich kiffe schon aber genug. Nicht. Ich kiffe aber nicht. Ja. Schade eigentlich. Ja, wieso schade eigentlich? Nicht ablenken. Nein, aber es, also ich glaube, im Endeffekt ist es tatsächlich jetzt hier in Deutschland schwieriger, mit Alkohol aufzuhören, als nicht mehr zu kiffen. Ja, weil, das beantwortet aber meine Frage nicht ganz. Doch, also, ja gut, okay. Nee, meine also, Frage war ja, würdest du sagen, nein. Mit Kiffen in ein Extremum zu kommen, ist passiert schneller, als wie wenn ich Alkohol trinke? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Weil also, ich sage, ich muss, weiß immer noch, ich muss nächste Woche arbeiten, deswegen muss ich jetzt irgendwann mal die Bremse drehen. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Und das würde beim Kiffen auch funktionieren? Ach Quatsch, ich habe bis nachts um 2 gekifft und bin morgens um 4 auf die Arbeit gefahren. Also fit in Ordnung oder als ohne von außen Probleme abgestempelt? Also wesentlich unschlimmer als mit Alkohol. Okay. Wesentlich. Also du würdest nicht trotzdem sagen. Mag ich Alkohol mehr, wollte ich gerade mal sagen. Ja. Also ja, ich bin ein Alkoholmann, ja. Aber du würdest sagen, es ist nicht so, dass man automatisch in einen tieferen, ja, Sumpf ist immer so ein schwachsinniges Wort, reingerät, eine wenn, Spirale. Also wenn du die Veranlagung hast, das bei Alkohol zu machen, hast du das auch bei jeder anderen Droge. Ja, da gebe ich dir recht. Okay. Ja? Aber du würdest sagen, es ist nicht einfacher beim Kiffen. Jemand, der psychisch stark ist, macht das weder bei Alkohol noch bei Gras, noch bei Koks, noch bei Heroin, noch bei LSD. Es ist scheißegal. Wenn du ein starker Mensch bist, schaffst du dein Leben. Wenn du eine schwache Wurst bist, schaffst du es nicht. So. Jetzt müssen wir ja langsam mal hier. Jetzt musst du Gegenargumente bringen. Zum Ende führen. Darf ich vielleicht mal kurz. Aber nur ganz kurz, ich will nur eins reinwerfen und dann lassen wir Hanni jetzt zum Wort kommen. Aber du musst es immer noch rauchen. Nee, musst du nicht. Schade. Musst du nicht. Du so, kannst, jetzt lass mir Hanni an zum Wort. Du kannst es auch essen, trinken, du kannst es dir auch in den Arsch schieben. Ja. Du kannst alles machen. Im Endeffekt ist halt einfach nur das Problem, dass es nicht erlaubt ist hier in Deutschland. Im Endeffekt ist es mir auch scheißegal, ja, weil ich kiffe nicht mehr. Warum eigentlich? Das war bei mir, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her oder so, dass ich gesagt habe, ich habe im Kiff-Rauschzustand alles erlebt. Ich weiß, wie es ist, also es kann nicht mehr geiler werden. So, ich habe alles mitgekriegt. Ja. Genauso wie du sagen würdest, ich habe auf Jack Daniels schon jeden Rausch erlebt. Es geht nicht mehr voller, so ungefähr. Würdest du mir zustimmen? Du würdest sagen, du warst schon mal richtig voll auf Jack Daniels. Voller geht's nicht mehr? Ja, aber ich habe nicht damit aufgehört. Nein, aber du hast ja auch keine Alternative. Ich hatte ja immer noch die Alternative Alkohol. Jim Beam. Die gesellschaftlich akzeptiert ist. Ja, das ist das Problem. Du deinen Führerschein nicht verlierst. Heißt aber, so? Wenn du sagst, Kiffen wäre akzeptierter in der ganzen Dings, würdest du durchaus schon mal noch machen. Ja, du klar. Siehst jetzt keinen grundsätzlichen Nachteil. Nein, auf keinen Fall. Sonst würdest du es ja auch jetzt nicht Im so Gegenteil, sagen. Ich würde sogar sagen, es ist wesentlich gesünder als dieses Hardcore-Saufen. Dieses Quartalsaufen, dieses. Ja. Nee, auch dieses Hardcore-Saufen am Wochenende sagen, hey, ich hau mir jetzt eine Flasche Whisky rein. Das meinte ich ja jetzt mit Quartalsaufen. Ja. Weil das Glas Rotwein jetzt zweimal in der Woche, das Nein, das ist nicht. Ja, das spielt auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich sage jetzt mal so, wenn du richtig verballert ist auch so ein krasses Wort, oder verklingelt sein willst und rauchst dir 2 Joints, am nächsten Tag bist du wesentlich fitter unterwegs, als wenn du jetzt dir eine Flasche Jack Daniels getrunken hast, so, weißt du? Gut, es ist halt jetzt schwer einzuschätzen, was bedeutet eine Flasche Jack Daniels zu wie viel Zigaretten? Ja, das ist, gut. Das Gift ist immer eine Frage der Dosierung. Aber jetzt mindestens 7-8 Minuten lang versucht, meine Strategie mir passend zu legen und würde jetzt noch weiter darüber nachdenken. Jetzt wollen wir mal kurz Hanni zu Wort kommen lassen. Ja, im Jahr 2014, Anfang 2014, wurde tatsächlich in Düsseldorf, gab es 2 nachweisliche Todesfälle. Nein. Aufgrund von Cannabiskonsum. Sind sehr stick. Ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger junger Mann sind nachweislich infolge von Cannabiskonsum verstorben. Das waren die ersten beiden Fälle, in denen warum? Das tatsächlich nachgewiesen werden konnte. Zu viel? Schlecht? Zu viel, abgelaufen? Ja, natürlich zu viel. Es geht gar nicht. Doch. Es geht nicht zu viel. Lies mal vor. Lies mal vor. Ja, ja, so, ja ich bin gespannt. Nee, das gibt's nicht. Nein, im Podcast zu sagen, lies mal vor, ist schon eine schöne Phrase. Ja, lies mal vor. Ich lese das doch jetzt nicht. Doch, jetzt. Du kannst doch nicht gegen so eine Scheiße behaupten. Und nein, ich muss natürlich die Textquelle gerade noch benennen. Ja, die Textquelle ist die Rheinzeitung. Die Rheinzeitung, na gut. Ja, bitte weiter. Nein, alles gut. Ja, Herzversagen nach Joint. Düsseldorf, tot durch Cannabis. Bei einem 23-Jährigen und einem 28-Jährigen wurde das nach Angaben der Uniklinik Düsseldorf als Todesursache zweifelsfrei festgestellt. Den Wissenschaftlern zufolge weltweit erstmals. Ja, okay. Dann brauchen wir nicht weiterzulesen, oder? Weltweit erstmals. Also, okay, nein. Was sind zwei Todesfälle im Gegensatz zu 148 Millionen Todesfälle im Jahr? Keine Ahnung. Vielleicht also wenn es keine viruelle Erkrankung aber ist, sehe ich da jetzt auch Haken an der Argumentation. Lies gerne weiter. Wenn die sogar in der Rheinzeitung schon schreiben, erstmals. Dass die Rheinzeitung schreibt, erstmals weltweit, das finde ich natürlich auch schon heftig. Das halte ich dann auch schon wieder für sehr fragwürdig. Ja, fragwürdig nicht, aber es ging ja jetzt nicht darum, dass es haufenweise Tote durch Cannabis kommt. Naja, okay, sondern, selbst wenn zwei Leute dass du behauptet hast, es gäbe keine Toten durch Cannabiskonsum. Nee, das habe ich jetzt gerade widerlegt. Naja. So einfach ist das. Gut, aber jetzt, wie können wir das denn jetzt dazu nutzen, dass wir der generellen Legalisierung entgegensprechen wollen? Was sagst du denn zum Thema Cannabis und Psychosen und halte ich für eine ganz schwierige Geschichte. Ist tatsächlich so, dass Leute, die psychisch nicht besonders stabil sind, zu Psychosen neigen, wenn sie Cannabis konsumieren. Deswegen würde ich auch sagen, Cannabis nicht ab 18 Jahren, sondern eher ab 21 Jahren. Weil die zwei Jahre... Weil die Leute dann psychisch... Ja gut, wem man mit 21 nicht mehr helfen kann, den kann man auch sowieso in sein ganzes Leben nicht mehr helfen. Ja. Mit 21 sollte man schon in der Lage sein, sein Leben und seine Psyche und so einzuschätzen. Natürlich ist es so, dass Leute, die mit Psychosen Probleme haben, dass das bei denen durch den Konsum von Cannabis sehr verstärkt wird. Das ist unbestritten, das ist so, auf jeden Fall. Aha. Also, ja, das ist so. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet in der Psychiatrie. Aber wie kannst du das ausschließen, dass Leute, die Cannabis konsumieren, nicht eventuell anfällig dafür sind? Wie kannst du das ausschließen, dass Leute, die Alkohol konsumieren... Da muss ich jetzt dem Pilsner recht geben, nur... Leider müssen wir jetzt den Alkohol außen vor lassen, weil wir vergleichen es nicht, sondern wir reden nur über die Legalisierung von Cannabis. Ja, Alkohol ist ja schon legalisiert zu seinem Glück. Alkohol ist außen vor aus der Diskussion. Wir machen keinen Vergleich. Okay. Hättest du gesagt, wir vergleichen es, wären wir jetzt alle bei dir, aber wir vergleichen es leider nicht, sondern wir reden über die Legalisierung von Cannabis. Ist kein Problem. Die Prozentzahl der Leute, die unter Psychosen durch Cannabis leiden, ist sehr gering. Okay. Also liegt unter 2%. Welche Vorteile ab 20 Jahren, ja, Jugendliche. Wie hoch ist die Prozentzahl von Leuten, die unter Psychosen durch Alkoholkonsum leiden? Nein, ja, die ist wesentlich höher tatsächlich. Ja, ist wirklich wesentlich höher. Brauche ich nur in meiner Bekanntenkreis nachgucken. Aber wir reden aber jetzt tatsächlich über Leute, die über 18 Jahre alt sind. Ich würde niemandem empfehlen, unter 18 Jahren Drogen wie Cannabis zu konsumieren. Niemals. Weil das ist wirklich wie ein Zündstoff für Psychosen. Also du setzt ein gewisses Gefahrenpotenzial auf jeden Fall. Unterstellst du auf jeden Fall. Dann kurz die Frage, warum sollte man es dann tun? Warum sollte man es dann tun? Weil es da ist, oder? Nee, weil's, nicht weil es da ist, weil es die wesentlich gesündere Alternative zu Alkohol ist. Ja, das wollte man jetzt außen vor lassen. Alkohol ist jetzt erstmal, finde ich, nein, raus. Wir reden jetzt von Leuten ab 18 Jahren oder von mir aus ab 21. Die das Recht haben, sich irgendwie die das bedrücken. Recht haben, sich zu verklingeln, das haben die ja mit Alkohol auch. Ja, das fällt jetzt schwierig, nur ganz wichtig für meine Argumentation ist jetzt... Wieso fällt das schwierig? Leute ab 18 Jahren haben das Recht, sich todesfällig abzuschießen. Nein, es fällt jetzt schwierig, dass wir den Alkohol da rauslassen. Das wäre mir jetzt ganz wichtig für die nächste Diskussion. Der Vergleich muss ja immer sein für die 0815 Leute in der ganzen Welt. Gut, wir haben ab sofort Alkohol verboten. Wir gehen in einer Welt davon aus, Alkohol ist verboten. Okay, so, jetzt reden okay, wir über Alkohol verursacht Krebs. Nein, Alkohol ist jetzt verboten. Ja, genau. Alkohol verursacht Krebs. Ja, toll, ist verboten. Cannabis zerstört Krebs. Ja, schön. Okay, das klingt schon mal gut. Das ist schon mal ein Vorteil. Also hochdosiertes... Aber du würdest dann sagen, dass die Zunahme von Cannabis ist vorteilhafter, wie das nicht einzunehmen. Hochdosiertes Tetrahydrocannabinol, so wie das heißt, zerstört Krebszellen. Es gibt eine Menge Krankheiten, die... Ist wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt auch Krankheiten, wo du Plutonium schluckst, damit es besser wird. Ja, klar. Aber Alkohol aber Plutonium an sich ist nicht gut. Alkohol hat er noch nicht geholfen. Aber wir müssen jetzt auf eins zurück, weil sonst kommt Alkohol ist übrigens wirklich sehr stark krebserregend. Gebe ich dir recht. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist so. Erzähle ich dir dann von oben. Keine Ahnung. Fakt ist jetzt so, wir müssen jetzt eins machen. Wir müssen noch Ich sag noch ein paar Vorteile. Brot ist übrigens auch sehr stark krebserregend. Und trotzdem essen es alle. Stopp. Nein, Alkohol macht aggressiv im hohen Rauschzustand. Alkohol macht aggressiv im Rauschzustand. Nicht unbedingt. Bei 80% der Leute. Dürfte ich kurz mal einhalten? Nein, du hast ja noch gerettet. Wollen wir über Alkohol jetzt reden oder wollen wir auf das Kernthema zurückkommen? Ich muss ja einen Vergleich anstellen, um das irgendwie zu rechtfertigen, was ich hier sage. Warum muss man was rechtfertigen? Dann sage ich es einfach so. Cannabis, es gab noch nie einen einzigen Menschen auf der Welt, der durch Cannabis aggressiv geworden ist. Finde ich ein gutes Argument. Noch nie im seit 5000 Jahren. Alle. Google alles, was du willst. Wir nehmen das so hin, ist doch auch in Ordnung. Du wirst es gab noch nie einen. Okay, wir nehmen das so hin. Es gab noch nie einen. Google alles, was du willst. Mach deinen komischen Laptop auf. Jemand hat auch behauptet, es wäre noch nie jemand gestorben. Und es gab auch noch nie einen Menschen, der. Es ist auch noch nie jemand gestorben. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe dir das ist irgendeine. Es gab auch noch nie einen Menschen, der Kerosin getrunken hat und aggressiv wurde. Macht keiner, ist verboten. Punkt. So, ist es eigentlich verboten, weiß ich nicht. So, nein, eins ist mir gerade wichtig. Kiffen ist übrigens in der Hälfte erlaubt. Aller Länder auf der Welt erlaubt. Wahrscheinlich sogar mehr, oder? Wenn das ja, ungefähr wenn das, mittlerweile auf, in der Hälfte. In den afrikanischen gibt es ja auch Verbote. Ja, in Amerika ist es mittlerweile auch fast überall erlaubt. Das ist ja auch in Ordnung. Mir wäre jetzt nur eins wichtig, wenn wir jetzt die Diskussion noch 4 bis 5 Minuten, würde ich sagen, weiterführen. Wir müssen das mit dem Alkohol rauslassen, weil der Vergleich... Dann gewinnt Cannabis immer. So, Punkt. Soweit bin ich jetzt bereits. Ja, und dann brauchen wir doch gar nicht weiter diskutieren, oder? Es geht ja darum. Wenn Cannabis immer gewinnt, worüber wollen wir dann reden? Ja, nur weil du in Amerika eine Schusswaffe tragen darfst, kannst du ja nicht reden, dass bei uns erlaubt sein muss, Messer zu tragen. Ja, Moment, es gibt ja genug andere Länder. Nur weil es in Deutschland erlaubt ist, Messer zu tragen, muss man ja nicht mit der Schusswaffe rumrennen. Es war zum Beispiel in Portugal, dass die während der Europameister... Hallo, wieso ziehst du auf mein Mikrofon? Nein, aber wir dürfen doch aus der Diskussion Alkohol rauslassen. Wieso haben die während der Europameisterschaft in Portugal Alkohol verboten und Kiffen erlaubt? Ja, die werden ihre Gründe gehabt haben. Ich denke auch. Fertig, aber sie haben es nicht exklusiv erlaubt. Sie haben es nicht verboten. Doch. Nee. Oder ist sonst da verboten? Die haben gesagt, Kiffen ist erlaubt. Ist denn sonst da verboten? Saufen ist verboten. Ist da verboten in Portugal zu kiffen? Ja, mittlerweile glaube ich auch wieder. Sie haben es also nur für die Fußballspiele da erlaubt. Genau, weil sie friedliche Atmosphäre haben. Oder es waren so viele Kiffer da, dass sie Angst hatten, dass sie Blatt rennen. Okay, nein, das ist eine andere Sache. Es sind überall so viele Kiffer. Ich glaube, es sind mehr Alkoholiker da gewesen, ja. Nein, aber ganz wichtig wären wir jetzt für die weitere Diskussion. Wir müssen einfach mal dieses Alkohol rauslassen, weil dann bin ich bei dir, Pilsner. Dann brauchen wir nicht weiter reden. Völlig klar. Aber das kann ja nicht die Argumentation sein, dass, weil was anderes schlimmer ist, ist das doch gut. Lass uns lieber darauf fixieren. Wir reden jetzt nur über das und ziehen nicht den Vergleich zu Alkohol. Warum sollte das für sich gesehen erlaubt sein oder nicht? Weil es die Leute davon abhalten könnte, exzessiv Alkohol zu trinken. Donald Trump. Jetzt bin ich schon wieder Donald Trump. Wie oft ich heute Abend Donald Trump bin. Ja, nee, du bist das erste Mal Donald Trump. Nein, aber das war gerade so Trumpisch, hast oder? Hast du eben schon mal gesagt. Nee. Doch, hast du. Aber da gibt es dann halt auch nichts. Jetzt haben wir zwar Alkohol wieder ins Spiel gebracht, aber gut. Ja, du wolltest ja den Alkohol nicht ins Spiel bringen. Gib den Leuten Messern, damit sie die Leute umbringen können, damit sie nicht Pistolen auf Leute schießen. Hm. Ja, Messer sind auf jeden Fall nicht so effektiv wie Pistolen. Können auch töten. Aber nicht so schnell. Ja, das ist das Argument zur Legitimation. Aber auf so einem niedrigen Niveau... Du hast damit angefangen gerade. Ja, nee, du hast damit angefangen. Nein, ich habe gesagt, lass... Du hast den Vergleich zu Alkohol gezogen. Nein, ich habe gesagt, lass ihn raus jetzt. Und jetzt fangen wir an zu diskutieren, ja, okay, ohne das Wort Alkohol. Okay. Lass uns mal 5 Minuten versuchen zu diskutieren, ohne das Wort Alkohol. Welches Gegenargument hast du? Es tut das Bewusstsein verändern, muss das sein? Ja, die Menschen fordern sowas in der heutigen Welt. Die Menschen wollen ihr Bewusstsein verändert haben, egal auf welche Art und Weise. Am liebsten auf eine entspannte Art und Weise. Bitte weiter. Und das siehst du das als legale Möglichkeit? Definitiv. Obwohl es durchaus eine gewisse prozentuale Anteil von Menschen gibt, die dadurch eine Psychose erleiden. Auf jeden Fall durch Alkohol noch viel schlimmer. Wir wollten das Wort Alkohol rauslassen. Okay. Durch andere Drogen auf jeden Fall viel schlimmer. Das ist kein Argument. Doch, klar. Du kannst doch nicht nur, weil was anderes schlimmer ist, das legalisieren. Doch, klar. Hä? Wieso kannst du Alkohol... Moment. Du könntest ja auch noch was legalisieren, was noch weniger schlimm ist als Cannabis. Aber es gibt eigentlich nichts weniger Schlimmes. Virtual Reality zum Beispiel. Ja. Masturbieren. Das wäre Moment. Eine Art und Weise, aber das ist eine gute Idee. Virtual Reality ist ein guter Punkt. Das ist bing, bing, Werbeblock. Es ist genauso eine, nein, jetzt mal eine ehrlich. Möglichkeit der Sag Realität. Sag mir mal, was gesundheitlich weniger schädlich ist. Virtual Reality. Ja, aber warum muss ich denn was legalisieren, was überhaupt schädlich ist? Wieso muss was weniger schädlich heißt ja schädlich. Wieso muss was legalisiert sein, was wesentlich mehr schädlich ist? Warum kann man nicht einfach die Realität so angenehm wie möglich bin ich voll gestalten? Bei dir. Darf nicht legalisiert sein. Alles abschaffen. Aber du säufst doch jeden Tag. Ja, muss eigentlich abgeschafft werden. Ich bin halt schon gefangen. Ich bin schon total davon gefangen und erfasst. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Punkt. Den Punkt haben wir abgehakt. Und wenn sind wir wieder bei Cannabis. Und wenn du kiffen würdest, wäre es doch genauso. Ja, schlimm. Genauso schlimm. Also auch nicht erlauben. Aber du würdest... keinen Krebs kriegen oder... Ja, aber genauso schlimm, nicht erlauben. Nein, weniger schlimm, aber trotzdem schlimm, nicht erlauben. Nein, wenn es erlaubt wäre, Ja, wie Alkohol, aber trotzdem zwar schlimm, nicht so schlimm, aber ein bisschen schlimmer, weniger schlimm, aber immer noch ein bisschen schlimm, also nicht erlauben. Genauso aber, wie Alkohol nicht erlauben. Aber weniger schlimm. Ja, aber immer noch schlimm. Ja. Dann also auch nicht erlauben. Bin ich doch durch mit meiner Argumentation, oder? Weniger schlimmer als Alkohol. Du wolltest Cannabis legalisieren. Ja. Alkohol ist ja auch legalisiert. Nee, haben wir ja gerade gesagt. Was weniger schlimm ist, können wir... Du schaffst Alkohol ab, Alter. Nein, als Hypothese in unserer Argumentation. Nein. Doch. Sind wir durch, oder? Alkohol ist legalisiert, kann man kiffen auch legalisieren. So, nächstes Thema. Du glaubst, du hättest gewonnen, ne? Ja, ich habe gewonnen. Ja, in dem Fall fällt es mir echt schwieriger, eine Entscheidung zu treffen als eben. Ich habe auch eben gewonnen. Das wollen wir ihm auch gerne glauben lassen. Nee, okay, ich habe eben verloren, aber diesmal habe ich gewonnen. Nur, es hakt halt insofern... Nein, Entschuldigung, jetzt können wir ja anders reden. Ich bin sofort für die Legalisierung von Cannabis. Definitiv. Ja. Das Schlimme ist ja, im Endeffekt ist es mir auch scheißegal, weil ich kiffe nicht. Ja, mir aber scheißegal. Nicht so. Man muss halt aufpassen, wenn man den Faktor Alkohol, der ja immer herangezogen wird, der auch riesenwichtig ist, völlig klar. Aber sobald man den außen vor lässt... Das ist die einzige Droge, die hier geläufig ist. Aber sobald man die rauslässt, was man ja in einer Argumentation hypothetisch ja mal machen darf, dann fehlen einem auch relativ schnell die Argumente zu Cannabis. Ist aber unrealistisch, ne? Wenn man Alkohol rauslässt, völlig hier recht. In unserem deutschen Land. Nur dann tust du ja etwas weniger Schlimmes durch etwas Schlimmeres abmildern. Und das kann ja nicht der Kern der Diskussion sein. Wie durch etwas Schlimmeres abmildern? Nein, durch etwas weniger Schlimmeres. Dann tust du das schlimme Alkohol durch etwas weniger Schlimmeres Cannabis abmildern. Und das ist schlecht? Nein, das ist grundsätzlich gesehen erstmal ein kleines Stück der Besserung, kann aber doch argumentativ nicht das Ziel sein. Im Endeffekt soll doch jeder machen, was er will. Ja, deswegen sage ich. Wieso wird das verboten? Ja, ich darf jetzt auch aus dem Fenster springen. Kann genau. mir auch keiner verbieten. Genau. Selbstmord ist verboten. Ach scheiße, du kommst aber mit allem Kack um die Ecke. Wenn ich weiter mehr von den Chips esse, bin ich auch gleich tot. Das ist auch nicht verboten. Das ist auch Selbstmord, ja. Okay. Das reicht. Ja, aber das war schön. Ja, auch ein wunderschönes Thema. Es war interessant. Und lange. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Ja, sind wir fertig? Ihr wolltet glaube, Themen, ja. die... Du hast unsere Erwartung voll erfüllt und übertroffen. Insofern dürfen wir uns da, wenn wir jetzt mit zwei Themen heute... Wir haben ja nie gesagt, dass wir drei Themen haben in dem Sinne, sondern das hatten wir dir ja nur als Aufgabe gestellt. Ja. Aber du hast ja schon mit zwei Themen den Katalog dermaßen... Mein drittes Thema war auch das langweiligste. Gut erschlagen. Dass wir uns da eigentlich, denke ich, da sind uns Hanni und Anni ganz einig, nur bedanken dürfen bei dir. Ich bedanke mich auch. Für dein Engagement, was du gerade im dritten Teil unseres tollen Podcasts eingebracht hast. Ich bin ja leider nicht so oft zu Wort gekommen. Aber ja, du hast irgendwie gar nichts gesagt. Wolltest du mal so abschließende Worte finden? Oder jetzt so? Ist es auch zu spät. Weißt du was? Ihr geht mir alle so auf den Sack. Anni, möchtest du noch irgendwas sagen? Kiffen ist super und Spotify auch. Also, Leute, macht was drauf. Das, ja, okay. ist ja wie in dieser einen Sendung, wo am Ende immer Daumen hoch übrig bleibt. Wo war das? Aber das ist doch zumindest mal eine konkrete Aussage. Spotify, bist du nicht bei mir, Kiffen bist du bei mir. Oder? Ja, beim Kiffen sind wir ja beide bei dir. Aber... Ja, ich kiffe ja selber nicht. Also ich habe aufgehört zu kiffen. Ja, aber trotzdem kann man ja eine positive Meinung dazu haben. Ich würde mich freuen für die Menschen in Deutschland, wenn das aber okay wäre. Wie gesagt, wenn man das Argumentation oder dieses Hauptargument, was immer gebracht wird, Alkohol mal aus dieser Argumentationskette rausnimmt, wird es auch schwieriger. Naja, es, in puncto bewusstseinsveränderte Mittel gibt es eigentlich keinen... Nein, natürlich nicht. Kein Argument, was dafür spricht. Ja. Ja, im Endeffekt ist alles scheiße. Das war das Einzige, worauf ich mich gerade am Ende noch stützen konnte, weil aber ich hatte ja versucht, so hier und da einen Angriffspunkt zu finden, aber du hast mir ja keine Chance gelassen. Also von daher... Ja, da habe ich jahrelang geübt. Ja, wie viele Cocktails hatten wir denn jetzt? 6 Stück von 9. Können wir die anderen drei denn nochmal zumindest vorstellen? Die anderen drei müssen wir natürlich jetzt im Nachhinein trinken. Ja, aber einen machen wir noch, oder? Einer geht noch. Ja, das Abgang nachher gleich. Den können wir vielleicht gleich dann zum Singen. Wir bereiten uns jetzt vor, machen den und wenn wir dann gleich singen, dann haben wir dann den 7. Cocktail. Dann erzähl mal, welche 3 Cocktails hatten wir noch übrig und welchen wollen wir davon noch jetzt in der Folge genießen? Also wir hätten noch den Altbier-Breezer. Bewusstsein zu verändern, genießen. Den Altbier-Breezer. Der klingt erstmal schön. Altbier-Mix mit Beach-Feeling, exotischer Rumgeschmack. Das passt und zum Tabak. Hört sich gut an. Malzfinish. Ja. Wer Kai Pirinha mag, wird den Altbier-Breezer lieben. Ich bin für den Altbier-Breezer. Dann haben wir noch den Lagermeets Ricky. Säure betont mit feinherbem Finish, dominiert von intensivem Aroma der Limette. Dieser Cocktail überzeugt den eingefleischten Kaipi-Fan. Altbier-Breezer. Und dann haben wir noch Weiße International, ein fruchtig-frischer Durstlöscher. Berliner Weiße, diesmal nicht mit Sirup, sondern ganz Cosmopolitan-like mit fruchtigen Spirituosen. Also ich glaube, wir haben unseren Favoriten zum Ende unserer Folge gefunden. Das war der Altbier-Breezer. Den werden wir dann jetzt gleich anrühren. Und ansonsten anrühren. Ja, machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Anrühren. Holst du den Eimer raus, dann rühren wir den an. Wir können übrigens keine Pause mehr machen, haben wir eben festgestellt. Das liegt gewiss daran, dass dieser Stecker nicht drin ist. Meinst du? Kannst du jetzt Pause machen? Gibt es an dem Apparillo nicht eine Pausetaste? Ist es Pause oder nicht? Nee, ist keine Pause. Guck mal, gibt es hier nicht eine Pausetaste? Du kennst dich doch aus mit unserer Technik. Achso, der ist gar nicht drin. Oh Gott. Pause. Ja, wir sind zurück mit einem Altbier-Breezer. Mit dem letzten Getränk, für heute zumindest. Also für den Podcast, nicht für heute. Obwohl noch 2 Stück übrig sind. Ne? Ja, die werden wir im Nachhinein noch uns zu Gemüte führen. Soll ich kurz noch erzählen, was drin ist? Tu das. Ja, es ist Rohrzucker drin. Und goldener Rum, also brauner Rum und Cointreau. Das Ganze wird mit Altbier aufgefüllt. Man schmeckt kein Bier. Also ich habe jetzt schon mal probiert, aber wir können auch mal anstoßen. Es schmeckt eigentlich nur nach Schnaps, oder? Nö. Mit Rohrzucker. Nö. Eigentlich kommen noch Kuppquarz rein, die so zerstoßen werden mit dem Rohrzucker, aber... Ich bin aber definitiv bei meinen 8 Punkten. Nani war dagegen. Was habe ich gegen Nani war Punkte? Dagegen. Irgendwann ist der Einkaufskorb auch mal voll. Ja, ist halt so. Was hast du gegeben? Wie viele Punkte? Ich habe gegeben 6 Punkte. 6 Punkte. Und der Hanni 8 Punkte? Nani. Nani. Nani 8 Punkte und ich 2? 4. 4. Ich wollte mal kurz erwähnen, Dortmund ist Pokalsieger. Ja, zwischendurch die Pause war jetzt etwas länger, weil wir mussten tatsächlich noch die zweite Halbzeit von Dortmund schauen. Ja. Nicht nur wir mussten, wir durften. Warum genau hast du jetzt eine Stirnlampe auf? wegen dem Pokalfinale, damit die Schalker auch mal was sehen. Ah ja. Nein, mir ist ein Licht aufgegangen. Ja. Was für eine bekloppte Geschichte das hier eigentlich ist. Er sollte auch mal Dortmund-Fan werden. Nein, langsam wird es dunkel draußen und... Das Rennen begibt sich in seine zweite Hälfte. Er geht auf die Nordschleife. Okay. Wir haben übrigens überraschend Besuch bekommen. Ein weiterer uns liebgewonnener Gast ist der Stifler. Genau. Der natürlich noch seltener. Sich der hat leider jetzt kein eigenes Mikrofon bekommen, aufgrund Stifler von Adaptermangel. Der darf aber hier mitsprechen. Ja. Ja, so sieht's aus. Stifler, Stifler. Das war's schon fast mit unserer Sendung. Ja, aber du hattest eine Überraschung am Anfang Folge. Ich habe mir gedacht, ich habe das hier mal aufbereitet. Und ich werde das nicht essen. Ich habe hier wunderbare... Der Stifler schluckt es. Ich habe gesagt, das hat was mit Spinnen zu tun. Ja, deswegen werde ich nicht essen. Ich habe hier wunderbare... Und ich werde meine Stirnlampe heller machen. Wunderbare importierte Spinnenkokons. Eine Delikatesse, eine wirkliche Delikatesse habe ich besorgt extra und ich denke, wir probieren die jetzt einfach mal. Zeig mal, wie die aussehen. Ach, die sehen eigentlich ganz lecker aus. Ne? Ja, auch nicht anders wie hier die Bällchen, die noch hier drin sind. Ja, ich probiere mal einen. Du probierst die jetzt? Ja, ja. Leckere Spinnen. Ah, die riechen auch ganz gut. Riecht so ein bisschen. Komm, ich nehme. Gib mir auch mal. Komm, jetzt probier die, Alter. So schlimm ist es nicht. Die riechen nach Kokons halt. Habt ihr alle probiert, oder was? Der Stifler hat schon weggeschluckt, glaube ich. Ja, das sind gute... Du auch schon, auf die Plätze, fertig, los, gut. Hochwertige Spinnenkokons. Boah, die sind ja voll zäh, Alter. Ich dachte, die wären knusprig. Schmecken süßlich, so ein bisschen wie Honig. Ich dachte, die wären knusprig, das ist ja wie... Okay. Hallo, ich war in Asien, aber... Leute, ach, die schmecken echt gut, Alter, die schmecken echt gut. Ja. Was wollte ich in Asien? Warum probierst du nicht? Die schmecken wie... Studentenfutter eigentlich, so rosinensüß. Rosinensüß. Schade, ich kenne Rosinen. Es sind natürlich keine Spinnenkokons. Ich habe sie heute aus Versehen. Also war es jetzt verarscht oder? Das ist wahrscheinlich Studentenfutter. Ich dachte, wow, auf dem Bild sehen die aus wie Spinnenkokons. Bringst du mal die Tüte her? Die schmecken echt gut. Es sind Maulbeeren. Habe ich so auch noch nie gehabt. Aber warum nicht? Maulbeeren mit Spinnenkokons. Schmeckt interessant. Ah, da sieht man mal, wie offiziell aufgeschlossen wir sind, um Spinnenkokons zu essen. Ja. So, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, finde ich interessant. War ein Experiment. Hat funktioniert. Also ich würde lieber jetzt noch 3 Spinnenkokons essen, als dieses ekelhafte Getränk weiter zu trinken. Aber... Ja gut, du hast immerhin 4 Punkte verteilt. Ja, und dann ziehen wir noch 2 ab. Würdest du lieber noch ein Wasser trinken jetzt, hä? Ja. Leckeres Wasser, ja, lecker. Ja. So, wir sind am Ende und wir haben wieder neu eingeführt das Singen. Kann Spuren von Schalentieren enthalten. Früchten, Entschuldigung. Und Spinnen. Kann Spuren von Spinnen enthalten. Und dann so in Klammern, hallo, wir sind hier in Asien, du Penner. Okay. Das ist schön, wenn man das wieder lesen kann. Klasse. Diese Grubenlampe ist echt krass. Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende. Ja. Was passiert denn jetzt? Wir haben auch 3 Stunden 30, das ist ja aber nochmal ein längerer Podcast gewesen. Ja, krass, tut mir leid. 7 von 9. Tut mir leid. Eine Stunde war auf jeden Fall auf meinem Konto. Ja, aber eine hervorragende Stunde. Ja. 7 von 9 Cocktails, Biercocktails haben wir geschafft. Das ist ein ganz die Verlängerung. Die anderen zwei werden wir gleich noch machen. Dann machen wir 4,5 Stunden voll. Und ansonsten dürfen wir noch mal auf unseren anderen Podcast hinweisen, vrpodcast.de oder auf den frisch gebackenen und von Hanni ins Leben gerufenen YouTube-Kanal, auch vrpodcast.de. Genau, der Pilsner, der hat eben ja zugesagt, dass er auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, sobald ich mein YouTube-Passwort rausgefunden habe, bin ich sofort erster Fan. Nee, du hast gesagt, du möchtest gerne als ein Let's Play machen für uns. Ja. Ach so, ja, auf jeden Fall. Ein Fahrfreund-Let's Play. Jetzt gleich immer. Wir können jetzt gleich von ihm Let's Do aufzeichnen. Let's Play. Let's Do wäre wahrscheinlich besser, ja. Ja, bis dahin würde ich sagen, singen wir jetzt. Und wie versprochen, verabschieden wir uns mit dem Lied. Unseren Song. Stifler, du singst mit. Es gibt übrigens noch technische Probleme bei dem VR-Ding, aber das klären wir später. Klären wir später. Okay. Die Musik ab. Falscher Podcast. Halt Musik ab. Nein, das war falsch. Eindeutig falsch. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Ich sag einfach mal Tschüss. Yes, we know the Muffin Man. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wir hatten gar keinen schlechten Witz des Tages. Naja. Was ist, alles wenn ändert Florian sich irgendwann. Silbereisen und Helene Fischer ein Baby kriegen? Ist das dann ein Silberfisch? So, schlechter Witz. Ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hören.